Sie haben mich zu 20 Jahren Langeweile verurteilt, weil ich versucht habe, das System von innen zu ändern. Ich komme jetzt. Ich komme, um sie zu belohnen. Zuerst nehmen wir Manhattan, dann nehmen wir Berlin. Und weil das ein recht einfach zu erkennender Song war, hier noch ein Zitat des Künstlers von einem Konzert in London im Jahr 1988. Ich danke euch, Genossen. Ich überlasse das Wort Genossen nicht den Kommunisten. Ich nutze es, wie ich will. Ja, warum sollten diese Leute Teile unserer Sprache besitzen? Genau wie die extreme Rechte. Warum sollten sie Blut und Boden, Ehre, Integrität und Familie haben? Ich mag diese Worte. Ich werde sie benutzen, wie ich will. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Oh ja, schönen guten Abend, hallo. Diesmal habe ich den Song auch erkannt. Selten. Es war aber nicht Spock, der andere. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen heute am wunderbaren Tag, der Krümel in der Tastaturtag. Ja, wer kennt es nicht, ne? Wenn man nicht genau aufpasst, sammelt sich so einiges an in der Tastatur. Krümel, Haare, Staub, Tabakreste vielleicht, auch mal das ein oder andere an Resten. Und ja, dieses obskure Sammelsurium feiern wir heute. Ne? Schüttelt mal eure Tastatur aus und freut euch, was ihr da findet. Lustigerweise habe ich wirklich vorhin meinen Schreibtisch aufgeräumt und dabei meine Tastatur ausgeschüttelt. Das wusste ich gar nicht, dass ich damit heute einen weltweiten Feiertag begehe. Ist ja noch jemand von den Affen da oder nur Preis und ich? Nee, ich bin auch da. Guten Tag. Hey Mammon. Anwesend. Oh, ich sehe, wir beginnen Raumpatrouille Orion-mäßig mit einem Rücksturz in die Zeit vor 3 Jahren und hören dem Mann von dem Staatsfernsehen mal zu, was er damals gesagt hat. Wir haben das damals schon besprochen, aber ich habe das einfach heute nochmal eingereicht, weil ich das so mottomäßig finde, was hier vor sich steht. Das stimmt wohl, ja. Es ist so richtig schön. Hurra, wir kriegen endlich das, was wir sowieso schon haben wollen. Und stellt euch mal nicht so an. Sondern macht mal mit. Beim besseren. Komm, lass es ihm nochmal sagen. Jens, schon wieder so ein lästiges Umweltthema. Erdüberlastungstag. Hatten wir doch schon letztes Jahr und im Jahr davor und davor und so weiter. Immer die gleiche Predigt. Von wegen, die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse, wir verbrauchen die Ressourcen der Erde schneller, als sie nachwachsen können und wir in den Industrieländern verbrauchen mehr als die Leute aus Afrika. Okay, verstanden. Und jetzt? Ich hatte heute Abend ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill. Das habe ich öfter. Und wenn ich beruflich reise, nehme ich zwar die Bahn, aber privat steige ich oft ins Auto. Oder ich fliege um den Globus, weil ich gerne tauche und Korallenriffe liebe. Ich werfe zwar keine fast neuen Klamotten weg und brauche auch nicht alle 2 Jahre ein neues Smartphone, aber wenn ich jetzt mit einem Finger auf Sie zeige, zeigen 3 Finger auf mich zurück. Ich bin Konsumjunkie. Und wenn Sie zufällig keiner sind, seien Sie einfach froh. Die Frage ist, warum ich mich nicht schäme? Vielleicht, weil Konsumieren Spaß macht, weil es Belohnung ist, Genuss, Lust. Und weil es fast alle machen. Und dann kommen dauernd so Nachrichten wie heute, dass wir Konsumsüchtigen uns auf diesem Planeten benehmen wie die Axt im Walde. Jeder weiß, Süchtige brauchen Hilfe. Das Problem ist, dass kein Arzt umweltschädliche Konsumsucht heilen kann. Das können nur mutige Politiker. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell. Dann wählen wir auch euch alle. Tja, andersrum ist es ja funktioniert. Hat es ja funktioniert. Erst wurden sie gewählt und dann haben sie alles teuer gemacht. Und wann ist das? Das ist von 2019. Ja. 29. Juli aus den Tagesthemen. Ja, weiß nicht. Ja, nicht der Kumpel ist los. Wir machen auf unserem Stimmzettel überall ein Kreuz. Artorias of the Abyss sagt im Chat schnell genug? Fragezeichen? Ja. Ja. Müsste man ihn mal jetzt fragen, aber er ist leider gerade auf den Malediven, um auszuspannen von seiner harten Arbeit wahrscheinlich. Ja, das so als Einstimmung für die heutige Sendung so ein bisschen, ne? Mal was aus der Vergangenheit. Ups. Politische Filter. Klima der Angst. NDR-Redakteure erheben laut vertraulichem Untersuchungsbericht schwere Vorwürfe gegen Senderleitung. Moment, das ist ja gar nicht der RBB. Ups. Das ist NDR. Ja, der NDR auch, oder was? Kann ich denn keinem mehr irgendwie glauben, dass es da... Naja. Aber im NDR scheint das Ganze sogar noch ein bisschen größer zu sein oder so. Oder politischer wenigstens. Ne? Heikler. Ja, ja, also der NDR-Intendant hat selber, also ist auch zu dem Thema RBB Schlesinger befragt worden, hat also gesagt, bei ihm gibt es nichts. Also sein Dienstwagen hat keine Massagesessel, sein Büro hat er nur streichen lassen, als er eingezogen ist, und er hat auch nie Abendessen bei sich zu Hause abgerechnet. Scheint also alles im Lot zu sein beim NDR. Warum beschweren sich die Leute denn dann? Ja, und die Leute beschweren sich laut diesem ja, eigentlich vertraulichen Untersuchungsbericht, der aber halt offensichtlich hier, wem ist das hier, Business Insider, glaube ich, ja genau, Business Insider offensichtlich vorliegt. Berichterstattung werde teilweise verhindert und kritische Informationen werden heruntergespielt. Führungskräfte würden wie Pressesprecher der Ministerien agieren, die kritische Themen frühzeitig die Relevanz absprechen. Das kann doch, da geht es doch nicht mit Rechten. So läuft das in der Presse, ne? Obwohl es das ist doch eine rechte Kampagne. Das ist doch eine rechte Kampagne organisiert, dass die da jetzt sowas Nee, das haben die Arbeitnehmer gesagt, okay. Oh. Ja, das kommt von innen, ne? Verdammt. Kann man da nicht vielleicht ein rechtes Netzwerk im NDR ausmachen? Dass es da vielleicht Journalisten gibt, die sich da eingeschlichen haben und die in Wirklichkeit vielleicht kritisch zu Migration stehen oder. Oder Klimahysterie oder irgendwas. Irgendwas muss es da ja geben. Naja, und auf jeden Fall ist es wohl so, der Innenminister von Schleswig-Holstein ist im April 2020 zurückgetreten. Da ging es um eine Affäre mit Rockern und Geheimnisverrat und Polizei. Und dann wurde dieser Herr Grote, Hans-Joachim Grote von der CDU, beschuldigt, halt direkte private Kontakte zu einem der beschuldigten Polizeigewerkschafter und einem Journalisten gehabt zu haben. Der Ministerpräsident hat dann gesagt, ja, Grote hätte ihn angelogen mehrfach in dem Gespräch und sein Vertrauen verspielt. Und Grote hat aber gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Er ist zwar zurückgetreten, aber er sagt, er hat das immer abgestritten. Und dann sind halt NDR-Journalisten, haben sich da auf diese Fährte gesetzt und haben geschaut und haben Dinge zusammengetragen. Und der Bericht darüber ist dann so bereinigt worden, dass von den Kritikpunkten am Ministerpräsidenten praktisch nichts übergeblieben ist, sondern der Herr Grote da noch fröhlich verkünden durfte, er würde jetzt in seiner freien Zeit halt Kunstgeschichte studieren, damit das alles ganz brav und friedlich aussieht. Ja, ist aber gar nicht so. Danach ist der Journalist an den Sender herangetreten und gesagt, ich möchte den Grote jetzt nochmal interviewen zu dem Thema. Und dann hat man ihm gesagt, nö, das ist nicht nötig, die Sache ist gegessen. Ja, hat ja keine Relevanz mehr so ungefähr. Genau. Und dann als pikantes Detail kriegt man auch dazu, dass, dass halt die in den Redaktionen halt nicht von Daniel Günther oder Heiner Gag, dem Stellvertreter des Ministerpräsidenten, gesprochen wird, sondern nur von Daniel oder Heiner. Erinnert mich auch so wieder so ein bisschen an, schreibt nichts über Gamergate, bis Slay Alexander hier war. Ja. Daniel wird uns das schon erklären, Heiner, irgendwas. Ja. Also, das hört sich für mich noch viel, viel krasser an, eigentlich, als die ekelhaften Sachen, die in dem RBB rausgekommen sind. Aber das ist nichts, was ich nicht schon lange vermutet hätte. Es gab ja den einen oder anderen Whistleblower schon. Ich erinnere mich da an diese ZDF-Journalistin, glaube ich, war das, die gesagt hat, sie ist nicht mehr gebucht worden als freie Journalistin, nachdem sie halt auch kritische Berichte machen wollte. Wir konnten uns das alle schon denken, aber hier haben wir jetzt halt mal schwarz auf weiß die Aussage von Leuten, dass sie halt in dem System öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in ihrer Meinungsfreiheit, in ihrer Pressefreiheit eingeschränkt werden durch Vorgesetzte. Und ja, mal sehen, wie das ausgeht und was bei anderen bei anderen Sendern noch rauskommt und denkt immer dran, nur weil in einem Sender irgendwas schief hängt, darf man nicht die ganzen Journalisten unter Pauschalverdacht stellen. Erinnert euch da. Wie hat das jemand auf Twitter so schön ausgedrückt, ab wie vielen Bäumen ist ein Wald ein Wald? Also ab wann darf man denn von einer Epidemie sprechen? Müssen wir jetzt noch zwei Skandale lang warten, bis wir anfangen, systematisch alles mal ordentlich durchzugucken? Oder wie lang? So, Entschuldigung für den Rant. Unabhängig. Die sind doch total unabhängig, weil die ja das Geld nicht direkt kriegen. Und ja auch überhaupt nicht. Es gibt ja die unabhängige Kostenfestaufwands-Dingsbums, die KEF, die das festlegt. Das und recht, ja. Die Politik muss ja zustimmen, wie das Verfassungsgericht festgestellt hat. Entweder, ja, wenn einer zustimmt, müssen sie quasi alle zustimmen, weil sie dann alle zustimmen müssen, dürfen nur alle ablehnen. Und es gibt, das ist die unglaubliche Unabhängigkeit, weil ja auch Menschen überhaupt gar keine Menschen sind, die dann irgendwelche Leute mit Vornamen anreden und so. Ja, und wissen, wer im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass es die Leute gibt und seine eigenen Interessen dann schützen. Und ja, im Chat sagt es auch schon jemand, das wird dann vom NDR untersucht. Genau, Salaratus sagt sie, der NDR schaut danach und sagt, das stimmt nicht. Und dann müssen wir das alle glauben. So wird das wahrscheinlich laufen, ja. Ja, das zum einen. Und dann werden so still und heimlich über eben nicht mehr ein Buch, Gebuche oder so, die Leute dann aussortiert. Ne? Die jetzt meckern, die werden halt in einem Jahr nicht mehr gebucht. Die haben keine Aufträge mehr, finde ich. Ja, das könnte auch noch passieren. Ne? Das, ja. Diese politische Einflussnahme, die gibt es bei allen Sendern. Ja, allein über die Rundfunkräte wird das gemacht. Ja, und ja, das Einzige, was mich an dem Fall so ein bisschen gestört hat in der Berichterstattung, was ja schön gut ist, dass darüber geredet wird. Aber hier geht es um Einflussnahme von Seiten der CDU. Und es wird eben nicht gesagt, dass es in anderen Bundesländern, wenn andere Parteien an der Regierung sind, dass es da genauso läuft. Wurde sich zu sehr auf die CDU eingeschossen, meiner Meinung nach. Nicht, dass ich die irgendwie verteidigen will. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Baden-Württemberg mit den dort regierenden Parteien ähnlich läuft oder im Osten. Oder in Bayern. Nein, davon würde ich auch fest ausgehen, natürlich. Aber der NDR produziert die Tagesschau. Das hat der Chat eben auch nochmal gesagt. Das stimmt auch. Das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Das stimmt natürlich, ja. Ja, und ja, so Sachen wie Panorama, ne, wo sie ja damals auch die wunderbare Journalistin Ulrike Meinhof für Beiträge verwendet haben. Und ja, auch produzieren durfte. Der innere Kehrbesen. Also, absolut einwandfreie Leute, die noch nie irgendwelchen Quatsch gemacht haben. Und wo war der Jepsen? Der war doch bei RBB, oder? Ich glaube, ja. Ja. Tududu. Alles mit dem reinen Demokraten, noch nie ein Problem gehabt. Alles hängt mit allem zusammen, alles hängt mit allem zusammen. Wo hängt der Robert denn jetzt drin? Ja, der Robert ist der Games-Minister, weil wir haben ja hier mal Thema mit Gaming, haben wir ja noch nie was gemacht. Wirtschaftsklima, warum nicht Gaming? Ne? Das ist ja praktisch ein Unterpunkt davon. Aber jetzt ist ja wieder diese wunderbar politisch korrekte Gamescom-Messe, da hat übrigens sogar hier der Razer Fist diese Woche ein Rant-Video drüber gemacht über die Gamescom. Fand ich sehr unterhaltsam. Godspeed! Genau. Und der hat das auch so benannt, dass es halt ja jede Menge Politikkram auf dieser Gamescom gibt und das ist ja auch absolut so. Also, aber ich habe gehört, da haben sich auch irgendwelche drittrangigen Influencer geschlagen. Das ist natürlich. Okay. Cool. Ja, das habe ich nur am Rande irgendwo gesehen. Ich wusste gar nicht, dass irgendjemand hat Leute dafür gedisst, dass sie Casino-Streams machen. Also okay. In Online-Casinos spielen und das halt Jugendlichen auf Twitch zeigen. Und dann haben sie sich darüber in die Haare gekriegt und haben sich gehauen, wie echte toxische Männer das tun. Okay. Ja, hier haben wir auf jeden Fall unseren Tanzverbot, genau so hieß der eine, Wingu. Recht hast du. Tanzverbot, ja, da kommen wir auch noch zu. Da kann ich jetzt schon mal einen großen Schatten über die ganze Sendung legen. Es gibt nämlich ganz traurige Nachrichten. Ich bin dafür. Ja, ich weiß schon, die traurigen Nachrichten. Okay, aber jetzt erstmal zu den anderen traurigen Nachrichten hier. Grußwort zur Öffnung von Robert Habeck. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wüst, liebe Henriette, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Falk, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt spreche ich per Video zu Ihnen. Das ist eigentlich kein schönes Format, auf einer Gamescom-Eröffnung möglicherweise ein akzeptables Format. Dieser Termin steht, seitdem ich Minister geworden bin, im Kalender. Und ich hatte mich sehr darauf gefreut, nach Köln zu kommen, die Gamescom mit Ihnen zusammen zu eröffnen. Ein Termin, der aus der Vergangenheit kommt und so lange ausgefallen ist wegen Corona und in die Zukunft weist. Endlich ein Termin, der in die Was? Zukunft weist. Was? Allerdings sind die Schnuff. Was sind das für beschissene Plattitüden? Ein Termin, der aus der Vergangenheit kommt, der in die Zukunft. Das hat ihm einer geschrieben, wahrscheinlich. Alter, die Ja, haben ja echt die wegen letzten Corona halt. Redenschreiber da. Wegen Macht Corona das halt. auch die Ataman oder Das was? Gaming in Deutschland ist der Zukunft zugewandt. Ist doch schön. Alter, das Gaming ist nie so sehr gewachsen wie in den zwei Corona-Jahren, Robert. Aber gut. Aber Go bestimmt nicht das on. Deutsche. Tage und diese Wochen keine normalen und dann gab es einen dringlichen Termin, der auch diesen wichtigen Termin weggeschoben hat, der mir die Reise nach Köln unmöglich gemacht hat. Ich bitte von Herzen um Entschuldigung und will gerne bei den nächsten Gamescom-Eröffnungen dann persönlich vor Ort sein. Ich hoffe, dass die Zeiten dann auch leichtere sind. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Regierungsantritt bin ich auch Minister für Gamescom und für die Games geworden. Und ich trage diesen Titel Games-Minister mit großem Vergnügen, aber auch mit einem politischen Anspruch, der sich damit verbindet. Dieser politische Anspruch geht in verschiedene Bereiche. Games sind für viele Menschen extrem wichtiges, extrem bedeutsames, teilweise tägliches Beschäftigungsfeld. Es sind Spiele, aber über die Spiele transportiert sich natürlich auch ein gesellschaftliches Verständnis, ein Kultur. Ja, ein gesellschaftliches Verständnis und ich bin der Minister für das gesellschaftliche Verständnis. Die müssen fucking erwachsen werden, die Spiele. Mehr BIPOCs, Frauen und queere Personen. Die müssen endlich sich ihrer Aufgabe stellen, die jungen Menschen auf das Leben in der Kommune zu vorzubereiten. Ja, weil dieser Mann ist Wirtschaftsminister wohlgemerkt, ne? Nicht Minister für Kulturmarxismus. Aber ja, von den Grünen natürlich. Da gibt es ja eigentlich keine anderen Was hat er denn als Kulturgruppen. letztes gezockt? Welches Game? Gezockt, ja, Deutschland Simulator 3000. Deswegen musste auch in das Level Kanada Habe ich jetzt auf Katastrophe geklickt? Gas Oh, freischalten. ist das ein Tornado? Hat er gerade die Energie versorgt? Oh, warum geht in der ganzen Stadt das Licht aus? Annalena! Ja, die Kraftwerke haben wir abgeschaltet. Verdammt nochmal, wo ist der Cheatcode? Ich habe keine Lust, das Spiel wieder neu zu starten. Gut. Wie entwickeln wir über das Spielen ein gesellschaftliches Miteinander? Sie sehen die politische. Ein gesellschaftliches Miteinander, Leute. Wollen wir nicht allein gesellschaftliches Also Miteinander, ich habe gerade wenn gestern wieder Doom 3 in der wir. Original, nicht in der BFG Edition gezockt und da habe ich auch ein tolles Miteinander mit den Imps, den Aber nicht ohne Zombie-Marines Strom, ey. und Ohne Strom wird das alles schwierig, Robert. ja, Mit dem Zocken und so, ich mit dem kaufe mir so ein gemeinsam. Fahrrad, mit dem ich dann selber Strom für meinen Rechner Wenn es so erzeuge. reicht. Also Na klar, die drei. so eine Xbox, die frisst ganz schön. dann fällt der. Gutes Standbild übrigens. Dann. Sehr gutes Standbild übrigens. Wär eine Schande, wenn ihm jemand was jetzt in die Hände montieren würde. Ne? Wäre eine Schande, wenn jemand da jetzt so einen Screenshot macht. Und meine Glaube, Twitter-Adresse ist @gamergateblog.de. Da könnt ihr eure Kunstwerke hinschicken. da fehlt einfach das Wort Aliens in Ja, stimmt. Impact Schriftart. Und die Haare noch ein bisschen strubbeliger Ja. gemacht. Vielleicht Diese können wir den Bedeutung. unrasierten Habeck-Kopf irgendwie da drumrum, den mit dem Morphen. Die dort aufgeht und spielerisch zu lernen, was unsere Wirklichkeit ausmacht, ist politische Arbeit. politische Arbeit, spielerisch lernen, was unsere Wirklichkeit ausmacht. Wirtschaftsminister. Dieser Mann ist Wirtschaftsminister. Und das ist das, was seinen Redenschreibern oder ihm nach der grünen Sicht irgendwie zum Thema Spiele einfällt. Ja, ich bin ja der Minister für Spiele, wir müssen die Gesellschaft verändern. Politische Arbeit. Geil, oder? Arbeit. Nun gibt es solche und solche Games und ich will es auch nicht überfrachten, aber ich weiß, dass auch gerade im Bereich der politischen Bildung, im Umgang mit Klimawandel oder Naturschutz Games einen Beitrag leisten. Das ist Games genau das, was ich hören will, wenn ich so eine Games-Konferenz eröffne. Ja, Umweltschutz, bla, irgendwas, genau, du hast es begriffen. Da war ja die Dorothee noch lustiger. Ich leiste mal einen Beitrag zum Klimawandel, ja. Ich klicke jetzt bestimmt hier hin, um meinen Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Dann leuchtet da üben die Schaltfläche grün auf. Ja, F in den Chat für den Planeten. Das ist mir auch schon klar und die sollen auch ihren Raum haben. Aber Games als wachsender, als großer und für viele junge und ältere Menschen extrem wichtiger Inhalt des Alltags sind damit Teil der Reflexion, wie Gesellschaft sich in Zukunft entwickelt. Der zweite Bereich ist auf die Innovationskraft der Games. Natürlich, es gibt die großen Unternehmen und sie sind uns herzlich willkommen. Sie haben den Markt eröffnet und sind Leistungsträger und sie waren ja auch mal vielleicht ein Startup-Unternehmen. Aber es ist eben auch ein hoch innovatives Bestätigungsfeld, ein Geschäftsfeld, wo viele neue Gründungen. Habt ihr das gehört? Ich glaube, er hat gerade Bestätigungsfeld gesagt, statt Betätigungsfeld. Geschäftsfeld, oder was sagen. Also klang für mich jedenfalls so wie Bestätigungsfeld. Ja, ja, da gibt es die Kleinen. Die Kleinen sind dann noch politisch korrekter als die Großen mittlerweile. Ja, eine richtige technische Innovation ist was anderes. Ne? Ich meine, Spieleinnovation schön und gut, aber. Ja, die wollen ja auch keine Innovationen. Was sie ja die ganze Zeit, wo sie ja die ganze Zeit drüber meckern, sind ja angeblich diese alten Rollenbilder. Oder, also diese ganze Scheiße ist ja immer so nach dem Motto, ja, früher war alles schlimm, aber jetzt, da ändert sich endlich was und tralala. Also. Naja gut, aber es hat sich ja schon auch neben diesem Indie, das man mit Phil Fish und mit irgendwelchen fancy Walking-Simulatoren verbindet, hat sich ja schon eine Indie- und Double-A-Szene gebildet, praktisch, die schon noch die alten Spieler bedient und die eben halt genau wissen, wo ihre Kunden sitzen und halt auch eben genau diese Spiele machen. Ich würde da jetzt zum Beispiel mal Paradox und mit ihrem eigenen inzwischen Publisher THQ Nordic nennen und halt auch viele kleine Klitschen machen Sachen, wo sie eben keine Rücksicht auf politische Korrektheit oder irgendwas nehmen und die werden auch große Hits, hier Hotline Miami zum Beispiel oder so. Also man darf da jetzt nicht, weil du eben so gesagt hast, und die sind noch schlimmer als die Großen, man darf die halt auch nicht über einen Kamm scheren. Also diese ja, gerade das Vakuum. Erste Frage, sind die aus Deutschland? Zweite Frage, waren die auf der Gamescom? Ob da bei den Edgy-Spielen fällt mir jetzt erstmal keins aus Deutschland ein, aber wann ist Deutschland schon edgy gewesen? Aber trotzdem. Also es ist durch das Vakuum, das die großen Hersteller mit ihrem Ruck Richtung Vogue hinterlassen haben und halt einem Indie-Sektor, der sich zu großen Teilen aus bunthaarigen Non-Binären zusammensetzt, hat halt diese Möglichkeit geschaffen, für kleine und mittelgroße Entwickler halt weiterhin Qualität zu machen. Sachen wie, keine Ahnung hier, wie hieß das Ding, das damals, das hieß erst Iron Maiden, jetzt heißt es glaube ich Iron Fury, weil Iron Maiden was dagegen hatte, dass es Iron Maiden heißt. Solche Sachen, also es gibt schon genug Spiele, denke ich, um auch die Leute zu befriedigen, die halt die Sachen wie früher haben wollen. Ja, der Chat redet schon von Saints Row. Da habe ich diese Woche das Video von Shortfett Otaku dazu gesehen, aber haben wir jetzt glaube ich nichts zu. Aber ich glaube, wir hatten auch irgendwann schon mal drüber geredet, schon von einer ganzen Weile, dass das ja auch so ein edgy Spiel mal irgendwie war, was sie jetzt betäubt haben. Ja. Also, aber das ist ja auf ganzer Linie in Sonnenschein. Wo wo viele Start-up-Unternehmen, wo viel Kreativpotenzial sich ökonomisch manifestiert. Das speziell zu fördern, also mit politischen Instrumenten dafür zu sorgen, dass die Innovationskraft von Games und damit der digitalen Unterhaltung auch hier, ja, ich möchte sagen, gerade hier in Deutschland einen Standort findet und sich weiterentwickelt. Das ist die zweite wichtige politische Aufgabe. Ja, ist wichtig, dass wenn alle arbeitslos sind, zu Hause sitzen, dann ist wenigstens noch was zu gucken haben. Ne? Ja, aber ich glaube halt, dafür ist er auf jeden Fall die größte Fehlbesetzung. Oder generell ist aber nicht nur seine Partei, das ist ja bei anderen auch ähnlich, weil ja gerade diese gesellschaftliche Relevanz und so, ich denke da immer wieder an ein Beispiel, das ist zwar jetzt kein Beispiel aus dem Bereich Gaming, aber da wird das sicherlich ähnlich laufen. Ein Bekannter von mir, der hier bei mir in der Musikerszene aktiv ist, der wollte mal was machen für junge Leute, dass die Übungsräume zur Verfügung gestellt kriegen. Und dann hat er sich um Gelder von der Stadt beworben und die haben gesagt, ja, kannst du kriegen, aber dann musst du aber in deiner Firma so und so viel Prozent Frauen haben und dies, das, jenes und diese ganzen, na, weil die sich da irgendwann mal in irgendwelche Sachen reingeschrieben haben, dass sie nur Leute fördern dürfen, die deren ganze ideologische Scheiße damit spielen. Und da hat er gesagt, ja, dann vielen Dank, dann verzichte ich da drauf und schau mal, was ich irgendwie mit Spenden oder so hinkriege. Und dann halt eben keine öffentliche Förderung. Na, und ich glaube, so wird das in diesem Bereich auch laufen. Also wenn du da wirklich hingehst und sagst, hier, ich habe eine innovative Idee, und die dann sagen, ja, wir würden dir da vielleicht Geld für geben, dass du hier irgendwie was aufbauen kannst und Leute beschäftigen kannst in diesem Land. Aber das ist ja hier nur zum Spaß. So, das soll ja nur ein Unterhaltungsprodukt sein, aber fand ja, das doch ein Stahlbad. Das geben, muss auch eine Beurteilung von irgendeinem Unternehmensberater einholen und so. Das muss einen Tag Beratung buchen, das kostet 5.000 Euro oder so. Ja, was wird das noch dazu? Ja, das meine ich ja überhaupt nicht. Ich meine ja die ideologische Scheiße, die sie dann ja, den Leuten aufdrücken. Ja, das sind so einfach so diese Hürden, die sie den Leuten dann in den Weg werfen. Wenn man irgendwo Geld haben will, im privaten Bereich, sagen die Leute ja auch im Regelfall, dass man da irgendwelche Pläne vorlegen muss oder so, wie man sich das in den nächsten paar Jahren irgendwie vorstellt oder irgendwas. Schon richtig, aber ich rede ja hier davon, halt von ja, dieser Pläne öffentlichen Finanzierung, wo sie jetzt hier so tun, so nach dem Motto, so ja, hier, wir stärken irgendwie die Leute, die Innovationskraft haben, aber wenn die dann wirklich irgendwie sich hinstellen und sagen, hier, ich bin die Zivilgesellschaft, na, aber jetzt wirklich mal, die kleinen Leute, ich will hier irgendwie wen fördern oder so und ihr habt ja gerade gesagt, dass ihr das gerne haben wollt und mir dann hier helfen wollt oder so. Ja, aber dann heißt es dann von wegen, nee, es muss jetzt aber auch hier komplett in unseren ideologischen Bahnen verlaufen. Ansonsten geht das ja nicht. Weil nachher, keine Ahnung, nachher machen die Leute, die hier irgendwie einen Übungsraum gestellt gekriegt haben, hier noch irgendwelchen Punkrock gegen Gendersprache oder so. Das ist europaweit so, diese Vergaberegeln sind überall ähnlich, deswegen. Ja, da geht es ja auch wieder um irgendwelche Bauvorhaben oder so. Es geht ja hier um eine Förderung. Es geht um so Gendervorschriften halt hauptsächlich. Ja, die auch halt auch. Oder Spielevorhaben. Wenn du jetzt davon redest, dass man Sachen europaweit ausschreiben muss oder so, da geht es um irgendwelche Bauvorhaben und irgendwelche Sachen, die der Staat halt machen will. Aber da geht es ja nicht darum, dass man irgendwas fördern will, so wie er jetzt hier davon redet, dass man die Wirtschaft fördern will. Das hat jetzt mit Europa nichts zu tun. Man muss ja nicht irgendwo in Europa irgendwie fördern. Die Regeln bestehen einfach europaweit, das wollte ich nur sagen. Ja, es hat aber jetzt damit nichts zu tun, Mama, und tut mir leid. Wir setzen auf den bestehenden Förderprogrammen. Mit den Mitteln des BMWK sind in den letzten Jahren mehr als 400 Spiele entwickelt worden. Eine durchaus stolze Zahl. Und wir sehen... Wir sehen nichts davon. Wir sehen, dass das diese hier... Was war das irgendwie? Wir haben noch da uns mal so eine Liste angeguckt von Scheiße, die sie da irgendwie finanzieren. Ihre irgendwelche, ja, gegen Vorurteile und so ein Kram. So Schulspiele. Teilweise ja, das sind aber die Vollfinanzierung. Also ich hätte gerade gesagt 400 Spiele. Auf der Webseite vom Referat Games im Wirtschaftsministerium steht, 230 Förderprojekte wurden bisher bewilligt. Ich weiß nicht, woher die Zahl von 400 hernimmt, aber ja. Aber ich habe da eben jetzt mal in eins reingeguckt. Das war irgendwie Epic Palaces. Das hat mir, ist mir gleich ins Auge gestochen, weil ich so ein Bronzezeit-Archäologie-Mensch bin. Und die haben 180.000 Euronen gekriegt, dafür, dass sie ein Spiel drüber machen, wie man so einen bronzezeitlichen Palast in der minoischen Kultur managt. Puh, wenn das so einfach ist, an so viel Geld zu kommen für so ein Herzensprojekt, dann sollte ich das vielleicht auch mal machen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Codename Pflaumenmus. Was denkt ihr, was das für ein Spiel ist? Die SpielerInnen tauchen dazu in die Rolle eines Polizistinnen, um in einer landesübergreifenden Einheit den Polizeialltag kennenzulernen. Pflaumenmus. Ich steht jetzt nicht, ob das ein First-Person-Shooter ist oder was auch immer, aber immerhin haben die 998.923 Euro Fördergelder bekommen. Pflaumenmus, wer kennt es nicht? Dass die Nachfrage nach weiteren Geldern, nach weiteren Spielentwicklungsunterstützungsmaßnahmen dramatisch zunimmt, einer hohen Nachfrage erfreut. Das heißt, es gibt einen Bedarf dafür und wir werden miteinander im Gespräch sein und bleiben, wie wir diesen Bedarf vernünftig kalibrieren, sodass wir, und ich hoffe, ich spreche auch für die Branche, die sowieso Mitnahmeeffekte möglichst verringern, aber das Kreativpotenzial für die Branche maximal heben. Und das ist der dritte Bereich, den ich ansprechen möchte oder angesprochen habe, der noch nicht ganz so ist, wie ich ihn mir vorstelle, bei all dem, was der Markt leistet, bei aller Dynamik, bei aller gesellschaftlichen Bedeutung. Die Wertschöpfung in Deutschland könnte höher sein. Von dem großen Markt bleiben nur ungefähr 5% der Wertschöpfung in Deutschland. Das heißt, es ist und muss, sonst wäre ich ja kein Games-Wirtschaftsminister für dieses Land. Es muss das erklärte Ziel sein, diesen Anteil der Wertschöpfung zu erhöhen. Die Förderung, die Start-up-Strategie, die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen, die wir aufgebaut haben, aber eben auch ein attraktiver Standort für die Arbeitskräfte, für die jungen oder auch älteren Menschen zu sein, die in dem Bereich sich betätigen wollen, das muss politisch flankiert und erweitert werden. Die Gamescom als Leistungsschau der Branche wäre ein idealer, ja ist ein idealer Raum für diese Debatten. Diese Debatten sollen aber nicht die Freude an dem Tag nehmen. So lange ist die Gamescom ausgefallen, so lange hat sie nicht stattgefunden, so lange hat Corona das öffentliche Leben und damit auch das Spielerische im öffentlichen Leben kaputt gemacht. Gut, dass wir diese Zeit überwunden haben. Ich hoffe, das bleibt über den Winter so. Wir haben viel zu diskutieren, wir können viel zusammen erreichen. Wir können uns aber auch freuen, dass die Gamescom stattfindet. Und so wünsche ich Ihnen digital auf einer Messe, wo das Digitale stark im Mittelpunkt steht, alles, alles Gute, gutes Gelingen, starke, gute Geschäftsgespräche und uns allen spielerisch miteinander zu lernen, wie wir die Gesellschaft in Zukunft zusammenhalten. Alles Gute. Zusammenhalt. Auch so, Robert, alles gut. Spielerisch lernen, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten. Ja, das probieren wir dieses Jahr mal aus, oder? Das, Gesellschaftssimulator. Robert ist schlafen gegangen. Guck. Spielerisch. Robert, wir haben den Androiden einen Moment zu früh abgestellt. bei der Aufzeichnung. Und zu durch, sag ich da nur. Spielerisch lernen, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten. gute Aussichten auf jeden Fall. Ich glaube nicht, ich halte ihn nicht für jemanden, der weiß, was im Bereich Computerspiele so abgeht. Also jemanden, der den Titel sagen könnte irgendwie. Was, wo er sagt, oh, da habe ich von gehört, das finde ich interessant. Ja, FDP-Bashing wird immer beliebter. Interessant finde ich das, weil das ist ja so der letzte Gegner, den man noch hat, der irgendwas entscheiden kann, so aus der Woken-Sicht. Man hat sie ja alle vertrieben, die AfD sowieso, die CDU hat man in die Schranken gewiesen. Wenn jetzt nur nicht diese pesky FDP wäre, die immer wieder irgendwie querschießt. Hier haben wir den Christian Stöcker vom Spiegel, die Verweigerungspartei FDP, nichts tun first, Bedenken second. Da geht es um das Klimasofortprogramm vom Verkehrsminister Wissing. Die wahre Lindner FDP ist das genaue Gegenteil ihrer Wahlwerbung, rückwärtsgewandt, veränderungs- und innovationsunwillig, besitzstandswahrend und ohne jede politische Vision jenseits von wer viel Geld hat, muss genauso weiterleben können wie bisher. Das finde ich interessant, weil wer viel Geld hat, muss genauso weiterleben können wie bisher, ist eigentlich genau das, was passieren wird, wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade machen. Warum man das jetzt auf die FDP projiziert, weiß ich nicht. Aber das ist, wo es hingeht, meiner Meinung nach, wenn wir in der Form weitermachen mit. Guck dir mal den Buschmann an, wie der sich verbiegt. Irgendwie, das kann man nicht sagen, dass sie sich nicht bewegen würden. Ja, gut, dass die FDP veränderungs- und innovationsunwillig und veränderungs- und innovationsunwillig. Also, sie hat eine Richtung ausgesucht. Ja, sie ist woke jetzt und sie ist grün jetzt und sie ist jetzt alles Mögliche. Und ja, das würde ich schon unterschreiben, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass sie so eine, ja, in irgendeiner Form noch eine Kraft ist, die was Konservatives da reinbringt oder so. Aber das wird ja hier im Endeffekt impliziert, wenn man sagt, die sei besitzstandswahrend und rückwärtsgewandt. Aber das sehe ich außer halt ein oder zwei Personen mit Namen halt hier, die wie heißt sie, und der Kubicki. Teuteberg. Genau. Die beiden, ja, sieht sonst jemand noch? Gibt es sonst noch? Ja, hier, wie hieß er, Papke, aber der ist ja relativ weit hinten, sag ich jetzt mal. Ja gut, ich kenne natürlich auch noch ein paar, die man überhaupt ja, nicht okay. kennt. Ja, okay. Ja, aber das ist auch niemand, der offen öffentlich was sagt halt. Also der Großteil von den Leuten der FDP, die sich äußern, sind halt Buschmann und Lindner, und das sind halt beides wachsweiche Berufspolitiker, meiner Meinung nach. Die alles machen, um halt ihren Zugang an die Macht zu erhalten. Das haben wir ja gesehen mit der Wahl von Frau Attermann. Ich glaube halt auch schon, dass viele von denen es halt auch alles richtig finden, den ganzen Wolkenkram, ne? Die merken dann zwar schon bei manchen Stellen, dass es halt irgendwie zu weit geht, aber denken sich dann halt so, naja, es gibt halt Extreme überall und so, ne? Aber den ganzen Kram von dem Zeug, der halt auch extrem ist, den sie halt nicht so identifizieren, ist halt so ein bisschen das Problem. Das merkt man auch immer wieder beim Buschmann zu diesem Selbstbestimmungsgesetz und so. Er meint halt, das wäre alles übertrieben, wenn die Leute meinen, es ginge zu weit und so. Das sieht man ja in seiner Argumentation. Und ja, ist halt wieder so, lol, Bro, die Menschen leiden. Und wir kümmern uns jetzt darum, ist doch so ungerecht. Und dann sitzt er da und erzählt den Leuten was vom heiligen Stand der Ehe und so ein Krempel, in dem er sich auch befindet. Und meint, das würde die dann irgendwie beruhigen oder so. Ja. Es wird erst einmal weiterhin heißer, gefährlicher, trockener oder auch nasser, jedenfalls extremer, egal was wir kurz- oder mittelfristig tun. Mittel- und langfristig geht diese Entwicklung entweder so weiter, bis sie die menschliche Zivilisation ausradiert, oder wir reißen das Ruder noch herum. Es wird sich sehr viel verändern müssen in sehr kurzer Zeit. Wenn wir es gut machen, ist die Welt anschließend schöner, heller, leiser, sauberer, gesünder und gerechter. Ich dachte, das geht junger, schöner, geiler. War gut. Das, was für ein Bullshit, ehrlich. Diese Welt, die heißt nicht Leila. Ja. Also, aber was für ein schwülstiger Bullshit vor allem. Auch. Ist er der Anklage von den Kindern oder was ist die FDP? Ist der einzige Hemmschuh, der das jetzt noch auffällt, dass das alles schöner wird und weiß gestrichen und so. Ja, weißt du, wen ja, sind ja auch die einzigen, die Öl verbrauchen oder Gas, ist klar. Ne. Das ist ja, die sagen halt immer so schlimme Dinge, wie dass man Geld auch verdienen muss, was man ausgeben kann oder so. Das ist doch von gestern. In der Tat. Und folgende Sachen blockieren die. Weiterhin sollen große, schwere, teure, viel CO2 ausstoßende Dienstwagen steuerlich privilegiert werden. Na gut, könnte man drüber reden. Tempolimit, ja. Am liebsten hätte Lindner auch noch das absehbare Aus des Verbrennungsmotors verhindert. Diese Woche hat übrigens auch der Riesenmarkt Kalifornien beschlossen, ab 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen. Und natürlich die Ablehnung des 9-Euro-Tickets. Das kann so viel einsparen. Das kann so viel einsparen. Ja, Kalifornien ist so vernünftig, ne? Die machen ja auch so Scheiße wie die Stadt Atomkraftwerke ab, ne? Wie angeblich, kann ich natürlich nicht prüfen, aber es gibt ja Leute, die sagen, dass der Gavin Newsom da diese Waldbrände provoziert hat, indem er halt das ganze Geäst da nicht aus den Wäldern gefegt hat, so wie das ja schon, bevor es die USA gab, die Ureinwohner schon gemacht haben, weil sie wussten, dass es sonst brennt. Aber ja, die sind total vernünftig, ne? Damit da keine Missverständnisse aufkommen, in diese neue, andere, leisere, sauberere, gesündere, schönere Welt müssen wir zwangsläufig. Denn sonst ist es bald vorbei mit den menschlichen Lebensgrundlagen. Und wenn Deutschland das nicht vormacht, warum sollten etwa Entwicklungsländer dann auch nur den Versuch unternehmen? Weil erst das Fressen kommt und dann die Moralstöcker. Aber das versteht ihr alle nicht. Das werdet ihr aber lernen müssen. Und zwar schmerzhaft wahrscheinlich. Dies aber erfordert echte, schnelle, tiefgreifende Veränderungen, nicht nur fiktive und real umgesetzte, nicht nur mantraartig dahergesagte Innovationen. Wir können uns keine Minister leisten, deren politisches Programm sich auf Blockade, Realitätsverweigerung und magisches Denken beschränkt. Was? Der letzte Satz war ja fast schon gut. Wir können uns keine Minister leisten, deren politisches Programm sich auf Blockade, Realitätsverweigerung und magisches Denken beschränkt. Der ist doch echt gut. Der Satz ist gut, Stöcker. Ja, wenn man jetzt den Rest von deinem Artikel einfach wegnimmt. Er meint halt einfach genau die falschen Menschen damit. Natürlich meint er die völlig falschen Menschen, aber sagen wir mal so, wenn du jetzt hier den Rest löschst und dann überlegst, ob du nochmal einen neuen Artikel schreibst, ist das ein super Endsatz. Zum Beispiel über Frau Lamprecht oder Böckböck oder diese ganzen Versager. Der Ralf Schuler, der hat doch bei der Bildzeitung gekündigt neulich. Und der ist jetzt scheinbar hier unter anderem in der Weltwoche und schreibt über die Anzahl der Beauftragten, die unsere Regierung sich so leistet. Gerne Klima- oder Queerbeauftragte. Das sind wohl momentan mehr als 40. Insgesamt, so beschreibt er, hat die Regierung 6.000 Stellen geschaffen oder so. Ich weiß nicht, ob dafür andere jetzt dann entlassen wurden oder so. Das liest sich so, als wären die alle zusätzlich da. Und ja, die zahlen sich ganz ordentliche Gehälter aus und bringen da so ihre Kumpels rein. Also vielleicht wäre es nicht schlecht in Zukunft, wenn man irgendwie sich eine SPD-Parteigruppe besorgt oder so. Habe ich neulich noch gelesen. Aber dann auch nur, wenn man Arbeit haben will. Ja, davon ab, also, dass sie wieder Beauftragte oder noch mehr Beauftragte, und er schließt dann irgendwie zynisch mit so einer Aussage. Da müsste ich nochmal gucken oder scroll's mal runter. Ja, ich fand das auch schon gut. Er hat ja auch Antiziganismusbeauftragte für 70.000 Leute sind das im Endeffekt, die dazu gehören. Das frage ich mich auch schon mal, weil der persönliche Beauftragte vom Kanzler. Sintize und Rommen, ja, das kommt ja auch in jedem zweiten Artikel jetzt mittlerweile irgendwie vor. Und das sind 70.000 Leute in Deutschland, die da drauf zutreffen, auf diese Beschreibung. Ja. Und der persönliche Afrika-Beauftragte, der ist noch frei. Also da könnt ihr euch bewerben. Und hier ist auch die Adresse nochmal mitgeliefert. Bei Herrn Scholz persönlich müsst ihr euch dann bewerben als Afrika-Beauftragter. Genau, der letzte, wer sich bis drei verzählt hat und nicht aus den Bäumen, ist, hat gute Chancen, auch noch beauftragt zu werden. Ja, der Rainer Winkler ist im Moment obdachslos und ohne Einkommen. Könnte der nicht Afrika beauftragen? Man sollte ihm vielleicht raten, mindestens mal ein Parteibuch sich zuzulegen. Für Entwicklung oder wie? Aber das ist ja dann vorbestraft, das geht doch nicht, oder? Da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Gesetze, oh, man muss Volljurist sein oder so. Ja, das mit der Jennifer Morgan, ja, ich hätte das noch gar nicht realisiert, dass die... Ja, ich frage mich auch, was diese Leute machen die ganze Zeit. Also diesen Titel, den sie da führt, man hat ja irgendwie nur gehört, sie wäre da jetzt irgendwie in dem Ministerium, aber Beauftragte für internationale Klimaverhandlungen ist die Dame wohl. Beauftragte für internationale Klimaverhandlungen. Ja, Wahnsinn. Die verhandeln jetzt mit dem Klima. Hallo Klima. Wenn die Kanada sein sollen oder so. Du musst ein bisschen kälter werden, Klima. Und dann sagt das Klima, ja, Deutschland, das mache ich aber nicht unter 3 Gulags bei euch im Land. Ja. Bundesfinanzkriminalamt. Okay. Ja. Die schöne Geldwäsche. Die FDP im Finanzministerium, die marschiert weiter in Richtung Geldwäschebekämpfung. Muss dazu sagen, wir sind in Deutschland relativ unterirdisch, was Geldwäschebekämpfung angeht. Wir haben zwar ein rigoroses Einkommensnachweisregime für alle Angestellten in Deutschland, aber die Selbstständigen und vor allem ausländische Investoren, für die gelten da nochmal ganz andere Regeln. Und deswegen wird in Deutschland halt sehr, sehr, sehr viel Geld gewaschen. Und das sollte mal geändert werden. Da wurde ja von unserem wunderbaren Bundeskanzler unter seiner Amtsführung die sogenannte Financial Intelligence Unit eingeführt, also die Finanzgeheimdienst-Unit. Ja, wenn man es wirklich richtig übersetzt. Mit Intelligenz kann man es ja nicht wirklich übersetzen, ne, aber. Ne? Also eine clandestine Finanzpolizeieinheit quasi. Und das hat er total in den Sand gesetzt. Ja, der hat es nicht mal geschafft, die 500 Stellen innerhalb von 4 Jahren zu belegen. Und da das schon so formidabel gescheitert ist, gehen jetzt noch 2 Schritte weiter und bauen nicht nur diese Financial Intelligence Unit auf, sondern gründen ein neues Bundesfinanzkriminalamt und eine koordinierende Zentralstelle für die Aufsicht vom Nichtfinanzsektor. Also eine Finanzbehörde, die den sogenannten Nichtfinanzsektor beaufsichtigt. Also das ist die Immobilienwirtschaft, weil Immobilien hat ja überhaupt nichts mit der Finanzwirtschaft zu tun, und die Glücksspielbranche. Gut, da geht es natürlich auch nicht um Geld. Hat ja auch nichts mit Finanzen zu tun. Das ist der sogenannte Nichtfinanzsektor. Und da sollen halt umfangreiche neue Rechte vergeben werden, Personalaufstockungen, und die sollen natürlich auch, ich meine, die Financial Intelligence Unit arbeitet dann natürlich auch mit dem Inlandsgeheimdienst zusammen und kann dort die ganzen technischen Möglichkeiten anzapfen, die ganzen Datenbanken, die es dort gibt. Ich schlage einen Paradigmenwechsel vor, sagte Lindner. Wir müssen der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt uns mit der Aufdeckung einer Straftat, die mit Geldwäsche in Zusammenhang steht, zufrieden zu geben. Also Straftaten aufdecken reicht nicht. Man muss präventiv quasi schon mal alle Zahlungsströme verfolgen können. Ne? Solange wir noch nicht den digitalen Euro haben, müssen wir das irgendwie anders machen. Deswegen, Ne, es wird ja immer bemängelt, dass da eine sehr zersplitterte Finanzaufsicht besteht. Ja, derzeit läuft es ja so, dass es der Bundesbank angesiedelt war. Die ganzen Geldwäschemeldungen gehen halt erstmal an die Bundesbank, und von der Bundesbank wird es dann auf die Landeskriminalämter quasi weitergeleitet, an die Spezialabteilung, die die haben. Das sollte koordiniert werden in der Financial Intelligence Unit. Und das hat nicht gereicht. Deswegen, wie gesagt, jetzt gibt es nochmal 2 zusätzliche Säulen, weil ihr kennt ja das berühmte 3-Säulen-Modell, ne? Weil 2 würden umkippen, deswegen müssten es mindestens 3 Säulen sein. Und das wird jetzt gemacht, weil die Geldwäscheaufsicht muss komplett zentralisiert werden. Schwere Steuerkriminalität à la Cum-Ex darf nicht mehr ausgeklammert werden. Gut, ich meine, das konnte der Scholz natürlich nicht machen, ne? Weil da hatte der zu sehr seine Hände im Topf. Aber der Lindner geht es jetzt auf jeden Fall an, bin ich mir sicher. Und dann wird es gar keine Geldwäsche mehr in Deutschland geben. Überhaupt nicht. Null. Nein, überhaupt nicht. Dann haben wir griechische Verhältnisse, wofür alles in Rechnung ausgegeben wird. Hier haben wir von der Financial Action Task Force, das ist ein internationaler Zusammenschluss von Polizeibehörden und Kriminalämtern verschiedener Länder, nicht nur europaweit, sondern das geht auch, südamerikanische Staaten sind dabei, osteuropäische Staaten, Nordamerika ist dabei. Und das ist quasi eine Art Think Tank, die halt die Länder untersucht, wie weit die Geldwäschekriterien und Compliance-Kriterien umsetzen. Einerseits auf der legislativen Seite, aber andererseits halt auch auf der Strafverfolgungsseite. Und die stellen Deutschland generell immer ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Ne? Man konnte nachvollziehen, dass man mit Ja, also ich habe es ja gerade gesagt, diese Financial Intelligence Unit, die ist absolut unterbesetzt. Ich glaube, 180 Leute von insgesamt 500 Planstellen sind da besetzt. Das heißt, die kommen mit der Arbeit gar nicht hinterher. Und alleine da, dadurch, dass diese Financial Intelligence Unit unterbesetzt ist, gehen quasi Steuereinnahmen in Höhe von 85 Milliarden Euro pro Jahr flöten, geht aus diesem Bericht hervor. Eine Zahl. Und weiterhin gibt es sehr große Probleme mit nicht registrierten Zahlungsnetzwerken. Ja, da gibt es zum Beispiel das sogenannte Hawala-System. Ja, das ist dieses islamische System, ne, wie dass man halt dem Imam das Geld in der einen Moschee gibt und der andere Imam in der anderen Moschee im anderen Land gibt das Geld aus. Oder der Händler oder wer auch immer. Ja, das ist ja eine islamische Tradition, dieses Hawala-System, was halt auch total an allen steuerlichen Behörden Nachvollziehbarkeit vorbeigeht. Das wird explizit genannt. Was weiterhin explizit genannt wird, sind halt die Immobiliengeschäfte, ja, weil es ja weiterhin so ist, wenn man als ausländischer Investor nach Deutschland kommt, muss man keinen Mittelverwendungsnachweis, Mittelherkunftsnachweis geben, wenn man eine Immobilie kauft. Ja, das heißt, man kann als Mexikaner nach Deutschland kommen und für 4 Millionen Euro Bargeld eine Immobilie kaufen und keiner fragt, wo das Geld herkommt. Ist sehr unüblich sowas und versucht das mal als deutscher Angestellter. Und weiterhin wird auch noch festgesetzt, dass es halt sehr komische Rechtskonstrukte gibt, dass man quasi Mantelfirmen in Deutschland aufbauen kann und damit dann im Ausland handeln kann, aufgrund der Handelsabkommen, die wir mit verschiedenen Ländern haben, dass man quasi eine Scheinfirma in Deutschland anmeldet und dann zwar in Deutschland Steuern zahlt auf einem relativ niedrigen Niveau, aber damit Steuern im Ausland umgehen kann und halt auch Nachweispflichten im Ausland dadurch umgehen kann. Wie immer, alles, die einzige Ausnahme sind immer die Amerikaner, weil die Amerikaner, die haben sich in allen Handelsvereinbarungen immer eine Sache zusichern lassen. Und zwar ein Amerikaner, egal in welchem Land der Welt, der Handel und Wandel treibt, ist der immer in Amerika steuerpflichtig. So. Und ja, das nur als kleiner Überblick, wer sich das durchlesen will. Das sind ziemlich viele Fachbegriffe, ne? Aber das sind im Endeffekt die größten Themen. Die Scheidenfirmen, diese Rechtspersonen, die Immobiliengeschäfte und die illegalen Finanzflüsse über Nicht-Banken-Transfersysteme. Ja. Und natürlich die Personalausstattung, dass die nicht gegeben ist. Und das deswegen rein rechnerisch halt, man kann quasi ausrechnen, wie viel Arbeit darum liegt und wie viele Fälle verjähren. So kommt man auf diese Zahl von 85 Milliarden pro Jahr. Ich meine, wenn wir an diese ganze Cum-Ex-Angelegenheit denken, das ist ja auch verjährt gewesen. Es war ja nicht, dass es nicht aufgefallen ist. Nee, es ist aufgefallen, aber es ist nicht bearbeitet worden und deswegen verjährt. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was halt wirklich schief läuft, weil diese ganzen Cum-Ex-Geschäfte kann man auch als Geldwäsche quasi zählen. Ja. Hau. Hau. Hau, hau. Hau, hau, hau. Aber bitte nicht ins Gesicht. Nee. Und hier ist... Wir alle haben, das ist jetzt ein bisschen komischer Einstieg in das Thema, wir alle haben es aber doch mitgekriegt, dass die ARD gesagt hat, sie wollen jetzt keine Winnetou-Filme mehr zeigen, dass der Ravensburger Verlag, da haben wir sogar letzte Woche noch die Eilmeldung am Ende des Streams gehabt, dass der Ravensburger Verlag halt keine weiteren Veröffentlichungen zu Winnetou mehr machen will, weil irgendwelche Woken-Leute gesagt haben, das wäre ganz schrecklich, dass man hier den edlen Wilden irgendwie zur Unterhaltung der privilegierten weißen Bevölkerung einsetzt, das, ja. Und hier haben wir Haubertus Knabe, ehemaliger Geschäftsführer der Stasi-Gedenkstätte in Berlin. Der schreibt bei der Achse des Guten einen Gastbeitrag darüber, wie Winnetou schon mal verboten war auf deutschem Boden, und zwar auf ostdeutschem Boden. Er leitet das natürlich ein mit einem kurzen Abriss über die aktuelle Thematik. Und dann sagt er, so ähnlich hatten das auch Kulturfunktionäre in der DDR argumentiert. Als der Karl-May-Verlag in Radebeul nach dem Krieg beantragte, mehrere Bücher des erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellers neu aufzulegen, urteilte das sächsische Volksbildungsministerium 1948 in einer internen Stellungnahme, eine Karl-May-Produktion ist vom Standpunkt der Volkserziehung grundsätzlich abzulehnen. Sie verführt die Jugend zur kritiklosen Anhimmelung aller billigen Räuberromantik und trübt ihren Blick für die Auseinandersetzung mit dem wirklichen Leben. Billige Räuberromantik ist gut. Ja, willkommen im Jahr 2022. wir das wieder so sehen. Daraufhin hat man kein Erlaubnis erteilt. Nur mit dümmeren Worten eigentlich. Die Beschreibung ist absolut zutreffend für das, was wir jetzt auch meinen, nur heutzutage können wir das nicht mehr so schön ausdrücken. Die Ostdeutsche Lehrerzeitung Neue Schule flankierte die Entscheidung mit einem Artikel, in dem es hieß, dass die Nazis Karl May zum amtlich anerkannten Jugendschriftsteller stempelten, hat neben ihrer Absicht, wildes Schlägertum als höchste Tugend zu verherrlichen, auch seinen Grund darin, dass er ihrem Rassismus ganz entspricht. Ein zweiter Autor behauptete, dass die raffinierten Quälereien, die Karl May häufig schildert, an den Foltermethoden der SS nicht unschuldig wären. Finde ich, also das ist ähnliche mentale Gymnastik, wie die Leute sie heute machen. Ne? Also da sucht man dann irgendwas, wie man das an die Nazis, und dann sagt, ach, guck mal, die Nazis haben gefoltert, Karl May gibt es Szenen, wo die Leute am Marterpfahl sind, komm, das haben die sich abgeguckt. Hauptsache, man kann diese Verbindung ziehen für seinen politischen, ideologischen Gewinn. Uralt. Stell dir vor, die Nazis hätten einen Regentanz gemacht. In einem Schreiben vom 20. Juli 38 hat der an das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda hatte er dargelegt, Karl Mays Weltanschauung und sein gesamtes, also der gleiche Typ, der diese sächsisch vorgetragenen Schindereien, hat 1938 an das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda geschrieben, Karl Mays Weltanschauung und sein gesamtes Werk sind extrem pazifistisch gerichtet. Wie kann man unsere Jugend zu kolonialen Gedanken erziehen, wenn man ihnen die Bücher empfiehlt, in denen gegen Imperialismus, Gewaltpolitik, Machtstaat, Kolonialimperialismus und so weiter in der gehässigsten Art und Weise losgezogen wird. Also der gleiche Duckmäuser, der gleiche Biedermann und Brandstifter hat 1938 Karl May verboten oder das Verbot untermauert und das auch in der DDR dann wieder getan. Ja. Dieses Seitenwechseln kenne ich auch irgendwoher. Ja. Das hat sich dann erst später geändert. In den frühen 80ern hat man das irgendwie fallen lassen, wo man gesagt hat, weil die alltägliche Gewöhnung des Lesers an Abenteuer in Literatur, Film und Fernsehen Karl Mays Texte zum Teil blass oder harmlos erscheinen lassen. Da hat man dann gesagt, okay, dann geht's halt und dann hat man auch nämlich Geld verdient. Die Auflagen waren jeweils 250.000 Stück, die Sachen haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Und dann hat man irgendwann auch erkannt, dass man da ja praktisch Tourismusgeld liegen hat, hat ein Museum eröffnet und hat dort jemanden reingesetzt, der IM war, der da dann in dem Museum auch weitere IMs rekrutiert und zu Meetings eingeladen hat. Und so bis dann irgendwann 1990 irgendwie, 89, 90, der Spuk zu Ende war. Ja, aber jetzt sind wir wieder so weit, dass irgendwelche Leute meinen, Winnetou würde das Dorf Volkserziehung irgendwie schaden. Ja, dabei werden doch überwiegend positive Werte vermittelt, ne? Ach, würde ich schon sagen. Natürlich. Also, na klar ist das ein edler Wilder. Na klar gibt es all diese... Aber das, ja, wann das ist denn das Buch ihr Traum? Ja, edle Wilden mögen wir doch heute auch. Ja, ja, eigentlich schon, aber nicht, wenn ein alter weißer Mann die gemacht hat. Mann, Chris, verstehst du doch endlich mal. Ja, das ist Karl Thur, Marxismus, würde ich sagen. Ja, eigentlich wollte er ja von vornherein nur an die Squaw, oder? Hat die dann auch so sozusagen. Und die Uschi Glas, oder was? Tja. Die eure Lederhandtasche, Grüße gehen raus. Ach ja, die alten Leute, wer weiß. Ja, die verlorene Unschuld über Wut und Winnetou. Ja, die Wut Winnetous, wer kennt sie nicht, ne? Erst kommt der Wut Winter, jetzt kommen die Wut Winnetous. Ja, der Herr Johannes Franzen stellt hier die Diskussion mal wirklich auf den Kopf, wie man es ja schon kennt. Und er findet, es ist ein Unding, diese ganze Diskussion, aber nicht, dass Winnetou irgendwie kleingeredet wird oder dass es halt einen Backlash gibt und deswegen die Verlage den Schwanz einziehen und ARD sich auch gemüßigt fühlt, zu sagen, ja, wir strahlen Winnetou nicht aus, hat nichts mit den Rechten zu tun, aber wir machen es ja generell nicht, wollten wir nur mal kurz sagen, weil wir die Rechte nicht gekauft haben, aber ist ja egal, wir strahlen es nicht aus, hier gibt uns ein kleines Leckerli. Nee, nicht das ist das Problem, sondern die Diskussion überhaupt darüber. Denn in den letzten Jahren hat sich im deutschen Kulturbetrieb eine ermüdende Debattenfolklore etabliert, die wie am Fließband die immer gleichen Diskussionsereignisse produziert. Dabei geht es meistens darum, dass etwas angeblich verboten werden soll. Ja, die Anlässe dieser Debatten scheinen vollkommen arbiträr. Man weiß gar nicht, wo es herkommt. Egal, ob es um Peter Handke oder Lisa Eckert geht. Ob das Objekt des Streites das Gedicht Ciudad Avenidas, das war das an der Uniwand, oder der Partysong Layla ist, immer werden die gleichen Argumente mit der gleichen Intensität ausgetauscht. Immer scheint die Kunstfreiheit und überhaupt die Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft in großer Gefahr zu sein, in Klammern lacht. Ihr merkt schon, ja. Winnetou, der Publikation war fehlende Sensibilität und kulturelle Aneignung vorgeworfen worden. In der etwas wirren Pressemitteilung des Verlags auf Instagram hieß es, man habe viele negative Rückmeldungen bekommen und deshalb beschlossen, die Auslieferung der Titel zu stoppen. Ja, wer in den letzten Jahren halbwegs aufmerksam Zeitung gelesen hat, konnte voraussehen, was folgen würde, nämlich eine trostlose Debatte über die Kunstfreiheit und ihre angeblichen Feinde. Tausend Kommentare auf Twitter wurde bitterlich darüber geklagt, dass die Identitätspolitik nicht einmal mehr von Kinderbüchern Halt machen würde. Also man kann die Pfeife und den Ohrensessel, in dem der Autor sitzt, quasi riechen. Ne? Zwischen den Zeilen kann man das lesen. Nee, Moment mal. Der sitzt in einem, das sehe ich genau, der sitzt in einem fucking Starbucks mit seinem Apple MacBook. Und zwar nicht das neue, sondern eins von der vorigen Generation. Das wurmt ihn ganz schrecklich. Und der Oscar Wilde-Fan hat im Chat die richtige Frage gestellt. Ja, Moment, wurde Avenidas nun überstrichen oder nicht? Wir erinnern uns, ein Betrachter. Ja, die haben das doch, glaube ich, an der Häuserwand haben sie es weggemacht und irgendwer anders hat es an seine Häuserwand dann dran gemacht. Das ist so anders. Ja, aber die Frage halt, hier wird wieder so getan, ne? Als würde da gar keine Gefahr bestehen. Und aber das Ding ist trotzdem überstrichen worden. Und die ARD zeigt trotzdem keine Winnetou-Filme mehr. Wir drängen die Sachen halt Schritt für Schritt zurück. Und da möchte Johannes Franzen uns gerade halt irgendwie einen Sack über den Kopf ziehen, damit wir das nicht mitkriegen. Ganz einfach. Ja, aber weiter geht's. Man fragt sich, woher dieser Zorn kommt. Woher das Potenzial für die rasend schnelle Politisierung dieses Falles? Ja, weil die Kritiker politisieren das, ne? Gibt es im Milieu der bürgerlichen Panik vor der angeblich grassierenden linken Cancel Culture gar kein Gespür mehr für den kulturellen Fortschritt? Kein Verständnis dafür, dass auch der populäre Kanon ständigen Revisionen unterliegt? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allem bei so einem schlimmen Machwerk, dass man sich darüber überhaupt aufregt, weil, wie der Autor hier treffend sagt, es steht zu vermuten, dass sich diese Angst nicht unbedingt darauf bezieht, dass man die Bücher heute nicht mehr lesen darf. Ein schneller Blick in den beliebigen Roman von Karl May bestätigt den Verdacht, dass die Bücher heute kaum noch mit Genuss gelesen werden können. Die Sprache wird umständlich und altertümlich stark den Konventionen des 19. Jahrhunderts verpflichtet und überschreitet ständig die Grenzen zum Kitsch. Selbst dem abgebrühtesten Anhänger literarischer Autonomie muss der offensichtliche Rassismus sauer aufstoßen. Ja, also echt, Karl May ist echt ein Machwerk. Ne? Also absolut. Ja, wahrscheinlich. Das Bleichgesicht. Kein kultureller Wert, gar nichts. Ne? Das wird da der Rassismus untergejubelt. Ne? Das Bleichgesicht argumentiert mit gespaltener Zunge. Ja, mein weißer Bruder darf ihm nicht zuhören. Ich meine, ist doch klar, jedes noch so nichtige Ereignis wird zum Baustein der Fiktion einer Verfolgung. Ja, es ist alles Einbildung, ne? Es ist eine Fiktion der Verfolgung. Ja. Die Rede ist zunächst von der Liebe zu einem ästhetischen Artefakt. Es handelt sich um die besondere Zuneigung, die speziell Kinder zu Büchern, Filmen, Serien oder Spielen entwickeln können. Diese Liebe verbindet sich mit der Investition echter Emotionen. Der Tod Winnetous lässt Tränen fließen. Was hier entworfen wird, ist ein autobiografischer Gründungsmythos, der die politische Unschuld der eigenen Kindheit verteidigen möchte. Ja, ja, es geht nicht um Meinungsfreiheit oder publizistische Freiheit oder Bewahrung von Kulturgütern. Nein, nein, nein, nein. Die Vorstellung, die distanzlose kindliche Versenkung in eine geliebte fiktionale Welt könnte von Rassismus kontaminiert sein, erscheint aus dieser Perspektive unerträglich. Also die Leute werden quasi mit ihrem eigenen inneren Rassismus konfrontiert und nur deswegen regen sie sich auf. Ja, also, genau, genau. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass 8 Jahre Gamergate ist heute? Weil das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Ihr wollt einfach nur eure Sachen genießen, die euch Spaß machen. Wie könnt ihr? Ihr seid die letzten Menschen. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Sprecht mich nicht an. Ihr müsst das verstehen. Dies alles führt zum zeitgenössischen Phänomen der Trotzrezeption, die sich zuletzt im Fall Layla beobachten ließ. Oder Layla. Als zahlreiche Menschen mit grimmiger Geste demonstrativ den Schlager hörten. Ja, Protest hören des Schlagers. Ne? Den zeigen wir es. Wir hören das Lied jetzt. Natürlich, ja, da, ja, da, ja, da, Kemmerich, bla, bla, bla, hat sich beschwert, ja, aber der ist eh AfD-nah, ne? Er sitzt auf einer Bank und liest mit verbissener Konzentration in den alten Romanen von Karl May. Versehen ist das Bild mit dem Schriftzug, ich lasse mir Winnetou nicht nehmen. Die Rezeption wird zum Akt des Widerstands gegen die Feinde der kulturellen Unschuld, die noch die letzten Bastionen des befreiten Genusses schleifen wollen. Ja, nee, alles Einbildung. Alles Einbildung, gibt's gar nicht. Ja, ja, alles Einbildung. Aber wir müssen jetzt endlich mal erwachsen werden. Ne? Also hier, Winnetou muss erwachsen werden oder keine Ahnung, die Leser muss erwachsen werden. Man müsste aus einer erwachsenen Perspektive argumentieren und nicht aus der Perspektive der verletzten kindlichen Unschuld. Also Leute, ne, wenn ihr nostalgische Erinnerungen an eure Kindheit habt und wollt das einfach nochmal wieder aufleben lassen, ihr seid dann ganz böse innere Rassisten, ne, und werdet mit eurem inneren Rassismus konfrontiert und deswegen habt ihr die Trotzreaktion und es hat alles nichts mit allem zu tun. Ne? Also ja. jetzt habe ich es verstanden. Also diese Woche haben sich auch so ziemlich alle Leute aus einer gewissen Generation zu diesem Thema geäußert und halt gemeint, dass es halt Quatsch ist. Und dazu gehörten dann so Rechtspopulisten wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder hier der Markus Söder und lauter solche Leute. Also das ist irgendwie so diese die Generation der Leute. Bei meinen Eltern war es auch so, die ja so Riesenfans irgendwie von waren. Von diesem ganzen KMI-Winnetou-Kram. Und ja, also. Ich meine, man kann natürlich auch annehmen, dass die Ravensberger mit dem Unternehmen des Buches so den Shitstorm auch ein bisschen provoziert haben, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so eingeplant war, von vornherein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Guerilla-Marketing ist auch verbreitet, ne? Und das bietet sich ja mittlerweile von mir. Ja, ich kann es mir, das würde ja nur Sinn machen, wenn man es danach wieder reintut und dann sagt, hier, ha. Ist auch richtig, ne? Und ja, ich denke mal, da wird einfach gesehen worden sein, dass man jetzt wieder sowas vorholt und weil wir ja jetzt endlich in der guten Zeit sind. Ja, das ist auch betroffen tun und irgendwie darauf einprügeln und dann. So, das finde ich ein bisschen albern. Bei Ravensburger. Aber gut, vielleicht sind die auch so drauf, keine Ahnung. Tja, da habt ihr's, ne? Ja, das war ja, auch eine fantastische Twitter. Twitter-Seite hier. Kulturmaismus. Ja, von Karl-Tur-Maismus, meine ich. Und hier ist die Frau Julia Schramm, die sagt, Karl Marx statt Karl May wäre ein Anfang. Und der Henning Vogt, der uns alle geblockt hat, schon seit Gamergate-Zeiten, der sagt, und dann noch Horkheimer und Adorno statt Engels. Das ist spitzfindig. Und ich habe gesagt, Georg Schramm statt Julia Schramm wäre auch eine Idee. Ja. Ja, und der Faktenfinder. Faktenfinder. Ja. Der hat hier mal wieder versucht, ein paar Framings zu verbreiten. Und hat hier, das war ja zu erwarten, jetzt da der Kanal Achtung Reichelt, von dem Julian Reichelt, ja jetzt die 100.000 Abo-Marke durchbrochen hat. Das ja und auch jetzt schon so ein paar Punkte ja auch gesetzt hat. Also die hatten ja auch so ein, zwei Dinge schon irgendwie jetzt auch recherchiert gehabt. Obwohl ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern kann, was das war, aber das war ja schon, die waren auf jeden Fall in das war doch das Aktivistencamp in Hamburg zum Beispiel. Ja, nee, ich meine noch andere Sachen. Ich meine auch noch Sachen, wo sie Anfragen gemacht hatten zu speziellen Sachverhalten und die dann halt auch wieder dazu geführt haben, dass es Berichterstattung gab, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war. Aber halt so, und das sind natürlich so Dinge wie, oh mein Gott, das hier unser Narrativ wird gefährdet, da muss dann sofort ein Narrativretter hier wieder gemacht werden. Dreimal dürft ihr raten, was deren Ansatzpunkt ist, um zu sagen, dass man ja den ein Reichelt gefälligst blöd zu finden hat. Ja, Rechtspopulismus oder was? Ja, es ist natürlich Rechtspopulismus, genau. Und sein Publikum ist böse und es ist kein richtiger Journalismus, obwohl da natürlich Journalisten arbeiten und ja, Punkte gesetzt werden, halt wie gesagt, Themen mit der eigenen Recherche sogar Themen gesetzt werden, die dann, die sonst halt nicht, das ist ja so immer mein Standpunkt, auch wenn es irgendwie darum geht, ja, ach gut, und diese ganzen Geschichten, dass die halt hin und wieder halt auch mal Berichterstattung haben, die man halt sonst nicht gehabt hätte, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Und das ist dann schon ein bisschen was anderes, als jetzt irgendwelche Leute, die nur auf YouTube irgendwie sich Artikel angucken und ihre Meinung dazu sagen. Na, auf die kann man dann vielleicht noch eher verzichten oder sich darüber aufregen, was die so erzählen oder so und irgendwie meinen, dass wir dann halt von denen Meinungsmache oder so. Aber ja, bei solchen Dingen, die dann halt eindeutig journalistische Arbeit ist, kann man so halt nicht argumentieren. Das probieren sie aber natürlich trotzdem. Und dann haben sie natürlich auch Experten. Laut Experten finden seine dort verbreiteten rechtspopulistischen Thesen Anklang. Ja, die finden Anklang. Und das ist natürlich dann Publikum, ist natürlich. Wer ist es? Wichtig. Quent oder Miro Dittrich oder Veronika Kracher? Oder nee, in diesem Fall ist es das London Institute for Dingsbums? Ja, so ein ähnliches, das neuere. Das mit das Berkeley Framing Institute? Nee, es gibt dieses, ja, wo war es denn hier? Das CEMAS. Irgend so ein Typ, den wir noch nicht kannten, aber vom CEMAS, das kennen wir schon. Das ja, das CEMAS haben wir doch schon mal gesehen. Ja, das CEMAS, das ist das mit dieser Dame, die zusammen mit der Nokun die Bücher immer schreibt. Die uns auch schon alle geblockt hat. Ja. Ah, die Lamberti, ja. Mhm. Und Miro Dittrich natürlich. Also habe ich in gewisser Weise habe ich recht gehabt. Aber sie disqualifizieren das natürlich jetzt Meinungsbeiträge und das ist es ja genau nicht, wenn er Sachen rausfindet. Ja, der macht ja auch schon Meinungsbeiträge und Einordnungen und so. Aber das kann er ja tun. Ne? Aber es geht ja nur darum, dass sie ja, und die hatten ihm auch Fragen geschickt und eine von den Fragen war, würden sie sagen, dass das, was sie machen, Journalismus ist? Und die wollen das halt natürlich abqualifizieren zu reinen Meinungsmache. Genau. Und Rechtspopulismus und kommen dann hier am Ende dann mit ja, Kompakt und irgendwie Oliver Janich und rühren hier halt lauter Scheiße natürlich wieder mit rein. Ich möchte aber schon nochmal dran erinnern, dass dieser Mann dafür plädiert hat, dass wir in einen aktiven Krieg mit Russland eintreten und solche Sachen. Ne? Also bei aller Sympathie, die ich seinen Dingen entgegenbringe, also was das angeht, ist der für mich verbrannt. Ja, und das hat jetzt was mit dem Rechtspopulismus zu tun? Nee, ich wollte das so, also man kann über Reichelt denken, wie man will oder ihn als Populist sehen oder was auch immer, aber ich finde halt, da hat er eine Grenze überschritten, die ihn für mich halt persönlich einfach nicht mehr ernst, wirklich 100% ernst, ich kann ihn nicht mehr 100% ernst nehmen. Also jemand, der so leichtfertig nach sowas brüllt, nee. Inhaltlich bedient Reichelt ähnliche Feindbilder der Szene, ja. Ne, das übliche Ding, hier wird was kritisiert, da wird was kritisiert, mit anderen Worten, das sind alles die gleichen Leute. Hauptsache, man braucht sie nicht im Inhalt stellen. Grüne, die durch eine Anführungsstrichen Klimadiktatur, was auf jeden Fall ein Zitat ist, was der Reichelt noch nicht benutzt hat, und wenn, dann habe ich es überhört. Also, das Leben der Deutschen einschränken, öffentlich-rechtlichen Medien, die vom Staat gesteuert werden oder Zwangsimpfung gegen das Coronavirus. Nee, Leute, also öffentlich-rechtliche Medien, die einfach offensichtlich für jeden sichtbar halt direkt die Pressemitteilungen quasi raushauen als ihre journalistischen Inhalte. Bitte, und Chris, bitte, der Heiner und der Daniel haben das noch nicht abgesegnet, was du da sagst, ne? Ja. Und Zwangsimpfung, also es gab eine Debatte über eine Impfpflicht in Deutschland und die wird thematisiert in journalistischen Inhalten. So, und das soll jetzt eine Verschwörungstheorie über Zwangsimpfung sein, oder was? Ja, aber wenn du Zwangsimpfung sagst, kannst du immer hinterher noch sagen, hey, Schachmatt-Atheisten, Zwangsimpfung gibt's ja gar nicht, ihr kriegt ja dann nur Sanktionen. Also, weißt du, das ist Wieselkram, ist das sonst nix. Ja, und dann meinen sie ja noch, dass hinter der GmbH, die der Reiche dafür gegründet hat, ein Milliardär Frank Godehard stehen würde. Was der Reichert allerdings nicht kommentiert hat. Also, da kann durchaus. Als Hauptgesellschafter der Kölner Haie, dann geht es gar nicht. Dann DEG forever und tschüss, Reichert. Regionalsender TV Mittelrhein hat er wohl auch. Also, ja. Ja, ist doch super, wenn er genug Geld hat, dann braucht er nicht. Dann soll er angeblich den Fan-Account Reichert Ultras in den YouTube-Kanal umgewandelt haben. Ja. Das sind auch Fakten, die hier gefunden werden. Ne? Also. Die haben es aber schon drauf bei der Tagesschau auch. Also. Ja. Und wenn hier durch das Wort Tucker Carlson dann direkt hier eingeblendet wird, quasi ein Plagiat Putins. Was für Bullshit. Ja, und sie meinen halt, der Reichelt wäre auf den Spuren von Tucker Carlson. Keine Ahnung. Also, rein oberflächlichen Ebene in dem Sinne, dass es halt irgendwelchen linken Narrativen nicht nützt. Da sicherlich, ja. Aber ansonsten sehe ich das eigentlich nicht so. Wobei der Carlson ja auch jahrelang als Pandit die republikanische Seite ja aktiv vertreten hat auf irgendwelchen Podien und so. Dafür war der ja zuständig. Und das sehe ich beim Reichert jetzt nicht. Also. Aber ja. Der gilt in den USA quasi als Sprachrohr von Donald Trump. Ist auch Quatsch. Aus meiner Sicht. Ich habe natürlich nicht viel gesehen von dem. Aber genug Leute, die sich darüber aufregen, dass er da nicht genug sich dahinter stellt, hinter Wahleinschätzungen und was weiß ich nicht was. Ja, inwieweit das US-amerikanische Konzept Karls auch in Deutschland Erfolgsaussichten habe, sei fraglich, so Medienökonom Bischof. Na, das ist hier Fakten. Hier werden knallharte Fakten gefunden. Nämlich wir stellen hier irgendwelche Zusammenhänge her und dann fragen wir unseren Experten und der sagt so super tolle faktische Einordnung wie: Wir haben in Deutschland nicht so eine polarisierte Gesellschaft und Mediennutzung wie in den Vereinigten Staaten. Ja, das meint ihr durch eure, weil sonst könntet ihr nicht mehr behaupten, irgendwie euren Auftrag zu erfüllen oder was alles abzubilden. Der Großteil der Deutschen vertraue den etablierten Medien. Ja, ganz bestimmt. Hm. Und ihre Berichterstattung. Wenn es hier heißt, es ist ein Nischenprodukt, das würde ich mal sagen, stimmt erstmal nicht, weil 100.000, 150.000, 200.000 Aufrufe, ja, träumen aber öffentlich-rechtliche Sendungen von 20.000. Ja, auch. Der Bürgermannschaft hat auch, aber die meisten träumen doch von solchen Zahlen. Ja, 100.000 kriegst du ja schon noch, ne, also. Und ich habe mir jetzt die Woche. Alte Videos von einem gewissen Elliot Tender angeguckt und der hat auch 100.000 Abos gehabt, ne. Also macht zwar seit 4 Jahren nichts mehr, aber es gibt schon halt, ne, bei so Leuten. Also, so viel ist das jetzt auch nicht. Ja, aber öffentlich-rechtlich kommen da nicht dran. Die kommen da dran. 100.000 kriegen die schon hin. Also nicht mit irgendwelchen kleinen Funkkanälen oder so, Aber ja, mit der Tagesschau oder irgendwelchen Sachen. Mit der Tagesschau, mit dem Böhmermann, mit der Heute Show, mit Extra 3, ja, okay, aber sonst auch nicht. Ne? Also meinst du denn, er guckt an den Morgenmagazin nochmal nach oder so? Das könnte ja auch noch sein. Oder was weiß ich, irgendwelche Regionalsendungen und sowas, die alles produzieren. Da bin ich jetzt nicht genug drin, das ist ja auch alles aber Nische. Die kriegen das schon. Hm. Ja, genau, und du hast ja eben schon angesprochen, Damon, hier diese Woche haben sie jetzt auch ihre Reportage von dem Klimacamp hier veröffentlicht, wo sie in Hamburg waren. Und ja, auch an dieser Stelle halt wieder. Ne? Also ich habe das jetzt nicht irgendwie groß in den Medien gesehen, dass die Neubauer da auch in so einem Outfit rumgerannt ist. Das war zwar so ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe es mir zwei, dreimal angeguckt, das ganze Ding, weil da ja auch zwischen verschiedenen Orten halt gesprungen wird. Und ja, also ich hoffe mal, dass diese Zusammenhänge auf jeden Fall so stimmen, dass diese ganzen Leute, die da hier an dem Ort waren, dann wirklich alle zu diesem Camp auch dazugehören und so. Aber ich denke mal, anhand von dieser Montur und Aufmachung, die die da alle haben, wird das wohl schon so sein. Ja. Und also das fand ich schon ganz schön krass. Und vor allen Dingen auch die Dame hier wird halt, das kann ich mal kurz abfahren, die Befragung hier von der Pressesprecherin hier oder was auch immer die ist. Ganz ehrlich. Industrien wie RWE, wie Großkonzerne enteignen und mit den Gewinnen von diesen Konzernen, die gerade auch noch Übergewinne einstreichen, muss die Energiewende finanziert werden. Es kann nicht sein, dass diese Krise auf dem Rücken von vielen ausgetragen werden, während Konzerne Milliarden Gewinne machen. Das ist ganz klar keine Energiekrise, es ist eine kapitalistische Verteilungskrise. Okay, also Kapitalismus abschaffen? Ja. Und was soll anstelle dessen kommen? Anstelle Kapitalismus abschaffen, ja. Ich glaube, sie rafft doch nicht, dass das nicht reicht. Also, wenn so eine RWE 5 Milliarden Gewinn macht oder so, dann kannst du davon, keine Ahnung, 20, 30 Windräder oder sowas hinstellen, vielleicht auch 50, ich weiß es nicht. Aber das ist ja keine Energiewende, damit finanzierst du das noch nicht. Das funktioniert so gar nicht. Ja, dann weht trotzdem nicht der Wind und so, aber das ist ja eh so bei diesen Leuten. Wenn diese Revolution, die sie unbedingt wollen, dann irgendwie kommt, dann wird das vollkommen egal sein, damit kein Mensch mehr diese Fragen überhaupt stellen dürfen. Dann werden sie wieder ihre Poster und ihre Wandgemälde und ihren Scheiß da irgendwie malen, wo die muskelbepackten Leute auf dem Feld das Korn schneiden und den Dreck raushauen ohne Ende. Ohne Rücksicht auf irgendwas. Das ist ja halt nur dafür da, damit so Leute wie sie dann irgendwie meinen, wir retten jetzt den Planeten, indem wir den Kommunismus einführen. Stattdessen müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Wirtschaft demokratisch gestalten können. Wir müssen uns überlegen, was wir für ein gutes Leben für alle bekommen. Wirtschaft demokratisch gestalten, ja. Und das ist so eine Dogmisse, würde ich fast sogar sagen, oder direkt die richtige Frage gestellt. Wann fangen wir denn mal an damit? Ja, wird direkt die richtige Frage gestellt, weil es ist eigentlich klar, was sie damit meint. Das ist in ihrem Kopf ist es auch vollkommen klar. Und jetzt wird halt die richtige Frage gestellt, die ich mir von den Öffentlich-Rechtlichen sicherlich nicht gestellt worden wäre, nämlich diese hier. Kommunismus? Wir müssen auch über Konzepte wie Kommunismus nachdenken. Konzepte wie Kommunismus, ja. Da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, ne? Ganz ergebnisoffen. Weil wir ja so unglaublich rational sind. Und ja. Vor allem, weil wir nicht dafür bekannt sind, dass wir uns auf den Boden schmeißen und weinen, bis wir kriegen, was wir wollen. Oder respektive uns irgendwo festkleben. Ja. Kann man nicht auch erstmal überlegen, was man will, bevor man was fordert oder so? Nee, Mammon, die wissen schon, was sie wollen, nämlich Kommunismus und bessere Umwelt. Aber das Problem ist, dass sie darauf verzichten, einen Plan zu machen, wie sie da hinkommen. Ja, weißt und was du? Dann sein soll, da ist der Plan ist auch ziemlich unklar. Ja, das ist eben das Modell Utopie, ne, das sie verkaufen. Ja, das muss auch ein bisschen unklar bleiben, sonst zieht das nicht so. Ja, das Modell Utopie und wir machen ja nur das, was der gesunde Menschenverstand vorschreibt. Hallo, wir haben ja 2022. Klar ist heute jeder für Umweltschutz und jeder verzichtet. Current year. Ja, ja ein Emma. Artikel von der Emma. Bleibt mutig. Ja, die Feministen auf einem Rückzugsgefecht, nicht wahr? Das ist hier ein Artikel, ein Interview mit einer Biologin und einer Nobelpreisträgerin. Und die ist sehr stark kritisiert worden. Dafür erstmal, dass sie, ja, es gibt ja gar keinen Nobelpreis in Biologie. Ne, es gibt ja nur in, was war das, angewandte wissenschaftliche Tätigkeit oder ich weiß es jetzt gar nicht. Chemie genau. Wahrscheinlich, oder? Nee, nicht in Chemie. Mathematik, Physik. Mehr braucht man nicht. Biologie. Biologie ist Mathematik und Physik, ist Chemie. Ne, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Physiologie. Physiologie, also nicht Biologie, sondern Physiologie. Großer Unterschied, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall ist eine Biologin und hat auch von den Themen einige Ahnung. Und hier haben wir halt ein Interview mit ihr, wo sie halt natürlich sagt, es gibt nur zwei Geschlechter und sowas. Ja. Bei allen Säugetieren gibt es zwei Geschlechter. Und der Mensch ist ein Säugetier. Da gibt es das eine Geschlecht, das die Eier produziert, zwei X-Chromosomen hat. Das nennt man weiblich. Und dann gibt es das andere, das die Spermien produziert, ein X- und ein Y-Chromosom hat. Das nennt man männlich. Habt ihr vielleicht alle schon mal irgendwo gehört? Mhm. Tja, ja, intersexuelle Menschen gibt es, aber intersexuelle Menschen haben die Merkmale beider Geschlechter. Sie sind kein drittes Geschlecht. Böse Aussage. Muss direkt geteilt und gevierteilt werden. Es gibt feminine Männer und maskuline Frauen. Was nicht nur mit kulturellen Faktoren, sondern auch, unter anderem auch mit unterschiedlichen Hormonen damit zu tun hat. Da gibt es ein Riesenspektrum. Aber weiterhin nur zwei Geschlechter. Es gibt Menschen, die wollen ihr Geschlecht ändern, aber das können sie gar nicht. Sie bleiben weiterhin XY oder XX. Das Entscheidende dabei ist, dass die Tatsache, ob man ein Y-Chromosom hat, schon in der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Embryos wirkt und natürlich auch beim Heranwachsenden. Jungen haben deshalb andere Geschlechtsmerkmale als Mädchen und das kann man nicht rückgängig machen. Menschen behalten lebenslang ihre Geschlechtszugehörigkeit. Natürlich kann man durch Hormongaben erreichen, dass zum Beispiel ein Mädchen, das Testosteron nimmt, eine tiefe Stimme und Bartwuchs bekommt. Aber davon wachsen die Mädchen keine Hoden und es wird keine Spermien produzieren. Und biologische Männer produzieren auch durch Hormonangabe keine Eier und können keine Kinder gebären. Das sind alles böse, böse Sachen, die sie hier sagt. Also wie gesagt, die ganzen LGBT-Leute wollen, ne, die knüpfen schon das Turf-Seil und schmeißen es über den nächsten Baum, wenn die solche Worte hören. Zu viel Fakten. Ja, wie sieht es denn aus als Jugendliche, wenn man 14 Jahre alt ist? Künftig sollen Jugendliche ab 14 ihr Geschlecht selbst bestimmen können. Antwort, das ist Wahnsinn. Mit 14 sind ganz viele Mädchen in der Pubertät unglücklich. Ne? Stimmt, Pubertät gibt es ja auch noch. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Die kommt in der Diskussion irgendwie nie vor. Als Mädchen, wenn man sich in einer männerdominierten Gesellschaft, also wir sind ja immer noch bei den Feministen, ne? Denn wenn man so einen Beruf machen will, in dem Männer dominieren, dann ist man natürlich besser dran, wenn man auch einer ist. Aber dann muss man einen Weg finden, wie man sich durchsetzt. Das ist es doch, was man den Mädchen raten und wobei man sie unterstützen muss. Ja, da kommt wieder die alte Feministin durch. Weil warum nicht? Und der Gesetzgeber kann gar keine Geschlechtsumwandlung ermöglichen. Er sagt nur, diese Frau darf ab jetzt behaupten, sie sei ein Mann. Und umgekehrt. Die biologischen Grundlagen sind überhaupt nicht zu ändern. Und wenn jetzt ein Mann behauptet, er sei eine Frau und geht in einen Sportverein, um dort bei den Frauen mitzuspielen, dann ist das ein Problem. Warum? Denn aufgrund seiner männlichen Hormone ist dieser Mensch stärker und läuft schneller. Es ist im Grunde wie Doping. Also wie gesagt, die sagt die bösen, bösen Worte, die man nicht sagen darf, alles. Tja, ja, ja. So, in einem Urteil von 2017 heißt es, in den medizinischen und psychosozialen Wissenschaften besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass sich das Geschlecht nicht allein nach genetisch, anatomisch, chromosomalen Merkmalen bestimmen oder gar herstellen lässt, sondern von sozialen und psychischen Faktoren mitbestimmt wird. Was sagt die Biologin und Nobelpreisträgerin dazu? Das ist Unfug. Wie man sich fühlt, das lässt sich durch soziale und psychologische Umstände ändern. Das biologische Geschlecht aber eben nicht. Das ist dort, wo wirklich Wissenschaft betrieben wird, auch völlig unstrittig. Er fragt sich nur, welche Wissenschaften, ne? Richtige Wissenschaft oder Humanwissenschaften? So, ne? So. Und mit Humanwissenschaften ist nicht Biologie gemeint, sondern halt sowas wie, Gender Studies. Ja. Natürlich gibt es beim Gender, dem sozialen Geschlecht, eine Bandbreite, während es beim biologischen Geschlecht nur weiblich oder männlich gibt. Aus Ende. Natürlich kann sich ein Mädchen wünschen, dass man es mit einem jungen Namen ruft. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ändert aber nichts an der Biologie. So. So, was war noch interessant? Die Wissenschaftsfeindlichkeit in Deutschland ist leider besonders ausgeprägt. Es hat sich durch Corona womöglich ein bisschen gebessert. Da haben viele Menschen gesehen, dass man auf die Wissenschaft hören sollte. Und dass es ungünstig sein kann, zu behaupten, das Virus gäbe es gar nicht, nur weil man das nicht will. Aber es gibt auch nur zwei Viren. Ne? Das, oder? Wie war das? Es gibt nur zwei Viren? Nee. Tja, und natürlich sagt sie am Ende, ne, so viel, ich meine, man muss ja sagen, ne, also so viel gesunden Menschenverstand ist man vom Feministen normalerweise gar nicht gewöhnt. Nochmal, das ist hier die Emma, aus der ich hier vorlese, ja. Dass Transsexuelle nicht diskriminiert werden sollten, ist ja völlig klar. Wenn Menschen schlecht behandelt werden, ist das schlecht. Aber sie können doch ihre Vorstellung nicht allen anderen Menschen als Tatsachen aufdrücken. So, ne, also bei diesem Interview haben so viele Leute Schnappatmung bekommen. Ne, da habe ich Sachen auf Twitter gelesen. Ne, wie gesagt, das mit dem Seil über einen Baum werfen, das war noch ein harmloseres Beispiel von dem, was ich da gelesen habe. Eine Verräterin, die alte Turf, ne? Die alte Turf. Chantal Louis, boah, hat die Nobelpreisträgerin, die hat doch von nichts Ahnung, hallo. Ist doch nicht immer ist sowieso Nobel. Auf Turf-Seite, ne? Wie immer ist er sowieso auf Turf-Seite, ne? Ja. Deswegen meine ich ja, das ist jetzt gerade das letzte Rückzugsgefecht der Feministen und der Lesben, mhm. Ja, die schwulen Männer und die Männer generell, die sind ja schon so in die Ecke gedrängt worden, dass sie sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, sich überhaupt als Schwule zu bezeichnen, sondern nur noch als Queere bezeichnen. Und mit den Lesben und den Feministen passiert es genau das Gleiche. Ja. Irgendwann nur noch die Queer, die Trans-Leute und dann kommen die P-Leute auch endlich. Ne? Und da gab es ja diese Woche, glaube ich, auch so eine Demonstration von den wie nennen die sich? Xenosexuelle? Also die mit den Tieren und so. Mhm. Ne? Auch ganz schön ekelhaft. Die kriegen bestimmt auch bald einen Buchstaben. Habe ich eine gute Nachrichten incoming. Ja, also vielen Dank an Frau Nüsslein Vollhardt für dieses Lichtblick in dunklen Zeiten, aber es wird gleich noch dunkler, denn wir müssen Abschied nehmen. Ja, die Weltraumaffen müssen Abschied nehmen von einem Urpfeiler, einem Urgestein, einem Grundpfeiler dieser Sendung. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Hänger mir hört auf bei der Taz. Nein. Die wöchentliche Hängi. Aber sie wird uns ja erhalten bleiben. Ich meine, die wird ein anderes Outlet finden. Vielleicht geht es ja zu Emma. Wahrscheinlich nicht. Ich will sie auch nicht mehr schreiben, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht will sie jetzt mehr wieder Bücher machen und als DJ durchstarten. Also sie lässt es offen, so viel kann ich verraten. Eigentlich sollte dieser Text von Hoffnung handeln, einen optimistischen Blick in die Zukunft gewährleisten, der gleichermaßen nah an der Realität ist und Mut macht, weiterzukämpfen. Immer nur meckern geht nicht, heißt es in dem Land, in dem abwechselnd gemeckert und gejammert wird, aber sich selten etwas ändert. Hinsichtlich rechter Gewalt hat sich wenig geändert in den letzten 30 Jahren. Angefeuert durch Brandsätze von PolitikerInnen und Springermedien hat niemand in Deutschland so viel Rücken wie TäterInnen aus dem rechten Spektrum. Legitimation und Normalisierung durch die sogenannte bürgerliche Mitte inklusive wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen. Das sagte die Antifaschistin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano im Jahr 2015 und es stimmt immer noch. 6,5 Jahre konnten Sie an dieser Stelle meine Kolumnen über Feminismus, Faschismus, Fashion und Food lesen. Heute zum letzten Mal. Oh Gott. Mal. Oh Gott, ey. Was für eine Anmaßung schon alleine wieder. Und natürlich die Feindbilder mit reingerieben. Also. Ich habe in der Zeit viel gelernt, unter anderem, dass es für jede gute Nachricht mindestens zwei schlechte gibt, die es unglaublich schwer gestalten, weitermachen zu wollen. Paradoxerweise möchte ich in diesem Text doch genau dazu ermutigen, dranbleiben. Mit dabei bleibt ja außer der Kollegin Simone D.D. jetzt auch Fatma Aydemir. Fatma hat mich vor 7 Jahren dazu ermutigt, mich auf diesen Kolumnenplatz zu bewerben. Die Wortschöpfung Habibitus ist ihr zu verdanken, ebenso die beste Zusammenfassung dessen, was hier die letzten Jahre abging. Trotz Deutschland leben, lieben, lachen. Bleibt am Ball. Bleibt am Ball. Bleibt am Ball. Hengi rollt weg. Ihr müsst am Ball bleiben. Keine Ahnung. Ja, F in den Chat. Roll back to the kitchen. Die Sonne auf. Tschüss, Hengame. War eine schöne Zeit mit dir. Nicht. Ich wollte gerade sagen, ich distanziere mich von dieser Aussage. Ja, hier haben wir nochmal Taz. Diesmal ein Artikel mit Ansage. Ich glaube, wir haben das auch schon prophezeit, dass es darauf hinauslaufen wird. Das war ja auch das, klar. Das lese ich gerade nicht, was ich da oben lese, oder? Doch. Das lese ich einfach gerade nicht. Logisch. Also, es war doch klar, dass es kommt, oder nicht? An den Krieg führen auch nur die Männer. Das ist interessant. Nee, damit die Männer Krieg führen können, weil da haben die voll Bock drauf. Da, weißt du, mit dem Panzer, peng, peng, haben die voll Lust drauf. Ja, aber ihr müsst die da machen wissen, immer Feuerwerk. Das Geschlecht, das wird einfach festgelegt bei der Geburt, aber die Frauen frieren eher. Das wurde wahrscheinlich auch bei der Geburt so festgelegt. Und weil die ja eher frieren, ist das natürlich jetzt ganz besonders schlimm. Und das ist alles nur, damit die Männer Krieg führen können. Und dann steht in dem Artikel zwar noch mehr drin, so ein bisschen Filmmaterial, was ich mal zusammenfasse wie folgt, als Schwurbel, Schwurbel, Wurbel, Schwurbel. So. Das ist jetzt sehr gut repräsentiert, weil ich habe es dreimal gelesen und ich kann es nicht, ich erfasse den Sinn nicht. Irgendwelcher Quark. Aber ja, Frauen am meisten betroffen. Logische Herleitung verkackt, ja. Wir haben es alle gewusst, dass es so kommt. Das Konstrukt des Geschlechtes sorgt dafür, dass die Frauen eher frieren. Warum sie eher frieren, weiß keiner. Muss irgendwas mit sozialisierten Dingen zu tun haben. Und ja, deswegen Schweinepatriarchat schon wieder. Wer hat an der Heizung gedreht? das habe ich, glaube ich, mitgebracht. Korrekt. Aber nicht alleine, aber noch jemand, der das hatte, glaube ich. Die Serben wollen auf jeden Fall, oder Serbiens Regierung möchte die Euro Pride verbieten, also so eine Pride Parade, die sie da veranstalten. Wollten. Als Grund nannte der Präsident Krisen im Land und wirtschaftliche Probleme. Naja. Ja, Krisen überall halt eben. Ne? Und verbieten, ja. Also im Endeffekt, sie schreiben zwar verbieten, aber soweit ich das verstanden habe, geht es um nicht ausrichten halt. Also. Und sie schreiben ja, die ursprüngliche Europride wäre in London gewesen und jetzt wollen sie die quasi wandern lassen oder so. Keine Ahnung, Europride. Ja, und natürlich die orthodoxe Kirche ist dagegen. Kann man sich vorstellen. Ist zu erwarten. Ja, es ist ja dann direkt schon von einem Verbot die Rede, aber sie wollen das ja dann trotzdem irgendwie durchziehen. Ist nicht so die Meldung, wie man dachte. Es ist nicht so direkt irgendwie transphob oder so, scheinbar. Auch wenn das irgendwie auf den ersten Blick so aussieht, ne? Ja, weiß der Himmel. Also ich denke mal, das wird so sein wie bei jeder Pride-Parade. Da werden alle möglichen Leute mitlaufen, die sich dazu berufen fühlen. Ich weiß halt nicht, wie das Klima in Serbien ist, weil ich meine, es gibt ja durchaus Berichte aus Istanbul zum Beispiel und so, wo halt auch normale, brave Bürger dann die Leute angegriffen haben, weil sie das für gotteslästerlich hielten, was da passiert ist und so. Also, Kann sein. Keine Ahnung, da will eine besondere Rolle spielt. Komm, nächste. Ja, und ich habe auch keine Ahnung, also wie das dann ausgesehen hat da in England. Weil das jetzt irgendwie nochmal so die ultimative Überbreit ist, nochmal zu einer normalen. Also, da jetzt letztens Bilder gesehen hier bei bei dem Ding von Sargon hier, bei Lotus Eaters, da hatten sie so eine Collage irgendwie. Das sah schon ziemlich beängstigend aus. Die haben das auch direkt verglichen mit hier halt Nazi-Deutschland, mit wo überall halt die Hakenkreuzfahnen hängen. Und da hatten sie halt so eine ganze Straße, wo halt überall alles mit diesen neuen progressiven Regenbogenfahnen, also den Progress-Flags, zugebuttert war. Und das ist schon ein bisschen beängstigend, finde ich, so. Also das wirklich so dick aufzutragen. Das ist schon irgendwie auch so ein bisschen eine Machtdemonstration, glaube ich, von so einer politischen Ausrichtung. Ja, da gibt es ja durchaus auch intern Streit, wie ich das mal durch Zufall irgendwo gelesen habe, dass sie sich auch gegenseitig nicht unbedingt, ich glaube, das habe ich gelesen, oder das ist die Persia, dass sie eben, also sich auch nicht, dass es auch nicht unbedingt alle gut finden, wenn da irgendwelche mit Hundekostümen rumlaufen oder sowas und solche Dinge. Ja, natürlich. Also, dass das da alles nicht eine Linie ist, das ist ja wohl klar. Also, da hatten wir ja genug Sachen darüber. Aber es geht ja auch gar nicht mehr um die Sache, sondern halt um dieses Ganze drumherum und halt diese, dass man da wieder so einen Punkt hat, wo man so einen Reinheitstest dann halt machen kann. Da hast du die richtige Version von der Fahne, die aktuelle Version von der Fahne und stehst da voll dahinter. Und die Leute halt da mit erpressen kann, so ne, wie sie es mit Axel Springer halt im Endeffekt ja gemacht haben, so nach dem Motto, ja, es reicht halt nicht aus, wenn ihr nichts gegen Homosexuelle habt, sondern ihr müsst euch ja komplett wirklich dieser ganzen aktuellen Art dieser Bewegung hier komplett anschließen, dahinter stellen und die Fahne vorantragen für uns. Dann ist es akzeptabel. Aber wenn ihr nur euch die Leute einzeln anguckt und sagt, das finden wir gut, das finden wir nicht gut, hier geht es uns so weit, das reicht ja schon nicht. Das ist ja dann schon gleichbedeutend mit, ihr wollt Menschen sterben sehen, ihnen ihre Existenz absprechen, bla bla bla bla bla, Menschenrechte, Würde, die ganze Scheiße da, was sie da immer erzählen. Na, also. Ja, aber andersrum postulieren diese Leute auch gerne mal, dass es ihnen darum geht, Tabus abzuschaffen oder so. Und bei diesem Vergleich mit den Nazi-Fahnen geht es halt auch natürlich nicht darum, dass die jetzt die Nazis sind, mit deren Ideologie irgendwie übereinstimmen oder so, sondern es geht halt darum, dass man ja diese ideologische Machtdemonstration einfach hat, dass man halt überall alles damit zukleistern kann und man da im Endeffekt nichts gegen sagen kann. Ich sagen kann, irgendwie das sollte mal zurückgedreht werden oder so. Nicht so extrem sein, halt dieses ganze Gedöns. Und so, und die machen halt ihre Parade und fertig so. Und dann, ne, aber jetzt haben wir schon einen ganzen Monat und dann kleistern wir irgendwie sämtliche Straßen voll mit Fahnen, aber wirklich extrem. Ja, das geht halt so weit. Und das ist halt eine Machtdemonstration von der Ideologie, die ins Totalitäre sich drängt. Und das hat nichts mit Homosexualität oder irgendwelchen Dingen zu tun, ob das okay ist oder nicht okay ist oder so. Also halt bei irgendwelchen Leuten, die dann da alles verbieten wollen oder vielleicht oder so. Sondern das ist halt diese Ideologie da von den Leuten, wo das da alles damit zusammenläuft und die Menschen, das habe ich auch bei diesen Elliot Tender-Videos, die ich mir jetzt halt wieder angeguckt hatte, das ist bei dem Typen ja auch so gewesen. Das ist ein Homosexueller, aber das reicht dann halt schon nicht mehr. Der musste dann halt schon auch noch trans sein und so, weil ansonsten ist es ja schon nicht mehr interessant genug, so Homosexuelle. Da kräht da schon kein Hahn mehr danach. Ja, aber diesen Machtanspruch, was machst du denn jetzt fest an der Anzahl der Fahnen, oder wie verstehe ich das? Ja, dass diese Ideologie halt so absolut mit allen Punkten halt gefressen werden muss, ansonsten gnade dir Gott so, weil dann rennen wir hinter dir her und labern irgendwas von wegen Menschenrechte und die Menschen leiden und... Ja, aber das ist schon recht geschickt gemacht, ne? Das stimmt schon. Ja, und es ist ja auch raumgreifend im öffentlichen Raum, also es hängen überall die Fahnen hier in der Stadt, hängen auch überall eine große Fahne vorm Rathaus, an Häusern hängen Fahnen. Es nimmt ja auch einfach Raum. Und das ist auch so eine Gemeinsamkeit, sag ich mal. Halt, ne? So eine, diese Symbolik im öffentlichen Raum verankern. Ne? Ja, oder aber solche Dinge oder auch andere Dinge eben nicht so positiv zu sehen, wie der Andrew Tate eben, Also ich ob euch der bekannt war, mir war der nicht so bekannt, aber ist scheinbar ziemlich bekannt. Mir ist der war überhaupt nicht bekannt und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst, aber für mich stinkt das halt schon wieder so nach diesem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Wir hatten ja mal diese Geschichte und das war bei mir auch so ein Schlüsselerlebnis, wo irgendwelche Feministen behauptet haben, dass irgend so ein Typ aus dieser PUA-Szene irgendwie die Leute, ich glaube, das war mit Rouge V auch irgendwie, dass die angeblich jetzt kommen würden nach Deutschland und irgendwie her und die Leute vergewaltigen würden. Und bei denen in diesen Foren und so stand dann irgendwie nur so, ja, lass mal da hinfahren, uns versammeln und dann gucken, wie die anderen austicken, weil sie irgendwie meinen, wir wären sonst wie was. Und das ist genau das, was die Leute gemacht haben. Und da gab es ja echt Szenen, wo die da Botschaften angerufen haben und dafür gesorgt haben, dass die Leute nicht einreisen konnten und so. So als ob das irgendwie internationale Terroristen wären oder so und sich Leute alle kollektiv in die Hose geschissen haben. Also wirklich unglaublich, was sie da... Also das weiß ich gar nicht genau, wo er so, so Auftritte macht das, oder das so. Das war so 2014 auch halt mit dieser ganzen Gamergate-Sache und so parallel. Und das war irgendwie bei denen so ein Ding, wo irgendwie die kollektive... Wo irgendwie so ein Wettbewerb darüber war, wer sich die Hose voller scheißen kann über diese dämliche Ankündigung, dass sie da einfach nur irgendwo hingehen, sich versammeln und schauen, wie die Leute durchdrehen. Und genau durchgedreht sind die auch. Was sie nicht konnten, war sich versammeln. Aber durchgedreht sind die. Wirklich, da musste sich jeder deutsche Großstadt Bürgermeister dann plötzlich dazu äußern, was sie denn dagegen gedenken zu tun und solche Dinge. Es war eine unglaubliche Panik, die da losgebrochen ist. Und diese Berichterstattung jetzt hier, die erinnert mich wieder daran. Und hier auch bei der Neuen Zürcher Zeitung steht nur drin, das wäre ein Frauenhasser und der wird jetzt irgendwie von YouTube entfernt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was der gemacht, getan oder wie auch immer haben soll. Hier ist irgendwie ein Bild von ihm mit einem Koffer voll Geld. Und die sagen hier halt eben, der Typ hätte eine deutsche und englische amerikanische und englische Staatsbürgerschaft und wäre beliebt bei jungen Männern. Das ist alles, was hier drin steht an Tatsachen. Und dann halt eben, oh mein Gott, wir werden alle sterben, ein Glück, dass sie den irgendwie jetzt hier sein Handwerk gelegt haben. Das ist alles, was ich aus solchen Artikeln hier rauslese. Und überhaupt nichts irgendwie, was da jetzt überhaupt das Problem sein soll. Es ist nur Panik. Und ich meine, ich weiß das nicht. Vielleicht ist der Typ auch ein Riesenarsch. Es gibt auch kein Problem. Es gibt nur Leute, die ein Problem daraus machen. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja das Dumme sozusagen. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Ich weiß nur, wie es bei der anderen Geschichte da mit diesem Rouge Lee und diesem anderen Typen irgendwie aus Australien oder so war, dass sie da halt wirklich sich alle eingeschissen haben, obwohl man das, wenn man auf die Seite von denen gegangen ist, halt sehen konnte. Das haben die da öffentlich geschrieben, was sie vorhatten. Und war halt eben einfach nur sich da hinstellen und gucken, wie die anderen komplett durchdrehen. Und den Gefallen hätten die denen ja auch getan, aber es war ja nicht sogar noch schlimmer. Sie ist ja so durchgedreht, dass man sich da schon gar nicht mehr versammeln konnte. Also, das war unglaublich, was da für eine Panik losgetreten wurde. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, die ganze Berichterstattung war, da kommen die Leute und so. Treffen sich, um alle zu vergewaltigen. Das war wirklich die Berichterstattung damals dazu. Ach so, ja, genau. Ja, ja. Richtig. Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist eben halt einfach Quatsch. Und auch bei ihm ist das Quatsch. Ich habe mir da so ein kleines Interview angesehen mit dem Tucker Carlson, ein Stück. Okay. Und, er sagt ja, mir ist es so das Übliche, dass er einfach ein bisschen für das Männliche eintritt und die männliche Rolle da ein bisschen auch mal positiv darstellt oder versucht auch zu leben und zu zeigen, dass es auch positiv sein kann und so weiter. Wofür man überhaupt sich anstrengen soll, jemand anders habe ich, glaube ich, gelesen, dass er so ein bisschen so eingeschätzt wird wie so ein jüngerer Peterson, der den jüngeren Leuten auch mal sagt dann oder zeigt, wofür sie es dann machen sollen. Na gut, also der Koffer voll Geld hier spricht ein bisschen an. So ungefähr, ganz genau. Das sieht ein bisschen oberflächlich aus, aber er scheint nicht so oberflächlich zu sein, sagen wir mal so. Okay. Aber es ist eben einfach diese ganze Cancel-Lei, ne, diese Cancel-Culture. Der Mann hat kein Instagram und Facebook mehr und kein YouTube mehr, da kann man vielleicht auch noch drauf verzichten. Aber wenn sie dann anfangen mit Kontolöschungen und so weiter, da finde ich schon, da geht das schon irgendwie ganz schön weit. Ja, aber auch an der Stelle schon. Und die versuchen das ja nur nicht mal, das hier zu rechtfertigen. Es wird nur geschrieben, das wären Frauenhasser. Genau. Und dann wird halt einfach angenommen, dass die Leute alle sagen, ach so, ein Frauenhasser, ja, dann ist es natürlich, wir wollen auch keinen Frauenhasser hier haben, so die an Frauenhasser verbreiten. Ja, das mit dem Hinnehmen ist ja so eine Sache, ne? Dann muss sich der Einzelne offensichtlich wehren. denn irgendwie, ja, dass dann irgendwie die Leute da einen Aufstand machen würden, das hat man ja noch nicht gesehen. Beziehungsweise auch, dass die Journalisten mal für ihre Kollegen eintreten würden, auch das hat man ja noch nicht gesehen. Ne? Naja. Ja, also ganz merkwürdig. Also wenn da irgendwer von unseren Zuschauern irgendwie mehr drüber weiß über diese Geschichte, würde mich wirklich mal interessieren, was da jetzt irgendwie der Stein des Anstoßes gewesen sein soll bei dem Typen jetzt oder was dem überhaupt vorgeworfen wird, weil das wird, und das ist die Neue Zürcher Zeitung, das ist ja hier nicht die Süddeutsche oder die Taz oder irgendwas, und hier lese ich ja, auch nur, dafür nicht, ne? Lese ich also auch der Saleratus, der Saleratus sagt im Chat, der betreibt ein Schneeballsystem und okay, seine Äußerungen über Frauen sind grenzwertig und daher sehr provokativ, damit macht er Geld. Ja, also kann ich jemand, der wahrscheinlich also eher eine Werbeveranstaltung für sein Schneeballsystem fährt mit diesem okay, das habe ich jetzt sogar nicht gelesen. Pickup-Scheiß. Ja, absolut. Ne? Also ich, wie gesagt, ich will mich da auch nicht dahinter stellen, aber auch dann weiß ich halt wieder nicht, warum man, also dann soll man ihn halt, also soweit ich weiß, sind diese Schneeballsysteme jetzt nicht wirklich legal in England oder in Amerika, wenn er da Staatsbürger ist. Und dann sollen sie da halt gegen ihn vorgehen. Wegen ja, ja, auf Twitch halt spielen sie Casino-Spielchen oder so, dann, ne, das ist besser oder so, ja. Was hier auch nicht. Ein Scam. Gut, wenn das ein Scam ist, dann wird das natürlich verboten. Aber es ist ja was anderes, als ihn wegen Frauenhasserei zu sperren. Und das ist ja nun nie die Ansage. Also klar, grenzwertig, ja. Okay, der ist nach Rumänien gezogen. Und im April 22 wurde sein Haus von der rumänischen Polizei gestürmt, wegen Menschenhandel und Vergewaltigungsermittlungen. Die US-Botschaft hat vorher irgendwie eine Warnung an die rumänische Polizei rausgegeben, dass eine amerikanische Frau eventuell dort gehalten wird auf dem Gelände. Und man hat eine amerikanische Frau und eine rumänische Frau gefunden. Mhm. Und man ist weiterhin dabei, die Vorfälle zu untersuchen. Ja, ja, untersuchen, interessant. Waren die vielleicht doch freiwillig, aber. Also Prostitution quasi, oder wie? Ja, das ist der Vorwurf hier, aber vielleicht hat er einfach zwei Frauen dabei gehabt. Ja, ich meine, das kann alles gut sein, aber dann frage ich mich halt wieder, warum werden da so Sachen aufgemacht mit nach Instagram und Facebook geht auf YouTube gegen Frauenhasser vor? Also, was soll das? Ne? Das ist ja gerade die Sache. Deswegen, ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Und bei diesen anderen Sachen, ja, dann, das ist alles illegal, dann soll man dagegen vorgehen. Warum muss man dann irgendwelche Scheiße mit, warum muss man das wieder in diesen Kulturkampfkrempel hier irgendwie reindichten, um dann irgendwie zu behaupten, oh mein Gott, die Frauenhasser kommen uns alle holen oder so. Wenn ja, gut, ich meine, er hat, war halt bei Tschernovic und bei Alex Jones und sowas in der Sendung und dann halt direkt, ne? Da wird alles aufgepeilt. Ne? Und ich meine, das Traurige an der Situation ist ja, wenn er wirklich was Schlimmes gemacht hat, was ja sein kann, ne, dann geht das ja, ja in dieser ganzen Übertreibung total. Ja, und in diesen ganzen Szenen gibt es ja auch alle möglichen Leute, die sich bereichern wollen. Mittlerweile. Deswegen, selbst wenn bei ihm wirklich krass der Fall wäre, kann man das ja schon kaum noch ernst nehmen, weil bei jedem solche Anschuldigungen kursiert. Der Begriff ist doch schon fragwürdig. Wenn du mal ein bisschen lästerst über Frauen, dann hast du die doch nicht gleich. Und dann, das heißt überhaupt nichts für mich. Weiß ich nicht. Männer lieben Frauen, aber bleibt es auch eher. Ne? Die hassen die nicht. Das ist das Gegenteil und das ist Blödsinn. Das ist einfach falsch. Ich würde sogar behaupten, wenn jeder Hinz und Kunz als Frauenhasser tituliert wird, dann leiden Frauen am meisten drunter, weil die Leute, die dann tatsächlich sich was zu Schulden kommen lassen, in der Masse der Anschuldigungen verschwinden. Nicht mehr gesehen werden, ja. Hm, wirklich. Oh, we're getting a trans bad girl. Ja. Ja, das habe ich hier vor allen Dingen, also es ist jetzt zwar auch, glaube ich, neu oder so, keine Ahnung, ich habe da diese Woche halt von gehört, das ist jetzt hier in den Comics. Gibt es ja bei Bad Girl so einen Charakter, und da geht es irgendwie um, hast du eine Waffe, um dich zu verteidigen, und Day Zem hier sagt, please, I'm trans woman in Gotham, of course I have a weapon, und das Weapon ist halt dieser Baseballschläger, und umwickelt mit Stoff in den Formen der Farben der Trans-Flagge, ja. Und da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, diese Geschichte mit diesem Baseballschläger, das ist bei diesen Leuten so ein Meme, was wir schon seit Jahren beobachten, ne? Also das waren schon diese Tumblr-Rhythms, wo sie sich da über den Krempel unterhalten haben, da sind die auch schon mit einem Baseballschläger rumgerannt. Neulich so ein Ding im öffentlichen Rundfunk, wo sie da irgendwas beim RBB irgendwie erzählt haben, dass es in Berlin eine Demo gab gegen Gewalt angeblich, und da hatten sie auch irgendwie einen drin, der mit einem Baseballschläger irgendwie auf den Rasen gehauen hat und was von Turf erzählt hat. Und auch der Ayo Tender, und deswegen war ich ja auch auf so einem Kanal, ich habe sie da nicht mehr gefunden, der hat auch irgendwann mal erzählt, man sollte irgendwelche Leute mit einem Baseballschläger bearbeiten, und ich weiß nicht mehr, ob das auf Nazis bezogen war oder auch auf Turfs. Ich weiß es nicht mehr, aber das ist wirklich so ein Meme, was sie seit ewigen Jahren da in dieser Scheiße irgendwie drin haben, wo auch keiner drüber spricht. Also, das ist wirklich so ein Ding, das begleitet uns schon die ganze Zeit. Jetzt tun sie plötzlich alle so, als hätten sie gemerkt, dass diese Trans-Geschichte irgendwie so ein bisschen ein Problem mit Gewalt auch irgendwie hat. Das anderen Leuten androhen, die ihre Ideen da nicht 100% unterstützen, und ansonsten den anderen Kram. Ich habe mir das Video vom Ayo Tender angeguckt über sein über Geschlechtsdysphorie und so und über das Transsexuellengesetz, und ja, dieser Typ ist jetzt die Regierung in Deutschland im Endeffekt. Also den ganzen Kram, was sie da erzählen an Punkten und so von vor 4-5 Jahren, das ist das, was wir jetzt machen. Und klar, das hat er sich natürlich alles nicht ausgedacht. Er ist nur einer von den Leuten, die das halt damals verbreitet haben, und dieselben Leute oder andere Leute, die das von denen dann gehört haben, die haben es halt der Politik schon erzählt vor Jahren, und jetzt kriegen wir diesen Kram hier halt durchgeführt. Ne? Und ja. Fantastisch. Ja, hier kommen wir zu einer besonders sympathischen Person. Was ein Veganer seinem früheren Chef und der HR-Leiterin einer Zürcher Firma androhte. Da gab es gerade in der Schweiz einen Gerichtsprozess gegen eine Person, der wurde gekündigt, also ihm wurde gekündigt. 37-jährige Informatiker arbeitete bei einer Softwarefirma in Zürich, und ihm wurde im April 2021 gekündigt. Ein, zwei Monate später schrieb er seinem ehemaligen Geschäftsführer und der Leiterin der Abteilung Human Resources E-Mails, von denen es 5 in die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft geschafft haben. Und was hat er denn da geschrieben? Also erstmal, man muss erstmal zu dieser netten, sympathischen Person sagen, laut seines Verteidigers ist der Beschuldigte Veganer, empfindsam, hat hohe ethische Grundsätze und einen starken Gerechtigkeitssinn. Ja, Soja, ne? Soja macht er aggressiv, habe ich gehört. So, und also das erstmal im Hinterkopf halten, und jetzt ein paar Beispiele. Er fordert die beiden auf, ihm Geld zu bezahlen, da er sonst aus ihren Geschlechtsteilen Currywurst machen würde. Er beleidigte beide, die Frau als lächerliche dumme Figur und stinkige Dorffotze, den Geschäftsführer als kranke Nazisau. Eine E-Mail war mit Betreff standesgemäße Erschießung betitelt. In ihr forderte er 44.000 Franken, in einer anderen 35.000 Franken, sonst sei der Geschäftsführer am nächsten Tag tot. Ja. Auch davon, dass er in Zürich 1.000 Kinder töten würde, soll laut Anklage in einer E-Mail die Rede gewesen sein. Wobei das umstritten ist, sage ich gleich noch was zu. Aber, ne? Also man merkt schon, das haben wir schön durchgedreht, ne? Der ist Veganer, empfindsam und hat hohe ethische Grundsätze und einen starken Gerechtigkeitssinn, merkt man, ne? Mhm. Ja, Anklage hat er bekommen. Also er sitzt jetzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. ihm wurde eine psychische Störung diagnostiziert. Neben mehrfacher versuchter Erpressung und mehrfacher Beschimpfung ist in der Anklage eine geringfügige Sachbeschädigung angeklagt. Jetzt kommen wir zum tagesaktuellen Bezug. Ne, wir haben ja den Krümel in der Tastaturtag. Nach Erhalt der Kündigung soll er im Homeoffice Asche über die Tastatur seines Firmenlaptops gestreut haben. Ne, also wir haben sogar einen tagesaktuellen Bezug in dem Artikel, da freue ich mich drüber. Ja, aber er bestreitet das meiste. Ne, erstmal, er habe eine ganze Flasche Wodka getrunken. Dass er eine solche Menge trinke, Zitat, kommt nur alle 5 Jahre vor. Also hat er aber wirklich Pech gehabt, dass genau in seinem 5-Jahres-Zyklus das reingegangen ist. Ja, das ist die innere Uhr, da kann er einfach nichts gegen. Dann meinte er, ja, der Informatiker bestreitet, dass er bewusst jene E-Mails versandt habe. Also er wusste das nicht. Und das könnte auch jemand anders unter Verwendung seines Passworts gemacht haben. Ja, also der Arme wird zu Unrecht beschuldigt, meint er. Aber in der Untersuchung hatte der Beschuldigte darauf beharrt, dass sein Vorgesetzter tatsächlich ein Nazi war. Ne? Und wo stand das hier? Zudem, er habe bezüglich des Ausdrucks Nazisau keinerlei Reue gezeigt. In der Untersuchung habe er gesagt, es sei seine Pflicht, Nazis zu konfrontieren. Also da steht er drauf. Er ist im Endeffekt verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten plus psychiatrischer Begutachtung im Nachhinein. Er selber sagt, der Anwalt meinte so, es wäre gar kein Erpressungsversuch gewesen. Er habe nur einen Anspruch auf gekürzte und fehlende Lohnzahlungen geltend gemacht. Ja, allerdings diese 44.000 und 35.000 Franken waren viel zu hoch, so viel hat er gar nicht verdient. Es handelte sich deswegen um eine Absicht unrechtmäßige Bereicherung, sagt das Gericht. Und wie gesagt, 14 Monate Haft wegen versuchter Erpressung und Geldstrafe wegen der Beschimpfungen plus, weil ihm eine psychische Störung mit Wiederholungsgefahr attestiert wurde vom psychischen Gutachten, muss er sich halt auch in ambulante psychiatrische Betreuung begeben. Ich meine, ein echter Ehrenmann, ne, ein Vorbild für uns alle. Ne, wir könnten uns alle nur wünschen, so einen schönen inneren Kompass zu haben, wie dieser einfühlsame, mit hohen ethischen Grundsätzen und einem starken Gerechtigkeitssinn versehene Veganer. Ne, also bitte. Be better. Ne, geht gut. Geht gut. Ach ja, das Gesetz gegen digitale Gewalt. Ampel plant Gesetz gegen digitale Gewalt. Im Rahmen der ganzen Digitalstrategie, ne, will im Endeffekt die Bundesregierung das Auskunftsrecht von Klägern weiter stärken. Ne? Es gibt ja jetzt schon die rechtliche Rahmenbedingungen, dass man, wenn man eine Anzeige erstattet, dass die Provider dazu verpflichtet sind, personenbezogene Daten rauszugeben. Ja, also anonyme Accounts quasi zu doxen, zumindest in dem Sinne, dass die anklagenden Personen, XR-Gruppen, ne, dass die zumindest wissen, an wen sie die Abmahnung schicken können. Es kommt ja nie vor, dass die das dann auch online posten, wer das ist, ne, dass sie die Leute enttarnen. Und diese Auskunftsrechte, die sollen noch ein bisschen erweitert werden, dass es halt noch leichter ist. Also es gibt bereits einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch bei schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen und dieses Schwerwiegenden soll halt quasi gestrichen werden, dass es bei jeglichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch, wie kennen wir das aus einem anderen Kontext, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze einen Auskunftsanspruch gibt. Und natürlich sollen die Beratungsangebote für Betroffene von digitaler Gewalt noch weiter ausgebaut werden. Da soll ein weiteres Budget für NGOs und andere Beratungsgruppen zur Verfügung gestellt werden, dass halt keiner, der mit Hass und Hetze im Netze konfrontiert wird, zurückgelassen wird. Ne? No, nobody left behind oder sowas. Ne? Und weiterhin gibt es dann halt noch ein erweitertes Recht, auch die Plattform in Haftung zu geben, wenn die nicht diesen Auskunftsansprüchen Genüge werden. Also wenn die zum Beispiel Daten rausgeben, wenn jemand sich mit einem Fake-Namen angemeldet hat und die geben Fake-Daten weiter, kann es sein, dass die Plattformen dafür dann haftbar gemacht werden. Ne, wenn dann zusätzliche Kosten entstehen, falls halt die Behörden da halt eine Ermittlung einleiten müssen, wer diese Person denn tatsächlich war oder Privatdetektive eingeschaltet werden müssen oder sowas. Ja, ist alles sinnvoll, weil kein Stück können wir der Hass und Hetze im Netze irgendwie Gelegenheit geben, unsere Demokratie zu zersetzen. Deswegen weiter so. Finde ich gut. Zwei Daumen nach oben. Ja. Ja. Immer diese Hass und Hetze im Netze, das ist echt schlimm. Es kostet Menschenleben. Ne? Wie viele Leute haben sich da schon umgebracht? Weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Ja, gehen wir nun nochmal auf die Gamescom und hören passend zum Thema noch Ergüsse eines Kevin Kühnerts. Kevin Kühnert ist bei uns von der SPD. Wie hält es die SPD mit den Computerspielern und der Computerspielebranche? Was ist wichtig? Ja, wir sind froh, dass die Diskussion sich mittlerweile sehr geändert hat in Deutschland. Weg von der leidigen Killerspiele-Diskussion, die immer wenig mit der Realität zu tun hatte, hin zu erkennen Potenzialen, die in der Games-Branche liegen, was die Fachkräftegewinnung im Bereich der Softwareentwicklung beispielsweise angeht, was den Einsatz von Games in der Gesundheitswirtschaft, im Bereich der Bildung oder auch in der Ausbildung von Ehrenamtlichen beispielsweise angeht. Das alles wird systematisch in der Politik genutzt und deswegen fördern wir das auch in den Bundeshaushalten mit knapp 50 Millionen und das ist gut angelegtes Geld, was auch in die Gesellschaft wieder zurückfließt. Die Ausbildung von Ehrenamtlichen. Ehrenamtlichen was? Ehrenamtlichen Rechtspopulismus-Erkennern oder? Hast du noch nicht Ehrenamtlichen Simulator 2022 gespielt? Ja, für die Ehre. Da kannst du alles machen. Kannst du in einem Altenheim aushelfen, kannst irgendwie Müll sammeln. Oder ich spiele immer ehrenamtlich. Hat mir noch keiner was für bezahlt. Das ist nur für die Ehre. Wo sind noch die Defizite? Wo sagen Sie, muss noch mehr gefördert werden? Müssen wir noch mehr Anstrengung machen? Also fünf. Na, was meint ihr? Wo sind die Defizite? Keine Ahnung. Werden die Ingame-Chats noch nicht genug moderiert? Gibt es da noch keine Meldung? Zu wenig Frauen in der Games-Branche. 5G-Ausbau, Glasfaser ist klar. Wo vielleicht noch? Naja, Defizite sind schon auch noch im Bereich der Branche selbst, was die Verantwortung angeht, die Communities auch zu moderieren, also nicht einfach nur einen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen virtuell treffen und sie dann machen zu lassen, sondern auch Spielregeln aufzustellen und die durchzusetzen, was zum Beispiel Hate Speech, also den Umgang mit Beleidigungen auf Plattformen angeht. Eigentlich können Games ein sehr diskriminierungsfreier Raum sein, weil zum Beispiel Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung daran viel leichter teilnehmen können als an einer Sportveranstaltung, in einer Sporthalle. Gleichzeitig sind natürlich Umfelder, in denen Sexismus oder Rassismus geäußert werden und dann nicht ausgeschlossen werden, welche, in denen sich nicht alle gleichermaßen zu Hause fühlen. Daran werden wir in den nächsten Jahren noch arbeiten müssen, dass jemand, der eine Plattform bereitstellt, ein bisschen auch eine Hausmeisterfunktion hat und dafür zu sorgen hat, dass die Bude am Ende des Tages nicht runtergerockt ist. Internet-Hausmeister. Ja, aber echt, die ganzen 12-Jährigen, die ins Mikro kreischen, die können nicht straffrei davonkommen. Lagerhaft. Da haben wir alle gewartet. Ne? Und im Internet weiß ja auch jeder, dass du ein Hund bist. Oder so ähnlich ging ja dieses Sprichwort. Wir sind jetzt hier auf der Gamescom, waren eben auf der Podiumsdiskussion. Was sind Ihre Learnings, Ihre persönlichen neuen Erkenntnisse, wo Sie vielleicht auch bereichert mit von der Gamescom wieder zurückgehen? Ja, was man schnell merkt, wenn man sich mit der Community hier und mit der Branche beschäftigt, ist, wir müssen alle aus dem Kopf rauskriegen, dass es hier um so eine Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche allein geht. Ich würde sagen, beim Gaming gilt, alles kann, nichts muss. Es ist völlig in Ordnung, sich auch einfach nur geistig zu zerstreuen, eine gute Zeit zu haben, zu spielen, wie man früher gesagt hätte. Aber wir haben eben politisch auch die Potenziale dabei zu erkennen. Hier ist eine Branche, wo sich viele auch einen Kopf machen, wie man auch der Gesellschaft was zurückgeben und nützlich tatsächlich sein kann. Und das sollten wir aufgreifen. Und diese Messe steht auch dafür, dass wir hier auch als Politik ganz gezielt eingeladen werden, um zu zeigen, die Games-Branche ist Teil der Gesellschaft, sie will Verantwortung übernehmen und wir haben die Aufgabe, dem einen rechtlichen Rahmen als Politik zu setzen. Die Games-Branche will Verantwortung übernehmen. Und wir müssen einen rechtlichen Rahmen setzen. Ja, das ist ganz wichtig. Ist ja eigentlich auch ein Glück, dass so eine große Computerspielemesse mit geschätzt 300.000 Besucherinnen und Besucher dieses Jahr hier auch in Deutschland stattfindet, ne? Das ist ein großes Glück. Die Gamescom hat einen Ruf und es kommen auch wahnsinnig viele Leute. Wir unterstützen das auch, dass es das hier gibt, weil das wirklich weil hier Fachpublikum ist, weil hier aber auch die Breite der Community kommt. Und das ist mir dann auch allemal lieber, als große kommerzielle Events politisch zu fördern. Das wollen ja manche auch, dass wir staatliches Geld ausgeben, damit wir dann am Ende eine Leistungsshow von einigen wenigen großen Spieleentwicklern bekommen, die mit irrsinnigen Ticketpreisen junge Menschen in Stadien reinlocken wollen. Ja, aber nicht Republika weiter fördern dann, oder wie? Mit irrsinnigen Ticketpreisen Journalisten wohin locken, wo man fertig Narrative Just at Water ausgehändigt bekommt. So, sowas kann der private Markt gerne unter sich machen. Das ist nicht Aufgabe von Politik, aber Entwickler zusammenzubringen, soziale Verantwortung und entsprechende Gruppen mit Entwicklern und den Nutzerinnen und Nutzern zusammenzubringen, das ist schon... Entsprechende Gruppen mit Entwicklern zusammenbringen, ja, ja. Soziale Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Eine urpolitische Aufgabe und deswegen sind wir gerne aus Überzeugung hier und tauschen uns mit der Branche auch aus. Spielen Sie eigentlich auch privat? Ja, jeder oder fast alle spielen ja irgendwo. Man denkt dann immer, man muss mit einer Konsole zu Hause sitzen, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, aber das unweigerliche Smartphone, was sich in unser aller Taschen auch in der Politik befindet, das ist natürlich andauernder Begleiter. Manchmal gibt es ja Bilder aus dem Bundestag, wo man auf den Bildschirm erahnen kann, dass da vielleicht Candy Crush oder ähnliches gespielt wird. Auch das ist Gaming, auch das entwickeln Leute, auch da sind Arbeitsplätze und anderes mehr hinter. Das muss man sich eben vor Augen führen. Games beginnt nicht erst, wenn ich in so einem riesigen Ledersessel zu Hause im Jugendzimmer sitze, sondern Games begleiten uns im Alltag. Wer kennt sie nicht, die Ledersessel im Jugendzimmer? Wer kennt sie nicht? Ja, da werden die Candies gecrushed in diesem Bundestag und nicht nur die Candies. Also. Die Sandys und die Kevins, ja, die werden gecrushed. Ah, ja, hier eine kurze Meldung, also ganz kurze Meldung aus Amerika, ne? Hunter Biden mal wieder, das Thema stirbt ja überhaupt nicht. Mark Zuckerberg war bei Joe Rogan und hat halt ein bisschen Auskunft über diese ganze Thematik gegeben und hat im Endeffekt gesagt, dass, ja, durch die Blume gesagt, Strafverfolgungsbehörden auf ihn zugetreten sind und ihm gesagt haben, dass man doch bitte nicht über diese Sachen mehr berichten soll, beziehungsweise dass die Plattformen Nachrichtenmeldungen und andere Meldungen zu diesem Thema doch bitte nicht prominent darstellen soll und vielleicht sogar auch entfernen sollte, weil das ja Desinformation wäre, die im Wahlkampfumfeld zu einer Beeinträchtigung des ordentlichen Wahlergebnisses führen könnten. Und dem hat er natürlich entsprochen, weil er nicht geswattet werden wollte. Ja, das war es eigentlich auch schon. Kann man sich anhören, aber die 2 Minuten mal eben zusammengefasst. Ja, ja. Amerika, wunderbar. Ich habe zu dem Thema Gendern eine Empfindung und einen Gedanken. Die Empfindung ist folgende: Sobald ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel. Ich glaube, so wie übel Eric Clapton wird, wenn er falsche Töne auf der Fender Stratocaster Gitarre hört. Und der Gedanke dazu ist, ich halte Gendersprache für eine postaufklärerische, neomittelalterliche Form von Tollwut und hoffe, dass das bald wie eine Seuche oder wie eine Mode vergeht. Ähnlich denkt das Peter Sloterdijk, der bedeutendste Philosoph, der auf der Welt im Moment lebt, und meiner festen Überzeugung nach 99% unserer Bevölkerung. Ich habe zu diesem Thema... Dein ist mein ganzes Herz. Sehr schön, Heinz Rudolf. Ich mach's nochmal groß für die Gesichtsausdrücke. Da waren ja ein paar schöne Sachen dabei, ja, von der Robosetti. Ja. Ah, ja. Dann, wenn der trifft der Burn. Und hier überlegt sie, ob sie noch Brandcreme zu Hause hat. Ach, schön. So geht doch nicht. Wir wollen jetzt die Welt besser machen. Der alte weiße Mann weiß doch gar nicht, wovon er redet. Muss ich den jetzt bemitleiden? Wir machen es ja einfach trotzdem viel mehr dann ein. Ist eigentlich egal, was er sagt. Und dann haben wir hier noch das Fräulein Hündin im Strahl. Wenn die den Augenbrauen hochziehen. Da jetzt bitte keine Gipsen ausmachen. Ist das ein Betray oder was? Wer ist das? Ja, ja, das ist Fräulein Hündin im Strahl. Also. Wie man mit Leuten mit einfachen Dingen so viel Freude machen kann. Okay. Hör jetzt auf. Ja. Ja, Heinz Rudolf, danke. Spitze. Ja. RTL. Stern TV. Ja, ich habe das noch gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich hätte gerne hier zur Sendung gefunden, ja, geguckt. Hat er eigentlich irgendwann diese Mabel gefunden, die er mal gesucht hat? Achso, in Ungarn ist es wie vielerorts, nämlich dass die Frauen an den Universitäten sich so breit machen, sozusagen. Mittlerweile haben sie da auch eine Mehrzahl mehrheit. Und Ungarns Rechnungshof prangt jetzt die rosa Bildung an und möchten da wieder mehr Männer haben. Wohl, der Spiegel verreißt das so ein bisschen, behauptet irgendwie, dass es gegen Frauen gehen würde oder so. Aber im Endeffekt geht es eher so, dass da die Männer auch wieder an die Uni sollen und möglichst gleich einen Anteil stellen. Sie wollen das ein bisschen zurückdrehen, typisch Ungarn eben. Und typisch eben auch der Spiegel, dass mir das nicht schmeckt. Das merkt man dann in dem Bericht auch. Finde ich. Psychische Probleme, ja. Sie wollen vor allem auch die Frauen verheiraten und merken eben, dass es nicht so geht, ne? Ursache der vermeintlichen problematischen Schieflage, ja. Ja, ich finde das so lustig, ne? In diesem Fall ist es eine vermeintlich problematische Schieflage. Wenn das umgekehrt wäre, dann wäre es ein nicht hinzunehmender Umstand, der ja, nur wieder zeigt, wie schlimm das Patriarchat ist und die Frauen abgehalten werden, zurückgehalten werden und so, ne? Und hier in dieser Konstellation ist es dann die vermeintlich problematische Schieflage, ja. Und was wir ja auch einfach nicht einsehen wollen bei diesen ganzen Sachen, ist halt eben, dass das so nicht geht. Na, also es hat halt wirklich Konsequenzen, weil diese Utopie von wegen, naja, Männer und Frauen halt, und dann sind es halt die Frauen einfach erfolgreicher, wo ist das Problem? Dann müssen die halt ihre Einstellung ändern und dann ändern wir das halt einfach und dann geht das ja einfach so, es funktioniert aber nicht. Es macht halt einen Unterschied, weil diese Frauen, die dann da mehr studieren oder so, die sind halt früher weg aus der Arbeitswelt und so, weil die das halt so wollen. Und klar, ja, natürlich, was man halt nicht machen darf, ist da irgendwelche Barrieren noch aufbauen für die Leute, künstliche. Aber diese natürlichen Barrieren, die gibt es halt nun mal, diese Sachzwänge und die Einstellung der Leute im Durchschnitt ist halt nun mal so. Und deswegen kann man das halt nicht einfach so sagen, so, ja, ist doch überhaupt kein Problem, so, jetzt sind halt die Frauen einfach erfolgreicher, weil es ist halt leider ein Problem. Ja, man möchte das nicht so haben, aber es ist halt so. Es ist halt nicht damit getan, dass man einfach dann mit den Achseln zuckt und sagt, ja, die Frauen sind halt die besseren Menschen und jetzt muss einfach die Gesellschaft halt ihre Einstellung ändern und dann werden die Leute schon alle glückselig werden. Das funktioniert halt nun mal leider nicht. Und deswegen ist es halt ein Problem. Und ob diese Sachen, die sie jetzt hier meinen oder was sie jetzt irgendwie tun wollen oder so, ob das alles geeignet ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ja, zumindest akzeptieren sie scheinbar so ein bisschen, wie das dann eben ist, wie die Verhältnisse sind, dass die Frauen eben immer nicht nach unten heiraten und so weiter. Das, ja. Und das kommt dann eben dann ja irgendwann auch in die Politik oder so. Da muss man irgendwann auch umsetzen und sich dem stellen, sozusagen politisch. Ja, eben. Das ist ja das, was die bei uns fehlt. Ne? Machen und die wollen Utopien halt diesen also im Durchschnitt natürlich, einzelne Leute natürlich schon, aber im Durchschnitt ist es halt eben so, dass sie diese Rolle halt nicht übernehmen wollen, auch wenn sie jetzt den größeren Bildungserfolg haben. Sie wollen die Rolle halt nicht übernehmen. Und deswegen bringt es auch nichts, das zu feiern und irgendwie zu sagen, so jetzt wird alles gut, die Leute müssen einfach dann jetzt diese Rolle übernehmen und die anderen jetzt die andere Rolle oder so. Und dann wird ja alles gut, weil kann man ja einfach, das wäre ja sinnvoll so. Ja, aber so funktionieren die Menschen halt nicht. Ja, das verhalten sich nicht so flexibel, wie man gerne hätte, so ungefähr. Naja. Die übliche falsche Erwartungshaltung. Ja, ja. Ein kurzer Blick nach England. Ja, die Royal Air Force hat gerade ein kleines Problem mit der Rekrutierung von neuen SoldatInnen, beziehungsweise ja, von Soldaten. Es werden nicht mehr sehr viele Soldaten angeworben, weil die ein gewisses Quotensystem reglementarisch eingeführt haben und die finden einfach nicht genug Frauen, um die Quoten zu erfüllen und deswegen, um die Quoten zu erfüllen, wird halt quasi ja, wenn man Frauen findet, die sich für den Dienst dort melden, dann können im Proporz Männer eingestellt werden. Aber wenn sich halt übermäßig Männer bewerben, wie es ja normalerweise der Fall ist, können die nicht eingestellt werden, weil die Quoten nicht erfüllt werden können. Im Endeffekt haben wir hier Quoten von 40%, die angestrebt werden sollen. Ja, und die halt sehr schwierig zu erreichen sind. Ja, bis Ende der, also bis 2030 sollen 40% aller Soldaten in der Royal Air Force weiblich sein. Und um diese Quote halt zu erreichen, muss man halt die Einstellungspolicy etwas abändern. Die, die Dame, die für die, das Recruitment zuständig war, also die Chefin der HR-Abteilung von der Royal Air Force, hat da sich jetzt drüber beschwert und hat ihren Job niedergelegt, weil sie einfach meinte, any such restrictions on hiring, however temporary or limited, could undermine the fighting strength of the Royal Air Force. Und die konnte es halt nicht mehr mit ihrem professionellen Selbstverständnis vereinbaren. Service is attempting to hit impossible diversity targets, ja, weil einfach nicht so viele Frauen sich zum Dienst dort melden. Und da gibt es jetzt halt Einschränkungen bei der operativen Tätigkeit von denen, weil die einfach keinen ordentlichen Rekrutennachwuchs mehr jetzt haben, beziehungsweise einen viel zu gering. Ja, also wie gesagt, wenn sich 100 Männer bewerben und es bewerben sich 20 Frauen, jetzt einfach mal im Proporz, ja, dann können halt, 20 Frauen eingestellt werden und 30 Männer und 70 halt nicht. Auch wenn die halt 130 einstellen würden unter Normalbedingungen. Ja, weil man hat da generell in England eher das Problem, dass man zu wenig geeignete Bewerber hat und deswegen sowieso immer händeringend nach Nachwuchs sucht im Militärapparat. In anderen, in der Navy und in den normalen Armed Forces, der Name ist mir jetzt entfallen, haben wir Ziele von 15% und 30%. Also die Air Force ist mit 40% halt besonders ambitioniert, was das angeht. Und das führt halt zu Frustration bei Bewerbern und führt zu Frustration mittlerweile auch im eigenen Kader. Und dementsprechend einfach scheitert diese Policy ein bisschen an der Realität. Und es wird jetzt halt heftig diskutiert, ob man diese Quote nicht zurücknehmen könnte. Allerdings wird es noch nicht auf dem politischen Podest, das ja diese Regeln ausgegeben hat, diskutiert, sondern halt bis jetzt nur in den Streitkräften. Und gerade die Briten, die machen ja ein bisschen Säbelrasseln jetzt gerade auch wegen Russland und dass man sich in Wehrbereitschaft halten muss und sowas. Und diese beiden Ansprüche der Wehrbereitschaft und des Ausbaus des Militärdienstes und andererseits, dass man die Leute aufgrund von Gender-Kriterien nicht einstellt, lässt sich halt sehr schwer unter einen Hut bringen. Ja. Und das gibt es in gewissen Branchen in der Industrie, also bei Privatunternehmen ja auch schon, aber selbst bei den Streitkräften in Großbritannien ist das jetzt halt ein ziemlich großes Problem. Ach, das ist der kurze Blick nach England. Sonst ist da alles gut auf der Insel. Die haben keinerlei Probleme. Oh, Drew Barrymore danced in the rain. Juhu! Ja, wir kennen sie als das kleine Mädchen aus E.T., das etwas größere Mädchen aus Der Feuerteufel und als die ein Drittel von Charlies Engeln in der Neuverfilmung aus den 90ern, Drew Barrymore. Und jetzt hat sie im Regen getanzt und da haben sich dann Stimmen erhoben, die sagen, das macht sie nur, weil sie eine rassistische, kolonialistische Person ist. Ja, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass sie irgendwas davon ist. Ich finde es vor allem gut, dass dieses Outlet hier den Namen Heiße Luft trägt. Das ist sehr passend. Da gibt es wohl irgendwie einen TikTok-Trend, der heißt Black Man Frolicking. Und das geht um schwarze Männer, die sich dabei filmen, wie sie im Regen tanzen. Und dann kommen dann so Aktivisten deswegen und sagen, ach, das hat die Drew Barrymore gesehen, jetzt möchte sie von dieser schwarzen Kunst, also nicht schwarze Kunst, was wir darunter verstehen, sondern der Kunst von Schwarzen, möchte sie profitieren mit ihrem TikTok-Video. Also, diese Leute sind so eingeschränkt, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass sowas Einfaches wie in einem warmen Sommerregen sich zu freuen und zu tanzen und das zu filmen, dass das nicht zwei Leuten gleichzeitig einfallen kann. Nein, Drew Barrymore, diese die hat ja auch die Publicity einfach nötig, ne? So als eigentlich im Ruhestand befindliche Schauspielerin muss sie unbedingt halt in den Schlagzeilen bleiben. Und deswegen hat sie halt diese, die Kunst, die diese Menschen in ihre Videos gesteckt haben auf TikTok, hat sie einfach missbraucht und hat sich da an den Zug dran gehängt. Weiß niemand, ob die Frau Barrymore jemals so ein Video gesehen hat oder was auch immer. Aber selbst die kleinsten Dinge sind inzwischen kolonialistisch. Denkt also dran, wenn ihr das nächste Mal im warmen Sommerregen spazieren geht, nicht irgendwie groß rumtanzen, sonst Rassismus. Das ist Cultural Appropriation. Was würde Winnetou dazu sagen? Winnetou weint. Ich tanze nicht im kalten, im warmen Regen, mein weißer Bruder. Der mit dem Regen tanzt. Ja. Ich muss mal gucken, was sie denen vorgeworfen haben. Die waren, das waren, ach genau, es ging vor allem darum, dass sie Läufer teilweise oder die Sportler eben teilweise ja ursprünglich nicht aus den Ländern kommen, für diese antreten. Genau, das haben sie einfach nur benannt, thematisiert. Genau, die ZDF-Leute haben das benannt und erklärt und aufgeklärt so ein bisschen hier und da. Ja, und das ist natürlich alles ganz schlimm, das darf man nicht. Das ist sowas wie Deadnaming, glaube ich. Rassismus, ja. Ja, das ist schlimmer Rassismus. Mit so Worten wie, sie erkennen wahrscheinlich, dass die Person dann dahinter nicht so europäisch ist. Also. Ja. Ja. Und das ist natürlich rassistisch. Also, erste Sahne. Ja. Ist das dann Dead Homing oder Dead Borning oder so? Kein Plan. Keine Ahnung. Ich meine. Ja, wir erzählen dann also Cinderella-Stories, dass der eine irgendwie aus dem hier Kinderheim stammt oder so, adoptiert wurde, vollweise und so weiter. Ja. Na, aber das ist alles rassistisch. Das ist ganz schlimm. Ja, und auch nur online wohl und im Fernsehen, beziehungsweise ja in der Aufzeichnung vom Fernsehen hatten sie das eben nicht mehr drin. Das ist schon fleißig rausgeschnitten gehabt. Ja. Auch rassistisch ist das Klima natürlich. Oh. Auch von Matthias Quent. Das ist von Matthias Quent hier, ja, und anderen Menschen. Oh. Und ja, der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende, wisst ihr Bescheid. Wer nicht für uns ist, ist gegen das Klima. Jeder, der seinen Müll nicht trennt, ist Hitler. Wahrscheinlich, ich glaube, Hitler hat seinen Müll auch nicht getrennt. Und Klima und Demokratie gehören zusammen, Leute. Wisst ihr es? Weltweit blockieren linke Idioten, rechte Parteien und Netzwerke effektiven Klimaschutz. Das ist kein Zufall, sondern eine Verschwörung. Die Hauptverantwortung für den Klimawandel trägt der reiche globale Norden. Aber seine Opfer sind vor allem ohnehin benachteiligte Menschen hierzulande und im globalen Süden. Mit anderen Worten, ja, hier müssen die Leute leiden über unsere super tolle Politik der letzten Jahre, die uns abhängig gemacht hat von kriegführenden Menschen. Und aber Wusel, Dusel, die Rechten. Weiße Vorherrschaft. Extreme Ungleichheit und die Ausbeutung von Menschen und der Umwelt gehen Hand in Hand. Um Klimarassismus und Klassismus zu verschleiern, leugnen viele, dass diese Erderhitzung überhaupt ein Problem ist. Ja, das ist gar nicht so, dass sie das ablehnen, die Rechtsleute, sondern es ist mehr so, dass sie einem das aufdrängen wollen, dass das alles irgendwie kolonialistisch, rassistisch und vor allen Dingen weiße Vorherrschaft und so weiter gewesen wäre. Ja, und außerdem, was sie ja hiermit auch meinen, ist, dass man... Ja, man muss es ja alles fressen. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ja, lass uns Atomkraftwerke bauen oder so, wir brauchen weniger CO2, sondern das ist ja auch, das geht ja auch nicht. Das ist ja auch quasi ein rechtes Narrativ oder so. Wie Rechtsaußenparteien den Klimawandel für sich nutzen. Dieses Buch zeigt, was wir sowieso schon glauben. Wir haben unsere Vorurteile runtergeschrieben. 20 Euro im FIFA-Verlag. Nee, da steht er nicht. Da steht, dieses Buch zeigt, wo die massiven politischen Gefahren des Rückschlags gegen den grünen Umbau unserer gesamten Gesellschaft, nee, steht da auch nicht, liegen, mit welchen Netzwerken und Argumentationsweisen wir Stimmung gegen unsere ganze Wirtschaft machen. Nee, steht da auch nicht. Da steht, die Rechten die Zukunft angreifen. Die Zukunft. Rechte gegen die Zukunft, du. Marty, die Rechten. Wir müssen sie aufhalten. Zurück in die Zukunft. Was das mit unserem Alltag und dem herrschenden System, das System darf nicht mehr herrschen, zu tun hat und was wir für Klima und Gerechtigkeit tun können. Also ein paar Dog-Whistles sind auch dabei. Spiegelstrich mit klaren Argumentations- und Handlungsvorschlägen. Nämlich sich die Ohren zuzuhalten und zu sagen, la la la, ihr seid alle rechts, la la la, wir müssen alles machen, was die Grünen wollen, damit wird die Welt schon gut werden. Und die Menschen müssen nicht mehr leiden. La la la, ich bin der Herr Quent von der AA-Stiftung, ehemalig. Ja, das mit den Argumentationsvorschlägen ist ja so eine Sache, das hatten die Feministen ja auch schon ein paar Mal. So irgendwie meinten, sie müssen sich da irgendwelche Antworten zurechtlegen, fertig hinlegen oder so. Das klappt so nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir kennen die Argumente wahrscheinlich schon alle. Alle Argumente in Anführungsstrichen. Ja, das ist aber auch sehr lustig, der Herr Danisch, den ich ja hier nicht oft mit reinnehme, weil er meistens halt auch seine Meinung halt sagt, was ja auch okay ist oder so, aber hat ja jetzt nicht unbedingt so den Wert für uns, kann man sich ja durchlesen, wenn man es interessant findet. Und jetzt hat er ja aber mal wieder so ein Ding gelandet, wo er sich die Dissertation von dieser Maya Göpel durchgelesen hat. Ich kannte die gar nicht, aber die steht quasi in der Kritik, weil sie ein Buch geschrieben haben soll, was allerdings wer anders geschrieben hat, oder sie hat es nur co-geschrieben und diese andere Person wurde aber natürlich nicht als Autor genannt. Und es soll da wohl auch der Verlag darüber getäuscht gewesen sein, der eigentlich gedacht hat, dass sie das selber geschrieben hätte. Und diese Dame ist eine Transformationsforscherin, also die rechte Hand von Optimus Prime oder so. Und die ist auch bei der Republika aufgetreten und dreimal dürft ihr raten, was sie natürlich macht. Sie macht natürlich Gesellschaftskritik auf ganz super tollem Level, nämlich alles ist schlimm und wir müssen die Gesellschaft ändern. Und der Danisch hat hier ihre Dissertation sich angeschaut und es ist halt alles Gramsci dies, Gramsci das, Gramsci jenes, mit anderen Worten Kulturmarxismus der übelsten Sorte. Die haben sie sich da vom Fernsehen extra rangezüchtet, oder? Die ist doch im Fernsehen noch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Schlaue Sprüche raus. War schon ein Tagesthema oder sowas. Die darf auf jeden Fall ständig auftreten als Expertin für Transformation. Und diese Dame ist die übelste Kulturmarxistin vor dem Herrn und ihre ganze Dissertation besteht nur aus Label, Schwabel, Gramsci. Es gibt irgendwelche Vorbehalte dagegen, aber Gramsci. Und hier ist noch ein Zitat von Gramsci. Und ja, das ist, also wenn die aus dem englischsprachigen Raum wäre, wäre die ein Fall für einen James Lindsay zum Durchlesen und Verarbeiten, weil das alles, was ich hier an Auszügen jetzt gehört habe, passt da genau rein in dieses Bild. Das ist eine richtige Kulturmarxistin, Gramsci-Jüngerin, die ja halt das Ganze alles umschmeißen will und Kommunismus haben will. Und so jemand wird bei der Republika und überall eingeladen und darf seine Kacke da verbreiten, finanziert von 5 Bundesministerien. Und also, und Bücher schreiben, und der Danisch hat hier auch eine Theorie, die ich durchaus, also was ich mir auch gut vorstellen kann, er sagt halt eben, weil ja jetzt im Endeffekt die Leute auch so ein bisschen geschrieben haben, so ja, ist ja nicht so schlimm, wenn dieser Ghostwriter auch gar nicht genannt werden wollte, dann ist das ja eigentlich nicht so wild oder so. Und er sagt halt eben so, ja, es kann ja auch genauso gut sein, dass diese Leute, die da irgendwelche Ideen halt haben, sich hier die Tante da holen als Aushängeschild halt, weil die halt so ein bisschen reden kann und vor allen Dingen eine Frau ist, ne, das alte Ding von wegen, dass man angeblich den Männern jeden Scheiß glaubt. Also die Realität spricht halt eher dafür, dass man den Frauen eher jeden Scheiß glaubt. Und die auf irgendwelche Republika-Bühnen holt oder so, weil sie halt das das aktuelle Lied singen, was wir halt gesungen haben wollen vom alten Gramsci und wir müssen die Gesellschaft endlich mal verändern, wir brauchen endlich unseren Kommunismus und wir müssen, wie die Sprecherin von Ende Gelände vorhin meinte, mal drüber reden, über die ganzen Möglichkeiten und alles demokratische Wirtschaft mal schaffen und so, damit wir hier nicht leiden müssen. Die Menschen leiden ja so sehr und deswegen gebt uns mal ein bisschen Macht und unseren Gramsci-Ideen. Das fand ich schon sehr aufschlussreich. Und das ist meines Erachtens nach auch wieder eigentlich, das ist eigentlich der Skandal, der diese ganze Republika eigentlich jetzt mal von ihren öffentlichen Geldern befreien sollte, aus meiner Sicht. Wird natürlich nicht passieren. Ist halt eine Randnotiz und der Danisch geht ja eh als rechter Blogger irgendwie ja auch beim Chefredakteur von der Welt und so, der ihn auch irgendwann mal als rechten Heini irgendwie bezeichnet hat oder so. Ja. Und um einen Skandal zum nächsten Skandal, der auch wieder nichts ändert, ist hier dieses Say My Name von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und die schreiben hier oder zitieren hier so eine Dame mit: Ich habe zum Glück gelernt, dass in meinem Cycle nur Menschen sein dürfen, die sich radikal mit Lookismus und Fettfeindlichkeit auseinandersetzen. Du willst mich daten? Dann arbeite an dir und deiner problematischen Sozialisierung. Wir müssen verstehen, dass Normschönheit weißes Kapital ist und dass es damit wie bei allen Diskriminierungsformen vor allem eins auf sich hat: den Erhalt weißer und patriarchaler Machtstrukturen. Also ich übersetze das mal: Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus. Also Normschönheit ist weißes Kapital. Und das ist das, wenn John Peterson, wenn er das Buch, wenn er das Buch von Mützel gelesen hat, dass Race Marxism, er beschreibt das halt, dass dieses weißes Kapital und wo sich ja viele Leute drüber wundern, dass sie immer sagen, ja, nee, wir meinen ja nicht Hautfarbe damit, wir meinen ja nur Weisheit und bla. Das ist genau das, was sie da meinen, ist dieses weiße Kapital, das ist quasi ein Besitz. Also Menschen sind im Besitz von Weisheit, aber nicht natürlich nicht der Weisheit, die man mit Löffeln gefressen hat, sondern halt diesem, was sie damit meinen, also so eine Art Bourgeois Besitz, und den muss man halt enteignen dann. Auf marxistische Art und Weise muss man halt dieses weiße Kapital diesen Leuten dann halt wegnehmen und das halt umverteilen. Und das wird hier halt auch gefordert. Und wenn sie so Sachen sagen wie alle Diskriminierungsformen dienen dem Erhalt weißer und patriarchaler Machtstrukturen, dann weiß man halt auch, was sie damit meinen, wenn sie von Diskriminierung sprechen, nämlich nur das. Und damit meinen die halt nicht generell, dass man halt den Leuten keine Steine in den Weg legen muss oder darf, sondern die meinen halt diese Scheiße hier, ihre politische Schlacht, die zu schlagen, das ist Antidiskriminierung und nichts anderes. Und Antirassismus bedeutet auch nicht, dass man irgendwie nicht rassistisch sein darf, sondern Antirassismus bedeutet auch nur, ihre politische Bewegung weiter zu machen. Und ja, das hat nichts damit zu tun, fair mit irgendwelchen Leuten umzugehen oder so. Es hat damit was zu tun, deren politischen Kampf zu machen für Marxismus. Und das ist hier von der Bundeszentrale für politische Bildung mit marxistischem Gebrabbel. Und hier war noch, wo sind denn die Kommentare hier? Oder sieht man die hier nicht, weil das nicht angemeldet ist? Aber auf jeden Fall, da hatte kommentiert bei dem Ding. Ach, scheiße. Ach, wer hat da nochmal kommentiert? Auf jeden Fall dieses Mädelsabende, die hatten da kommentiert, das ist dieser Funkkanal mit Feminismus, der sich an junge Leute wendet. Ja, ist ja von Funk, deswegen ist ja klar. Und Hate Aid. Hate Aid hatte da auch kommentiert. Und die hatten irgendwas geschrieben von, ja, genau, es ist ganz wichtig, bla bla bla, Diskriminierungsformen, wir müssen alle Diskriminierungsformen. Wir müssen Hate Aid. Ja, also, ja. Diskriminierung. Und das ist ja gerade die Sache, kein Mensch hat da wirklich was dagegen. Es mag vielleicht sein, dass die Leute, also ich meine, diese Dame hier halt, Lookismus, keine Ahnung, ich habe mir auch mal ihren Instagram-Kanal angeguckt, die postet auch Bilder von ihren Kindern und ihrem Mann und so. Also, aber dann natürlich trotzdem irgendwie Regenbogenfahnen und was weiß ich nicht was. Also, weil ich bin ein ganz besonderes Schneeflöckchen. obwohl ich eigentlich eine heterosexuelle Frau bin. Und ja, irgendwelche Bilder von ihr halt, wo sie nicht viel anhat, um das dann zu normalisieren und so ein Kram, wo ich mir halt noch wieder so denke, so ja, naja, es gibt scheinbar tatsächlich alle möglichen Männer, die das hübsch finden, aber die Norm ist es halt nicht. Und es muss auch nicht die Norm sein und du kannst deine Bilder da machen und die Leute, die das interessant finden, können sich das alles angucken. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass es alle Leute toll finden. Aber das ist dann halt wieder ihr politisches Ding, irgendwie bla bla und bla blub und wir werden so schlimm unterdrückt und keine Ahnung wie was. Vollkommener Kokolores. Und dass das hier von der Bundeszentrale für politische Bildung verbreitet wird, diese marxistische Kacke, die ich hier lesen muss, ist halt auch eigentlich ein Skandal, der dazu führen sollte, dass dieser Kack keinen weiteren Tag, keine weitere Woche eigentlich betrieben werden dürfte. Aber es wird natürlich auch wieder nicht groß irgendwie was tun. Ja, naja, Petersen meinte jedenfalls, wenn ich das mal eben erzählen darf, dass zu so einer Szene, wo sie auch eine dicke Frau zu einer Normschönen erklärt haben oder so, dass das eine Lüge ist, dass sie die Frauen damit belügen, dass die Frauen sich selbst damit belügen und dass die Männer eben auf sowas nicht in der Breite stehen werden, sozusagen. Nur weil man ihnen das immer wieder zeigt. Das weckt eben dann trotzdem keine Begierden oder so. Ja, so war Jordan Peterson. Ja, das war das, wo er sich danach von Twitter verabschiedet hat, weil die Leute es nicht gut fanden, was er geschrieben hat. Ja. Also. Keine Ahnung. Ja. Ja, und hier haben wir über was, wo da wieder breit drüber diskutiert wird. Ne? Also der Hans-Georg Maaßen, der soll jetzt hier für den CH Beck Verlag in einem juristischen Fachbuch einen Kommentar zum Asylrecht schreiben. Und das haben wir hier, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Der Maaßen, der war ja mitverantwortlich dafür, für die letzte Änderung im Grundgesetz zum Asylrecht, diesen 16, Artikel 16, 16a irgendwie, was sie daran zuletzt gemacht haben, das hat er ja als hoher Beamter im Innenministerium unter dem Innenminister Otto Schily von der SPD als CDU-Mann hat er das ja maßgeblich mit ausgearbeitet. Ne, also es ist wirklich, das ist mein Fachmann hier, nicht irgendwie der XY dahergelaufene linksextrem Sympathisant sagt, der und der wäre ein Rechtspopulist oder irgend so ein Bullshit, sondern jemand, der wirklich aktiv daran gearbeitet hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, äußert sich dazu. Aber die Leute tun hier so, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, einem dahergelaufenen Besoffenen auf der Straße irgendwie gesagt, willst du nicht mal einen Kommentar zum Asylgrundrecht verfassen? Na, also die zitieren jetzt sich Leute, die irgendwie meinen, das geht ja gar nicht und so jemand und der sagt Shuttle-Service zu Flüchtlingen in Seenot und Corona-Leugner, bla. Ja. Also von den ganzen Sachen kann man halt halten, was man will. Aber dass der Maaßen ein Experte in Sachen Asylrecht ist, das ist davon nicht berührt, von irgendwelchen Meinungen, die der zum Thema Corona-Impfung oder was weiß ich nicht was hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ihr seid nämlich die verrückten Ideologen, die immer meinen, ne, dass solche Dinge alle miteinander verbunden werden oder so. Und das ist wirklich in deren Welt so, dass da irgend so ein dahergelaufener Rechtsextremist jetzt irgendwie da seine rechtsextremistischen Verschwörungstheorien, die mit der Realität nichts zu tun hatte, jetzt irgendwie in Buchform bringen darf. Juristen und Fachverbände sind entsetzt. Ja, ich bin auch entsetzt von euch. Also ich wüsste doch gar nicht, wo das stimmen sollte, dass er diesen Diskurs verlassen hat. Aber ja, schon komisch. Keine gemeinsamen Selfies mehr. Verboten. Bitte keine gemeinsamen Selfies mehr, genau. Also, sorry, darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen zum Beck-Verlag? Und zwar Punkt 1, die Verbände können so viel rumklagen, wie sie wollen, den Schönfelder müssen sie trotzdem weiterhin kaufen. Und Punkt 2, der Beck-Verlag hat jetzt schon gesagt, wir werden überhaupt uns gar nicht von dem distanzieren und weiter vertrauensvoll mit dem zusammenarbeiten. So, noch dazu. Zwei Nachträge. Danke. Das klingt ja fast schon optimistisch. Ja, 55 Stimmen für die Demokratie. Im Herbst 1940 bat der britische Radiosender BBC den deutschen Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, in seinem kalifornischen Exil kurze Radiovorträge zu verfassen. 55 Ansprachen verfasste Mann bis Kriegsende. Jetzt hat der Trägerverein des Thomas Mann Haus diese tolle Tradition auferstehen lassen. Und jetzt darf jemand anders ein Epistel an das Nazi-Deutschland verfassen. Und in diesem Fall der allseits beliebte Exil-Marokkaner Mohammed Amin Shahid. Das ist nicht wahr, oder? Doch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 55 Briefe für die Demokratie von Mohammed Amin Shahid ist einer dann davon. Und nein, das ist schon schädlich für die Demokratie. Aber gut, also es geht darum, dass es geht um den 6. Januar, um den Sturm auf das Kapitol. Bei den Trump-Anhängern, die an jedem 6. Januar im Parlament marodierten, lief eine auffällige Gruppe von Liberalos an ihrer Seite, nicht unbedingt physisch anwesend, eher über Jahre anfeuern vom Spielfeldrand aus. Okay. Und dann fängt er an, über die Atlantiker zu sprechen. Ich glaube, er meint die Transatlantiker. Aber gut. Wer will sich über Bücher streiten? Über Worte streiten. Atlantis. Das kann auch sein. Und das sind für ihn natürlich alles weiße Männer, die sich an Sprüchen von Marshall oder Kennedy oder sogar Reagan festhalten. So, und dann geht es um den Liberalismus. Der zugrunde liegende Freiheitsbegriff wird in diesem Zusammenhang also in einer fatalen Art und Weise definiert. Vor allem in einem Laissez-faire für Rechte und ihre Friends, für ausbeuterischen Kapitalismus und den Erhalt alter diskriminierender Strukturen. Viele Atlantiker verkörpern leider diesen entgleisten Liberalismus. Sie tummeln sich gerne in Georgetown mit seinen vielen Lobbyorganisationen unweit vom Weißen Haus herum, bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder in Vereinen wie der Atlantikbrücke, die von Männern wie Axel Springer, Helmut Schmidt, Friedrich Merz oder Sigmar Gabriel geprägt wurde und wird. Du willst mir erzählen, dass du was dagegen hast, dass sich Leute in Lobbyorganisationen tummeln und unweit vom Regierungssitz in Berlin, aber du bist doch selber so einer. Bist doch selber so einer, der Lobby-Einfluss ausüben will. Naja. Ach so, die Rechten sollen das nicht. Ach so. Ja, die sind böse. Die Kritik des entsprechend ausgelebten Liberalismus kann neben einem immanenten Egoismus in drei wesentlichen Punkten zusammengefasst werden. Ein eindimensionales Konzept von Meinungsfreiheit, ein unreflektiertes, staatszentriertes Vertrauen auf politische Systeme und realitätsferne Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse. Jetzt habt das aber. Erkennt er euch wieder? Dann redet er über Agree to Disagree, das wäre ganz schlimm und würde die ganzen Leute dazu motivieren, immer weiter auszuloten, was sie sagen können. Zum Beispiel Donald Trump konnte in Deutschland ein Millionenpublikum erreichen und sich eine Basis aufbauen, weil man einfach Bilder von dem gezeigt hat. Wie kommt man dazu, vom amerikanischen Präsidenten Bilder zu zeigen? Ja, und die AfD die auch nur positiv dargestellt hat. Ne? Das war überhaupt nicht so, dass die Berichterstattung in Deutschland über Donald Trump ganz besonders negativ war. Also, ich glaube, die negativste von allen. Da gab es auch so eine Erhebung dazu. Also, die AfD wird derweil in Deutschland in einem tiefsitzenden liberalen Glauben als vermeintlich legitime Akteurin mit ihren rechtsextremen Inhalten etabliert. Alles wem? Im Namen der Meinungsfreiheit. Von fucking wen? Von niemandem. Ja. Warte mal, wo haben wir. Ja, zeig mir mal das Zitat. Mohammed, zeig mir mal ein Zitat von irgendjemandem, der nicht in der AfD ist, der sagt, wegen Meinungsfreiheit müssen wir die jetzt hier etablieren. Die Rechtsextremen. Die vergangenen Jahre lehren eines: dem falsch verstandenen Liberalismus, der in den atlantischen Beziehungen besonders zur Geltung kommt, muss sowohl in den USA als auch in Europa und insbesondere in Deutschland eine wehrhafte, mit verletzbaren Minderheiten solidarische und stets staatsskeptische Haltung entgegengesetzt werden. Oh. Ja, das ist anstrengender als die gemütliche Laissez-faire-Einstellung. Für inklusive Demokratien ist diese Anstrengung aber überlebensnotwendig. In dem seinem vertreten Weltbild sind diese Liberalen in Amerika ja auch überhaupt nicht, die sind ja staatsgläubig bei denen wahrscheinlich, ne? In dem seinem Verständnis. Ich glaube, der weiß einfach nicht, wie Dinge funktionieren. Und er und seine Truppe von öffentlich Finanzierten, die sind staatskritisch, oder was? Weil die sagen, Strukturen sind böse. Ich danke übrigens vorpolitisch dafür, dass er mir einen Einblick in diesen Bezahlartikel ermöglicht hat. Okay. Ach ja, ich sag nur, way down below the ocean. Da ist der Mohammed. Hier unten können wir alle exklusiv sein, inklusiv sein. Bei den Atlantikern. Die jüngste Tochter von Putin. Ja, habe ich nicht gehört. Hat einen Freund in Deutschland wohl und ist ein paar Mal wohl schon in Deutschland gewesen, heißt es da. Hat sich irgendwie immer ganz gut, durchgemogelt. Wird wahrscheinlich einen Pass gekriegt haben, der vernünftig ist und nicht mit ihrem Namen oder so. Also eine gute Fälschung oder so. Aber ja, das ist halt so die Meldung, dass er eben das schon auch ein paar Mal gemacht hat und nicht aufgefallen ist, nicht gesehen wurde, nicht bemerkt wurde, als Putin nicht registriert wurde. Ne? Ja. Weiß nicht, ob sie das verhindern wollen oder so. Sie hat ihn bannen hier bei uns, oder wie ist das? Ja, aber es ist schon frappierend, dass offensichtlich halt nach den Recherchen der Journalisten bei den Sicherheitsbehörden niemandem klar war, wer da in Deutschland ist. Also so viel zu Sanktionen, Einreiseverboten und allem möglichen Schnickschnack. Ne? Ja, klappt nicht unbedingt immer. Ne? Ja, bei so einer Berichterstattung frage ich mich aber auch, what ist jetzt das Problem? Den Sicherheitsbehörden ist das entgangen oder vielleicht wussten die das einfach und das war einfach ein Non-Issue. Ja, ich meine, hier ist, hat wahrscheinlich ein Diplomatenvisa. Ja, und da kann sie vollkommen legal einreisen mit Personenschutz, wie andere Diplomaten aus anderen Ländern auch. Wo ist das Problem? Da würde ich gerne wissen, was den Behörden ist das entgangen heißen soll. Hätten ja, deswegen frage ich, ob die vielleicht einen Bann hat oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ne, ich meine, jetzt haben wir ja die Situation, dass wir diese Personen haben, dass sie nicht frei einreisen dürfen, aber das war ja in den letzten Jahren nicht der Fall. Das heißt, mit welcher Begründung, was hätten die? Naja, überleg mal. Pressemeldung rausschicken sollen, hier Putins Tochter ist da. Überleg mal, Preis. Also wissen sollten die das am besten schon, weil ja, aber stell dir mal vor, der Frau passiert irgendwas hier in Deutschland. Das ist halt meine Frage. Ja, das weiß ich halt nicht, ob die das wirklich nicht wussten oder ob sie einfach sagen, dazu sagen wir nichts oder dazu liegt uns nichts. Das ist einfach ein Nicht-Problem, ja. Ich meine, wenn wir sowas haben wie, was weiß ich, den Prinzen des, was war das, thailändischen Königshauses, ja, der. Wenn das kein Problem ist, dann heißt das aber auch, dass das auf. Weil der irgendwelche Schulden nicht bezahlt hat, okay. Dann. Moment mal, der Ned Aronnax sagt im Chat, dass ihre Wächter hier mit Knarren rumgelaufen sind, ihre Leibwächter. Ja gut, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wieso? Das machen andere Personenschützer von diplomatischen Delegationen auch. Ne? Ich meine, ich nehme mal ein ganz anderes verqueres Beispiel. Was passiert denn bitte, wenn der US-amerikanische Präsident ankommt? Ja, da ist erstmal der Secret Service 2-3 Wochen vorher in Deutschland und schweißt im Umkreis von 1 Kilometer, wo der mit seinem Auto langfährt, alle Gullideckel zu. Ja, also ich finde das nicht für ungewöhnlich. Ja, und die haben richtig Paras, die Jungen. Die Berichterstattung sagen, es sei den Behörden entgangen. Ja, weil was soll denn entgangen sein? Was hätten die denn machen sollen? Hätten die an der Grenze aufhalten sollen? Wenn ja, dann okay, dann ist es denen vielleicht entgangen, aber mit welcher Begründung sollten die aufhalten? Das ist, ich halte das nicht für sehr unüblich. Aber ja, ne? Jetzt ist es ja was anderes. Ne? Wenn sie jetzt gestern eingereist wäre, wo gerade diese Personensanktionen sind, wo die Strafverfolgungsbehörden darauf achten müssen, wäre das natürlich ein anderes Thema. Aber das, hier ging es ja um 2015 oder sowas, ne? Also. Ja, ist ein bisschen her, ja. Ja, ja. Demokratiefreunde setzen auch neue Themen. Ja, lass mich raten, Energieknappheit. Stimmt, das war ja einer von mir. Ach ja, die liebe AA-Stiftung. Ja, die Demokratiefeinde setzen auf neue Themen. Ja, ich meine, es geht hier halt auch wieder um den Wutwinter. Ein breites Protestbündnis von rechts bis links macht angesichts steigender Energiekosten für den Herbst mobil. Wie es dazu kommen konnte, dass bisher getrennte Milieus gemeinsam demonstrieren, erklärt Timo Reinfrank von der Amadeo-Antonio-Stiftung, der alte Erklärbär. Ja, eine klassische demokratische Mitte und ein Kern am Rand. Das gab es nach Beobachtung von Timo Reinfrank in Deutschland eigentlich noch nie. Was soll das heißen? Wir hatten immer einen Austausch. Das ist ein bisschen beiden. Nervig, so, dass ja, wir das mit rechts und links erklären. Ne? Das gab es noch nie. So. Aber in der Tat beobachten wir, dass diese Mischszene größer wird und sich nicht mehr so wie früher in der Vergangenheit abgrenzt. Wir hatten immer einen Austausch zwischen diesen beiden Szenen und im nächsten Satz, die grenzen sich nicht mehr so wie in der Vergangenheit ab. Deswegen wollte ich auch nicht davon so reden, ne? Sich die ganze Zeit selber, meiner Meinung nach, aber ich meine der Herr Reinfrank. Ne? Ja, Reinfrank zeichnet die Entwicklung dieses antidemokratischen Protestmilieus nach. Von den sogenannten Friedensmahnwachen über die Pegida-Proteste, über die Eroberung von Krim durch Russland, die Corona-Maßnahmen und die Energiekrise und Preiserhöhungen. Ne? Das ist alles Non-Themen, die keinen Menschen interessieren, die natürlich nur politisch vereinnahmt werden von den Radikalen, um eine Querfront zu bilden, was auch sonst. Ja, zu den klassischen rechtsextremen, verschwörungsideologischen oder antisemitischen Akteurinnen und Akteuren ohne Sternchen sei in den letzten Jahren eine alternative, esoterische und gesundheitsbewusste Szene dazu gekommen. Aber auch Teile der Linkspartei, die jetzt versuchen, sich die Sozialproteste nicht wegnehmen zu lassen und die möglicherweise auch bewusst das Risiko eingehen, dass sie im Zweifelsfall mit Antidemokraten und Rechtsextremen auf der Straße sind. Nein, das ist aber ein Risikoappetit der Linken, das glaube ich gar nicht. Das Neue an diesem antidemokratischen Protestmilieu sei einerseits die Vermischung der bisher getrennten Milieus und andererseits seine generationenübergreifende Breite. Es seien jetzt viele junge Familien mit dabei, aber auch klassisch demokratische Protestmilieus aus Ostdeutschland. Kann sich keiner erklären. Wie können sich diese Leute bei so Non-Themen wie Energiekrise und Corona-Maßnahmen irgendwie zusammenfinden? Also es fließt sich gut, dass wir den Experten haben, der uns davor warnt. Die stellten sich jetzt bei den Protesten gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße und sagten, da kehrt die DDR wieder. Was ich für völlig falsch halte, erklärt Reinfrank. Gut, dann weiß ich Bescheid. Aber da gibt es jetzt überhaupt keine Berührungsängste mehr. Ja, also die Leute protestieren jetzt nicht mehr nur rein politikorientiert, sondern themenorientiert. Das ist ja unerhört. Und passt mal auf, das kommt alles nicht von ungefähr. Es gäbe jetzt seit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sogenannte Milieumanager, die immer wieder unterschiedliche Themen genutzt haben, um ein breites Milieu auf die Straße zu bringen. Und das gab es in der Vergangenheit auch nicht. Ne? Vor allem auch nicht so bei so Themen wie G20 oder irgendwelchen anderen Themen. Ne? Irgendwelche Leute, die Protest organisieren, Milieumanager, gab es noch nie. Tja. Ja, bla bla bla. Wutwinter gegen die zu erwartenden antidemokratischen Proteste helfe nur eine konsequente Strafverfolgung. Was denn heißt antidemokratisch Proteste? Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, doch, antidemokratisch. Strafverfolgung. Jetzt, meint Reinfrank. AA-Stiftung. Musst du zuhören, weil die haben die Ahnung. Strafverfolgung jetzt. Genau, und zwar warum? Weil die Szene ist es seit den Corona-Maßnahmen gewohnt, dass viele Straftaten kaum verfolgt würden. Und das sind unglaubliche Erfolgsmomente. Es geht ja eben immer darum, sich auch zu inszenieren. Ja, also das sind alles ganz neue Tendenzen, das gab es vorher noch nie. Das machen auch nur die einen Leute von der einen Seite, die jetzt von allen Seiten kommen und die sich um themenzentrierte Proteste arrangieren und nicht nur um politikgetriebene Proteste. Das ist antidemokratisch und muss konsequent strafverfolgt werden. Ja, ne? Also wer was anderes sagt, ist Antidemokrat und... Es ist eine reine Gewaltrechtfertigung im Vorfeld am besten. Ja, ja, ich meine, der Verfassungsschutz muss sie direkt beobachten, weil die könnten ja das Vertrauen in den Staat untergraben. Ich meine hier den Artikel. Also vielen Dank an die Amadeo Antonio Stiftung. Was würden wir ohne euch tun? Wir würden hier längst untergegangen sein. Ja, hier ein Artikel aus dem Westfernsehen. Ein etwas längerer Artikel, der im Endeffekt versucht, diese Dialektik in der Demokratie ein bisschen zu relativieren. Links wie rechts lockt der Populismus. Doch die politischen Kräfte müssen kooperieren können, auch wenn sie einander hassen. Weil sonst haben wir eine totale Zersplitterung der Gesellschaft und es regieren nur noch Minderheiten gegen alle anderen Mehrheiten. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, ich weiß nicht. Ja, die westlichen Gesellschaften kommen immer polarisierter daher. Ein Grund sicher ist, dass ein einigendes Ziel fehlt. Wo früher der Jackpot der Utopie winkte, geht heute der Kampf um Brotkrumen. Viel wäre gewonnen, wenn niemand meinte, die Wahrheit gepachtet zu haben. Ja, ja. Wie auch in zivilisierter Kunst, so bedarf auch jede Demokratie der vermittelnden, ineinander übergehenden Zwischentöne und nicht der Dialektik der sich konträr gegenüberstehenden Fronten. Ansätze sind aber schon ganz schön diametral gegenüber. Dann kommen ein paar Beispiele, Literaturbeispiele, die übergehe ich jetzt mal ein bisschen. Geht es um Themen, ne, also ähnlich dem Artikel, den ich gerade vorgelesen habe. Die Kooperation der einander Hassenden unter den Verlockungen des Rechtspopulismus soll auseinanderbrechen, weil wir sonst keine demokratischen Gesellschaft mehr haben. Und solche Töne gibt es in aktuellen Publikationen. So, dem stellt er gegenüber, in seiner Schrift On Liberty hatte Stuart Mill argumentiert, dass selbst das Verbot offensichtlich falscher Standpunkte schädlich sei. Denn dadurch werde die Wahrheit, die sich niemals gegen Widersprüche bewähren müsste, zu einem leblosen Dogma. Also nach dem Motto, nur eine Seite hat die Argumente gepachtet, das kann nicht zu einem demokratischen Ausgleich und zu einer friedlichen Gesellschaft führen. Ja. Wer Begriffe wie Heimat, Tradition oder Patriotismus wegen ihrer repressiven Aspekte dem emanzipatorischen Furor opfert, befreit nicht die menschliche Natur aus ihren sozialen Ketten. Das erinnert mich an das, was du einleitend gesagt hast, ne? Das Lied von Nichts Bock, ne? Dass ne, man sich Begriffe nicht wegnehmen lassen sollte. Im Gegenteil, derlei Begriffe sind vielmehr Definitionsmerkmal unserer Menschlichkeit, darüber hinaus der Kitt unseres sozialen Miteinanders. Politische Weisheit besteht darin, geschichtsträchtige, gemeinwohlorientierte und universalistische Aspekte der Humanität verfassungsrechtlich derart zu einer Staatsräson zu formen, dass Konservative und Liberale und alle weiteren Kräfte ihre Gegnerschaft kompromissorientiert austragen können. Ja, also nicht nur dem anderen eins auf die Mütze geben und dann über den anderen lachen, sondern immer um Ausgleich bemüht sein. Das vermisse ich in der heutigen Politik. Diese dialektische Dynamik wird bei Immanuel Kant als Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, als ethische Gemeinschaft der guten Herzen, ohne Vorsteher, ohne Afterglauben und Götzendienst charakterisiert. In allen zivilisierten Gesellschaften treffen das religiöse und das atheistische Moment nicht als Erzfeinde aufeinander, sondern nähern sich schrittweise an. Als Beispiel jetzt. Dann jetzt hier Voltaire wird zwar fälschlich, aber seine Gesinnung entsprechend der Satz zugeschrieben. Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich würde bis auf den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Ja, blickt man von hier aus auf den autoritären Moralismus, mit dem sich das demokratische Gemeinwesen heute konfrontiert sieht. Ob es sich dabei um die Political Correctness, die neue Wachsamkeit Wokeness oder die Cancel Culture handelt, dann fällt sofort ein Merkmal ins Auge. Den jeweils angefeindeten Sprachtraditionen, Narrativen oder kulturellen Manifestationen wird erst gar nichts von jener historischen Autorität zugebilligt, mit der sich ein erheblicher Teil der Bürgerschaft identifiziert. Das herrische Weg damit hat zusehends die Oberhand gewonnen unter den neuen moralischen Unternehmern. Ja, es gilt, jenen beizuspringen, die aufgrund ihrer differenzierten Sichtweise mit Shitstorms drangsaliert werden und berufliche Sanktionen zu erwarten haben. Mittlerweile gibt es sogar, ohne ausgesprochen, Publikationsverbote für jene, welche dem Wildwuchs des Genderns beispielsweise juristische Komplikationen entgegenhalten. Es droht die Stilllegung des liberalen Diskurses. Es geht um die Verhinderung kompromissorientierter Strategien im Umgang mit umstrittenen sozialen Phänomenen. Es geht mit einem Wort um die Verteidigung der demokratischen Offenheit. Die Kooperation der einander Hassenden droht unter dem Bannfluch des moralischen Unternehmertums zu geraten. Ob evangelikaler, feministischer, links- und rechtsradikaler oder ökofundamentalistischer Abkunft. Man ist darauf gestimmt, den Gegner zu verteufeln. Und gegen die Einwohnung des Teufels hilft bekanntlich nur der Exorzismus und extreme Mittel. Soweit da soll es nicht kommen, aber das erleben wir ja die ganze Zeit. In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass der Verkehrswert der Toleranz zugunsten jakobinischer Attitüden abnimmt. Deren Unbeugsamkeit ist zum Exerzierplatz flottierenden Hasses geworden, der sich politisch als Herrschaftsinstrument einsetzen lässt. Teile und herrsche. Ja, also ein längerer Artikel, ich jetzt nur auszugsweise ein bisschen vorgelesen habe, aber im Endeffekt ein Plädoyer an den politischen Ausgleich, an die Kompromissbereitschaft, nicht auf Maximalthesen bestehen und vor allem nicht Maximalthesen propagieren, nur um politische Punkte einzusammeln, stattdessen bitte lösungsorientiert handeln. Ja. Und lösungsorientiert handeln, da gehen wir direkt weiter zu der bunten Regierung. Ne? Die bunte Regierung will schärfere Corona-Regeln. Wer hätte es gedacht? Ja, haben sie jetzt sich einigermaßen geeinigt, was sie machen wollen. Am 9. September beschließen das, glaube ich. Ich denke mal, da werden wir uns dann auch noch mal ein paar Reden dazu anhören. Wir haben ja gerade noch Pause. Aber das werden sie direkt, wenn sie wieder zusammentreten, werden sie sich direkt drum kümmern. Wir können uns alle freuen, dass ein gutes, moderates und maßvolles Konzept beschlossen wurde. Es werde ein breites Instrumentarium zur Verfügung stehen, das die Bundesländer bedarfsgerecht anhand dem Epidemieaufkommen handeln können. Ne? Wir haben ja dieses Zwei-Stufen-Konzept. Ne? Einerseits mit Testnachweis beziehungsweise der grünen Corona-App keine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Kultur, Freizeit, Sportveranstaltungen, Gastronomie. Und ab der zweiten Stufe Maskenpflicht ausnahmslos für alle. Ja, also schön, dass man wieder ein neues Kriterium geschaffen hat. Was hatten wir nicht schon alle? R-Wert, Inzidenz. Kann ich mir jetzt gar nicht mehr alles merken. Aber jetzt haben wir das Zwei-Stufen-Konzept. Ne? Maske oder keine Maske. Ne? Oberstufe heißt Maskenpflicht für Oberstufe. Ab der 10. Klasse müssen alle Schüler Masken tragen. Und bei Stufe 2 auch für Schülerinnen und Schüler einschließlich der Klasse 10. So. Ja, das mit dem Flugzeug und mit der Bahn haben wir ja auch schon mitbekommen. Ansonsten ändert sich ja nicht sehr viel, wie es jetzt schon gemacht wurde. Ne? Also, was sie sich auch offen halten ist, ja, Einlassbeschränkungen beziehungsweise, ja, dass man wieder das einführt, dass sich nur eine maximale Personenanzahl treffen darf im privaten Bereich. Das ist nicht explizit ausgeschlossen, auch wenn es immer wieder rhetorisch gesagt würde, liest sich aus dem Text so nicht heraus. Und jetzt komme ich zur Interpretation meiner Meinung nach. Denen steht ja auch ein weiteres Instrumentarium zur Verfügung, abseits des Infektionsschutzgesetzes, was die ganzen Energiesparmaßnahmen und Notfallpläne angeht. Ja, das heißt, jetzt haben sie ja schon gesagt, die Einzelhändler sollen nicht die Ladentür vorne offen stehen lassen. Und die müssen die Reklametafeln ab einer gewissen Uhrzeit abschalten. Ja, das ist ja auch noch ausbaufähig. Da kann man ja auch sagen, ja, okay, für den Publikumsverkehr können wir die Geschäfte jetzt nicht offen lassen, weil die zu viel Strom verbrauchen oder zu viel Gas oder zu viel Kohle, ne, oder zu viel, was weiß ich, CO2. Oder, ne, da kann man sich vieles ausdenken. Ja, so viel zur, ne, zu den lösungsorientierten Empfehlungen, die im September dann beschlossen werden. Können schon alle freuen. Na, genießt doch das warme Wetter. Böse Zungen behaupten, der Winter wird kalt. Ja, eine kurze Meldung der Wissenschaft. Embryonen aus Stammzellen nachgebaut. Ja, ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Es wurde im Endeffekt jetzt eine Methode repliziert, die in Cambridge wurde jetzt eine Methode repliziert, die ist vor ein paar Monaten in Haifa schon herausgebracht wurde. Unter Laborbedingungen, im Endeffekt ohne Eizell und ohne ernsthaften Uterus, im Endeffekt einen Teilorganismus zu züchten. Ja, also hier das Konzept wird jetzt auf Mäuse angewandt, aber die Technik ist so generalistisch angelegt, dass es rein theoretisch auch mit menschlichen Zellen möglich ist. Was gemacht wird, ist, es wird im Endeffekt eine Attrappe hergestellt, Ja, und dann hast du im Endeffekt ein Gehirn, eine Lunge, Herz, Nieren, sowas, aber nicht den Rest des Körpers. Man kann mit dieser Methode keinen kompletten Körper formen, aber man kann quasi Organe aufbauen und die dann künstlich am Leben halten im Labor. Warum sollte man das überhaupt machen? Einerseits aufgrund der Grundlagenforschung, weil darauf ausbauend man dann halt auch komplette Organismen klonen könnte, nennen wir es einfach mal Klonen. Und weil man andererseits halt auch quasi Organe züchten kann, diese Organe dann im Labor lebensfähig halten kann und dann anstatt an lebenden Tieren Experimente zu machen, Tierversuche, könnte man das direkt an solchen Organ-Embryo-Attrappen, wie sie genannt werden, durchführen. Also Tierschutz, für den Tierschutz bringt das vielleicht was und ja, Grundlagenforschung bringt das auch noch was. Und ja, dann bietet es halt auch einen weiteren Vorteil, und zwar die ganze Stammzellen und menschliche Zellteilungsforschung und sowas ist ja extrem reglementiert in Deutschland und Europa. In anderen Ländern sieht es anders aus. Aber durch diese Attrappen, Organattrappen-Möglichkeit könnte man beispielsweise halt auch perspektivisch zum Beispiel eine menschliche Lunge klonen. Dann hat man nur so eine Embryo-Attrappe und könnte daran halt auch medizinische Testversuche fahren, dass man das nicht an Menschen machen müsste. So, und das wäre laut derzeitigem Rechtsstand auch sogar in Deutschland möglich, sodass man halt hier vielleicht wieder ein Revival hat von dieser ganzen Genschose, was ja alles ins Ausland abgewandert ist, weil wir hier so extrem starke Regeln haben. Und wie gesagt, man braucht dazu im Endeffekt nur Stammzellen und eine Laborumgebung. Das Ganze ist technisch zwar aufwendig, aber sehr relativ leicht replizierbar, wie man jetzt sieht. Und ja, ein weiterer Schritt in Richtung ja, unserer dystopischen Zukunft, sage ich mal. Ne? Weil alles lässt sich auch für fiese Zwecke machen. Aber, oder ein weiterer Beispiel, man könnte vielleicht Organe wachsen lassen. Ne? Ersatznieren, Ersatzlungen, die man dann in Menschen transplantieren kann. Perspektivischerweise. Ja, und die meinen, die Forschung ist so anwendbar, dass man in nur wenigen Jahren da tatsächlich menschliche Organe herstellen könnte. So, und zwar nicht nur in irgendwelchen Speziallaboren, sondern in den normalen Laboren, die fast jede Universität in Europa hat. Sehr interessant. Ein wissenschaftlicher Durchbruch. Ja, wie es aussieht, kann man auch aus Wellen ganz gut die Energie abzapfen, sozusagen. Und zwar hat das probiert in Australien wohl die Firma oder das Gerät UniWave 200. Ja, das verwandelt Wellenenergie in Strom, heißt das erste Modul wurde in der rauen See vor Tasmanien getestet und erzeugte dabei weit mehr Strom als gedacht, als erwartet. Und das ist ja schon mal eine positive Meldung. Einleitend hier heißt es, an jedem Strand schaukeln die Wellen Energie heran. Nach Angaben der US Energy Information Administration beträgt das jährliche Energiepotenzial der Wellen vor der Küste der USA 2,64 Billionen Kilowattstunden. Ja, sagen wir mal, vielleicht kann man eine Billion davon kriegen, sozusagen, wenn man sich nicht die ganzen Küsten versauen will. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, die 2,64 wären etwa 66% der jährlichen Stromerzeugung jedenfalls des Landes. Ja, und das sieht aus, als wenn da auch, also wenn man da ein gutes, wie soll man sagen, gut mit zufüttern könnte. In dem Fall ist es, das Modell funktioniert jetzt so, dass es nur in eine Richtung dreht wohl, aber das hat auch eben Vorteile. So wie sich hier lesen lässt. Ja, und hat 12 Monate lang bis jetzt verlässlich Strom produziert, heißt es. Jetzt soll ein 5-mal größerer Nachfolger gebaut werden. Tja, Leute, ne? Nicht mal was Gutes, ne? Ja, finde ich gut. Wenn die Effizienz da mal steigern, das ist ja in der Vergangenheit immer das Problem gewesen. Warum nicht? Finde ich gut. Ja, tja. Eine weitere gute Meldung für alle Leute, die sagen, ich werde eure Insekten nicht essen. Tja, dann werdet ihr die alten, ausgemusterten Blätter von den Windkraftwerken essen dürfen. Freut euch schon mal drauf. Glaube ich nicht. Ja, jetzt mal ganz doof gesagt. Also im Endeffekt, mit Windturbinen gibt es ja manche Probleme. Eines der größten Probleme ist, dass die Blätter der Windräder, ja, also die Türme, die stehen 20, 25 Jahre, dann sind die durch. Die Blätter, die sind schon ein bisschen fehleranfälliger, die müssen alle 5 bis 8 Jahre ausgetauscht werden und die sind extrem schwer zu entsorgen. Die sind aus Materialien, die extrem schwer zu recyceln sind. Teilweise sind die Sondermüll und das sind einfach auch so riesige Dinger, dass es da massive Probleme gibt, die überhaupt abzumontieren. Hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit auch drüber geredet, was das für eine Katastrophe ist, diese Dinger zurückzubauen. Und dass es halt sehr oft vorkommt, dass die Dinger dann einfach in der Landschaft stehen, bis sie von alleine einstürzen, weil einfach die Rückbau. Ja, in der Regel ist es doch GFK, oder nicht? Das war so versteckter Kunststoff. Ja, genau. Würde halt bedeuten, Kunststoff zu essen. So. Ja, da gibt es jetzt halt eine neue Methode. Man kann gewisse Materialien für diese Blätter benutzen. Ja, Glasfasern mit Polymeren und pflanzenbasierten Polymerstoffen. Und die kann man dann in einem Recycle-Prozess so aufspalten, dass sie A, leicht zu zerlegen sind, was ein Problem löst, und B, man im Endeffekt dieses recycelte Fiberglas, anstatt wie es bei den jetzigen Windblättern ist, tatsächlich recyceln kann und wieder umformen kann, für andere Produkte nutzen kann. Mhm. Das Downcycling nennt man sowas halt. Also man kann nicht wieder aus dem gleichen Material das so recyceln, dass man wieder Turbinenblätter draus macht, aber man kann andere Materialien herstellen und man kann einen Teil von diesen Windblättern halt in Digestible Food Grade Potassium Lactat umwandeln. Und das ist im Endeffekt ein Stoff, der als Gelatine-Ersatz und als Dickungsmittel in Gummibärchen und anderen Süßigkeiten quasi eingesetzt werden kann. Lass mich warten, das hat keinen Nährwert. So wie Zellulose oder so. Ja, ich meine, der Maler hat ja Nährwert, normalerweise haben die Gummibärchen ja Nährwert, weil sie Schweinefleisch sind oder Zucker, ne, oder beides. Also ich warte immer noch darauf, dass die zwei Welten zusammenführen und halt diese Windblätter aus Insekten irgendwie herstellen. Weil dann kann man die direkt recyceln oder vielleicht direkt sogar mixen und essen. Aber so weit sind sie noch nicht, die organischen Blätter. Ne? Vielleicht gilt das ja auch dann als Tierwohl, nicht so als Tierwohl. Ja, aber gut, ist es an sich eine gute Nachricht, weil sehr viel Müll vermieden werden kann. Ob das jetzt tatsächlich im Lebensmittelkreislauf landet, ist eine Sache, aber so ein Potassiumlaktat ist auf jeden Fall leichter zu recyceln oder auf den Müllplatz zu schmeißen, als einfach so eine 20 Meter lange Fiberglas-Angelegenheit, die man dann halt unter Restmüll, Sondermüllbedingungen erstmal in kleine Teile vor Ort schneiden muss, um die überhaupt abtransportieren zu können. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr euch weigert, Insekten zu essen, wer weiß, was wir euch als nächstes dann anbieten. Ja, Flügel. Ja, der neueste Gag ist ja auch, statt auf Erdgas, sondern auf Biogas zu setzen. Und hier ist ein Bezahlartikel bei der Zeit darüber. Ich kann den Inhalt nicht nochmal nennen hier. Mir geht es aber darum, dass ich da zu demselben Thema letzte Tage einen Bauern gesehen habe, der da gesagt hat, auf Biogas könnte gerne setzen. Solange aber, jetzt ist es ein freier Artikel, ich hatte einen Zahnartikel bei mir. Ich wollte nur von dem Bauern halt auch erzählen, der meinte, das kann man im Prinzip machen, auf Biogas setzen. Das Problem ist nur, wenn man jetzt die Düngeverordnung weiter runterschraubt, also die Düngemittelmengen, die weiter runterschraubt, die Leute benutzen dürfen, dann wird da nicht viel anfallen an Möhren und so weiter, die man da reinstecken kann, um Biogas auszumachen. Das heißt, irgendwie ist das kontraproduktiv, was sie machen. Einerseits wollen sie dann Biogas haben, andererseits Düngemittel einsparen. Das geht nun mal leider nicht zusammen. Ich finde es vor allen Dingen unglaublich lustig, wie jetzt wirklich jeder Scheiß wieder rausgefischt wird. Nur keine Atomenergie, bloß das ja nicht. Alles andere, was wir an Träumen gehabt haben, die im Endeffekt zerplatzt sind, weil dieses Biogaszeug ist so ziemlich der schlimmste Klimakiller, weil nämlich Methan noch mit drin ist und so, ne, also und Fällt aber so und so an, und der Witz an dieser ganzen Sache ist der, dass wir Kapazitäten gebaut haben und die dann per Gesetz runterreguliert wurden, ja, also es stehen quasi Kapazitäten rum, die genutzt werden können, aber es darf nicht ins Stromnetz eingespeist werden und deswegen werden die Gase einfach in die Umwelt entlassen. Das macht alles so viel Sinn. Ach so. Ja. Weil es halt irgendwie gedeckelt wird, maximal irgendwie 20% oder sowas dürfen die benutzen. Irgendwie ist das ein Thema, wo man da auch nochmal dran könnte. Ich meine, mit dem Fracking, das wäre auch nochmal so ein Punkt gewesen, jetzt das Atom und so weiter. Aber ja, irgendwie packen sie die Sachen eben nicht an, ne, die wichtigen, weil die helfen würden. Ja, ich weiß nicht, ob das helfen würde. Ich finde es nur so lustig, dass sie halt alles jetzt wieder irgendwie meinen, nur das Atomzeug. Das ist das Einzige, was angeblich nicht geht. Ne? Was Braunkohle, ey. Ja, also. Fahr die Braunkohle wieder hoch. Und dann sagen, dass es alles ja natürlich vollkommen ideologiefrei ist. Ja, Braunkohle, da sehen wir ja jetzt diese Sachen. Das kann ja jetzt nicht beliefert werden wegen den ganzen ausgetrockneten Flüssen und Zeug und so. Ist natürlich auch nicht so gut. Und dabei fällt auf jeden Fall jeder Menge Dreck an. Ja, es ist viel zu viel abgeschaltet worden. Ja, Iran und Russland. Move to create the global natural gas cartel. Preis, wenn du redest, dann bist du gemutet. Ja, da war ich zu mutig. Ja, Iran und Russland bauen gerade ein Gaskartell auf, ähnlich wie die OPEC ein Ölkartell ist. Das ist im Endeffekt eine Organisation der ölproduzierenden Länder, die den Weltmarktpreis dadurch bestimmen können, indem sie sich halt untereinander absprechen, wie viel fördern wir in diesem Jahr, wie viel geben wir auf dem Weltmarkt, drosseln wir das, steigen wir die Produktion aus und alle Leute halten sich mehr oder weniger dran und so kann man den Preis im Endeffekt beeinflussen. So, und beim Gas, früher war es so, dass der Gaspreis an den Ölpreis gekoppelt war, das haben wir jetzt seit einigen Jahren nicht mehr so und deswegen haben wir auch so eine krasse Preisentwicklung jetzt beispielsweise, ne? Wenn der Gaspreis immer noch an den Ölpreis gekoppelt wäre, wie es vor 10, 15 Jahren der Fall war, hätten wir diese ganze Problematik jetzt gar nicht, trotz Krieg oder sonst was. Und also zumindest was die Preisentwicklung angeht. Und es gibt das Gulf Exporting Countries Forum, ja, das GECF, das ist im Endeffekt schon eine Vorstufe von diesem Gaskartell gewesen. Das ist aber nur ein reines Kooperationsabkommen gewesen von 17 verschiedenen Staaten, die 17 meist gasfördernden Staaten weltweit. Da wird jetzt quasi eine Stufe draufgesetzt, und zwar Russland, Iran und Katar, Habecks Lieblingsland, die setzen sich jetzt im Endeffekt zusammen. Russland und Iran haben jetzt schon Memorandum of Understandings gemacht, dass Russland extreme Infrastrukturmaßnahmen in Iran fahren wird. Die werden mehrere Gasfelder erschließen, die werden mehrere Pipelines bauen, die werden Terminals, die werden Häfen und Terminals für Liquid Natural Gas bauen bei denen also Kish und North Pass, das Gasfeld werden die explorieren und Anlagen aufbauen und halt international versuchen, aus dieser GECF einige Katar-freundliche Länder rauszunehmen, um mit denen quasi ein Gaskartell zu schmieden. Das einzige Problem, also Russland, Iran, Katar, 60% der weltweiten Gasvorräte, nur die drei Länder. So, das heißt, ohne die würde da gar nichts gehen. Katar hat allerdings ein Problem, ja, weil Katar ist ja bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so gut angesehen gewesen. Ne? Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Ägypten, Jordanien und Libyen haben die ja quasi, das gemacht, was wir derzeit noch im Iran und mit Russland machen, haben die mit Sanktionen belegt, aus verschiedenen politischen und religiösen Gründen. Hat sich erst in den letzten Jahren gelockert. Und jetzt wird halt im Endeffekt eine Gas-OPEC gebildet, wo halt gesagt wird, okay, könnt ihr eure Differenzen beilegen, dann dürft ihr mitspielen, wenn nicht, bleibt ihr halt außen vor. Weil, wie gesagt, die drei Länder zusammen haben schon 60% aller Reserven. So, deswegen könnten die es auch theoretisch alleine durchziehen und die anderen Länder hätten dann halt Interesse, sich da anzuschließen, weil die sich sonst dem internationalen Preisdiktat von diesen drei Ländern unterwerfen müssten. Das Ganze ist halt, hat halt die besondere Brisanz, dass der Iran ja mit extremen Sanktionen auch von uns belegt ist. Und das hat halt nur zu dieser Situation geführt, dass Russland überhaupt die Möglichkeit hat, sich so an den Iran ranzuhauen, indem die jetzt halt massive Infrastruktur bei denen bauen, die einfach von westlichen Ländern nicht geliefert bekommen dürfen wegen den Sanktionen. Und da Russland jetzt auch mit den Sanktionen belegt ist, liefern die, weil was haben sie noch zu verlieren? Und Katar macht, was es will. So, ne, der kann der Habeck bitten und betteln, die machen, was sie wollen. Und das Ganze führt direkt zum nächsten Thema, das sind die Atomverhandlungen mit dem Iran. Ja, das ist das JCPOA-Abkommen. Ja, das wofür steht das nochmal? JCPOA, ja, das ist Joint Abkommen, irgendwas für Atomaufsicht. Die Europäische Union, Katar, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA versuchen im Endeffekt dem Iran ja abzuschwatzen, dass die Atomkraftwerke bauen und eventuell dann auch eine Atombombe irgendwann holen. Ja, Iran hat sich die letzten Jahre nie an diese ganzen Abkommen gehalten. Alleine 3 neue Atomanlagen wurden in den letzten Jahren offiziell aufgedeckt, dass die gebaut haben. Ja, weitere Sanktionen sind halt auch wirkungslos verpufft, weil die halt mit Russland und mit China Handel und Wandel betreiben konnten, was sie mit westlichen Ländern nicht machen konnten, wie ich es ja gerade beispielsweise auch beschrieben habe. Und jetzt sagt der Westen, ja Moment mal, wir müssen Iran jetzt halt wieder an uns binden, irgendwie wirtschaftlich, weil sonst machen die mit Russland, China und Katar eine wirtschaftliche Allianz. Die sagen, alle Sanktionen, die wir gegen die ausgesprochen haben, bringen nichts. Die entwickeln ihr Atomprogramm mit den Leuten weiter und was sollen wir im Endeffekt machen? Weil den Iran kriegerisch anzugreifen, hätte sich vielleicht der Trump getraut, aber die derzeitige amerikanische Regierung traut sich das auf jeden Fall nicht. Und deswegen versucht man jetzt einen Verhandlungserfolg herbeizureden, indem man halt eine abgespeckte Version dieses Iran-Atom-Deals auf den Tisch gelegt hat. Im Endeffekt Aufhebung der Sanktionen, geringere Auflagen. Man sagt, okay, wir haben gesagt, ihr dürft Uran nicht weiter anreichern. Ach, jetzt seid ihr schon bei 60% Anreicherung. Ja, gut, dann lassen wir nochmal 10, 20 weitere Prozent zu, aber nicht über 80%, weil sonst könntet ihr ja eine Atombombe bauen und so weiter und so fort. Und ja, okay, Siemens hat schon angefangen, da einen Atomreaktor bei euch zu bauen. Vielleicht dürft ihr den einen jetzt mal zu Ende bauen, aber natürlich nur mit ganz strengen Auflagen und internationalen Beobachtern, die ganze Zeit vor Ort sind und so weiter und so fort. Ganz viele Zugeständnisse gegenüber dem Iran, der sich sowieso an die ganzen Absprachen in der Vergangenheit nicht wirklich gehalten hat. Und das Ganze einfach, wie gesagt, nur unter dem Punkt, dass halt man versucht, Iran abzuhalten, das zu machen, was ich gerade beschrieben habe, was Iran jetzt sowieso machen wird. Ja, und man muss halt sagen, der Iran ist halt natürlich auch ein besonders sympathischer Staat, ne? Menschenrechte gelten viel in dem Land, die machen auch keinerlei Terroristenfinanzierung im Ausland. Diplomatisch sind die hoch angesehen, gerade in Israel. Ne, ihr hört vielleicht meine Ironie gerade raus. Und Russland ist böse, der Iran ist gut, mit dem müssen wir jetzt verhandeln. Könnt ihr euch selber was dazu denken? Ne, ich meine, in Katar ist ja die WM, die sind sowieso unsere besten Freunde, deswegen. Tja, und wenn ihr dachtet, es geht nicht mehr, kommt irgendwo mal wieder ein Toilettpapiermangel her. Ja, am Freitag hatten wir den internationalen Tag des Toilettpapiers. Den haben wir leider verpasst, aber ich weise jetzt trotzdem nochmal drauf hin, weil es ja mein Ding ist, mit diesen komischen Feiertagen. Und anlässlich des internationalen Tages des Toilettpapiers hat der Papierverband schon mal gewarnt, ja, Leute, das sieht ganz schwierig aus. Ja, wir produzieren 750.000 Tonnen, was den Bedarf in Deutschland deckt mit einer gewissen Sicherheitsreserve von 5%. Was passiert, wenn halt mehr als 5% mehr Klopapier nachgefragt wird, haben wir ja alle vor ein paar Jahren erlebt. Ne? Da sind die Regale leer. Wir müssen es aus Spanien oder wo auch immer her importieren. Und diese Situation wird quasi gerade wieder an die Wand gemalt von der Papierindustrie, weil die halt gesagt haben, ja, wir sind im Produktionsprozess einfach stark auf Gas angewiesen. Und wenn wir das entweder aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr machen können, oder einfach, weil uns die Versorgung abgedreht wird in einer Engpasssituation, dann können wir halt keine 750.000 Tonnen produzieren, um den heimischen Bedarf zu decken. Ein internationaler Tag des Toilettenpapiers. Einer meiner Lieblingsfeiertage. Ja, 4 Revelations from the Webb Telescope about distant galaxies. Das James Webb Teleskop ist ja jetzt einige Zeit schon oben und erste wissenschaftliche Auswertungen laufen. Nicht nur schöne Bilder, teilweise von Salamis, nein, sondern auch von tatsächlich entfernten Planeten und Galaxien konnten jetzt ausgewertet werden. Und da ist einigen Wissenschaftlern sind halt ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Laut Theorie müsste es halt so sein, dass Galaxien, die am weiter entfernt sind vom vermuteten Zentrum des Universums. Ja, also die Theorie ist ja, Es war alles hochkomprimiert, dann gab es den Big Bang und dann hat sich das Universum ausgeweitet und weitet sich immer weiter aus. So, also es ist immer noch am Wachsen. Und laut dieser Theorie müsste es einfach so sein, dass wir, wenn wir ganz weit entfernte Galaxien uns angucken, sehen wir die ja nicht, wie sie jetzt gerade sind, sondern durch die Lichtgeschwindigkeit sehen wir sie halt, wie sie vor ein paar Milliarden Jahren ausgesehen haben. So, und die Bilder, die man da sieht, passen einfach nicht mit der Theorie zusammen, weil laut dieser Theorie müssen die Galaxien alle sehr klein sein, sehr unentwickelt sein, sehr eng aneinander sein, aber die Galaxien, die sehr weit weg sind, sehen nicht sehr anders aus als die Galaxien, die wir sehen, die schon sehr viel weiterentwickelt sind. Ja, also quasi, wir haben Galaxien, die ein paar hundert Millionen Jahre alt sind. Und die müssten einfach kleiner sein, die müssten komprimierter sein als eine Galaxie, die wir halt in ein paar hunderttausend Jahren Entfernung, Lichtjahren halt sehen können. Ne? Und in der Vergangenheit ist es halt so gewesen, dass man, wir konnten ja nicht, noch nicht so weit gucken, mit dem James Webb Teleskop können wir jetzt besonders weit gucken. Und die Bilder, die da jetzt halt extrapoliert haben, die legen einfach den Schluss nahe, dass an der Theorie irgendwas nicht stimmt. Und das führt gerade bei manchen Wissenschaftlern zu ganz schönen Panikreaktionen und zu schlaflosen Nächten. Und die versuchen jetzt herauszufinden, was stimmt hier nicht? Stimmt die Theorie nicht? Stimmen unsere Auswertungsmechanismen nicht? Das wird ja nicht mit dem bloßen Auge ausgewertet. Das sind ja verschiedene Strahlenspektren, die da mit einem Computer extrapoliert werden und zu Bildern zusammengesetzt werden, computergeneriert. Irgendeinen Fehler gibt es anscheinend. Also entweder funktioniert das Teleskop nicht so, wie es funktionieren sollte, oder die müssen die ganze Theorie vom Big Bang nochmal sich ganz neu überlegen. Und was Sheldon dazu sagt, könnt ihr euch denken. Der freut sich ganz besonders. Auch eine sehr interessante wissenschaftliche neue Erkenntnis vielleicht bald. Aber die Leute sind halt ratlos, weil außer der Big Bang-Theorie gibt es halt nicht sehr viele wissenschaftlich belastbare Theorien. Ne? Ich meine, vielleicht erleben wir ja wieder einen Rückkehr des Kreationismus, ne? Weil Gott will es, ne? Gott hat alles gleichzeitig erschaffen oder irgendwie sowas. Ja, das werden die Wissenschaftler sich bestimmt nicht irgendwie annehmen. Ne? Aber wie gesagt, Big Bang-Theorie gibt nicht viele Alternativen dazu. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall spannende wissenschaftliche neue Erkenntnisse, gerade was die Astronomie angeht. Sehr interessant. Ja, jetzt müssen wir alle den Aluhut aufsetzen und uns ganz fest anschnallen. Es gibt eine neue Dokumentation über John McAfee, über sein Leben, sein Sterben und seine Handlungen und Wandlungen. Ne? Ist ja ein sehr, sehr flamboyanter Charakter gewesen. Hat ja im Endeffekt, manche sagen, ja, es gibt quasi zwei Denkschulen. Die einen sagen, der John McAfee hat Antivirenprogramme erfunden. Und die anderen sagen, John McAfee hat Computerviren erfunden, um die Antivirenindustrie zu etablieren. Kann man jetzt so oder so sehen. Und damit hört es nicht auf. Er hat halt ein sehr flamboyantes Leben gehabt und ist ja vor nicht allzu kurzer Zeit gestorben. Ja, und unter Umständen, die an Jeffrey Epstein erinnert haben. Ne? So nach dem Motto, Epstein didn't kill himself. Ne? Und jetzt in der Dokumentation hat eine Ex-Freundin, die ihm nicht wohlgesonnen ist, hat im Endeffekt von sich gegeben, 2 weeks ago after his death, I got a call from Texas. It's me, John. It's me, John. I paid off people to pretend that I'm dead, but I'm not dead. Ja, also seine Ex-Freundin, die, wie gesagt, nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Ja, und drei weitere Personen hätten sich anonym auch dem Dokumentationsteam offenbart, unabhängig von ihr, dass sie halt auch davon ausgehen, dass der McAfee noch am Leben ist, weil sie Anhaltspunkte dafür haben. Und das ist jetzt gerade die schöne neue Aluhut-Theorie, der macht es spannend, ne? John McAfee, der selbst nachdem er tot ist oder auch nicht, ne, sorgt er noch für Schlagzeilen. Ne? Ich meine, wenn Elvis noch lebt, warum soll McAfee nicht auch noch leben? Ja, das ist nur eine kleine lustige Theorie, die in den letzten Tagen durch die Gegend ging. Ja, das ist aber lecker. Da sind bestimmt ganz viele Fans. Ja, in Wien hat also ein Friedhofsverwalter Gemüse angefangen zu züchten auf den leeren Plätzen und bietet das jetzt sogar zum Mieten an. 7,50 Euro, glaube ich, kostet das. Dann kannst du dein eigenes Gemüse da züchten. Der Abstand zu den Leichen oder zu den Särgen darunter ist ungefähr ein Meter. Da müssen wir schon klarkommen emotional. Weißt du es? Ja, ansonsten eine schöne Möglichkeit für die Wiener, mal was zu pflanzen, ne? Finde ich nicht schlecht. Ist ja wunderbar. Tomaten, Gurken und Erdbeeren. Genau. Sogar selbst gezüchtete Kräuter gehören inzwischen zu seinem Sortiment. Ja, stillgelegte Greifflächen, Mini. Mindestens 1500 Gräber auf dem Friedhof werden von den Angehörigen nicht mehr betreut. Ja. Ist das appetitlich? Mindestens ein Meter Erde befindet sich zwischen den angebauten Pflanzen und dem Sarg. Ja. Ich dachte 6 Feet. Das wären doch 2 Meter, oder? 6 Feet under? Machen wir nur 1 Meter in Deutschland? Das die Nachfrage steigt jedenfalls. Walter Peus, dieser Gärtner da, möchte andere sogar dazu anregen, ebenfalls Obst und Gemüse selbst anzupflanzen. Jeder sei willkommen. Ja, ein Problem damit dürfte man nicht haben. Viele scheint das tatsächlich nicht zu stören. Die Nachfrage steigt, heißt es. Der außerdem von Peus, der außerdem noch Kartoffeln, Zwiebeln und Kohlrabi züchtet und manche leere Grabstellen, die gemüsefrei bleiben, werden von ihm und seinen Mitarbeitern nur mit Blumen bepflanzt. Aber es geht um stillgelegte Grabflächen, nicht aktive Grabflächen. Ja, stillgelegt. Was ist mit stillgelegten, wenn die da nicht steht halt oben kein Grabstein mehr, ne? Ja, werden noch nicht ausgeräumt oder so. Doch, normal schon. Ja. Ja, ich meine, man darf ja Blumen auf Gräber anpflanzen. Ja. Man isst die ja meistens nicht. Ja, gut. Ist halt zumindest nicht eine landwirtschaftliche Agrikulturnutzung sein wahrscheinlich. Ne? Das ist auf jeden Fall relativ vernünftig, dass die ihre Friedhöfe da, wo nicht nur dahin packen, wo nichts wächst, weil das ist nämlich auch häufiger mal gemacht worden, dass man sich gedacht hat, das ist ein guter Platz für den Friedhof. Das Problem ist nur, wenn dieser Boden da halt irgendwie, also dann können auch die Leichen nicht richtig sich auflösen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und deswegen ist das gar nicht mal so eine gute Idee, da so den letzten Ort für zu nehmen, wo die Erde so angelegt ist, dass da halt nichts drauf wachsen kann. Insofern, ja. Ja, wer es trotzdem machen möchte, der findet die Möglichkeit hier auf dem Matzleinsdorfer Friedhof, wollte ich noch sagen. Matzleinsdorfer Friedhof. Evangelischer. Ich möchte kleingeschnitten und an Katzen verfüttert werden. Ja, ich meine nicht, dass sie in Amerika auf die Ideen kommen. Wir wissen ja, wenn man auf alten Indianer grabt, Plätzen irgendwas macht, dann passieren komische Dinge. Ne? Dann haben wir wahrscheinlich irgendwie Plants versus Zombies bald. Der kleine Gabe spielte auf der Straße, ohne zu wissen, dass er in einigen Tagen tot sein wird. Ja, ja. Ja, dann schönes kommen die SJWs und canceln dich, glaube ich. Was passiert dann? Tja, ein bisschen gecancelt. Das sind dann Soylent-Pflanzen quasi. Ja, ich wusste nicht, ob ihr es wusstet. Es gibt einen Song von Janet Jackson, der crasht reproduzierbar Festplatten hier in Laptops. Ungefähr 2005 muss das gewesen sein. Und dann hat man tatsächlich damals sehr lange gesucht, bis man den Fehler gefunden hat und den dann in einer Resonanzfrequenz festgemacht. Ja, der eben 5400 Umdrehungen schnelle Festplatten aus dem Schwung bringt oder so, ich weiß nicht genau, aus dem Rundlauf bringt und auf jeden Fall die zerstört dann tatsächlich und deswegen hat man dann echt aufwendig so ein Kabel zusätzlich eingebaut, heißt es hier an einer Stelle, beziehungsweise in Verbindung wahrscheinlich nur noch heute, wo dann eben abgetastet wird, ob der Song gespielt wird oder ob die Frequenz auftaucht und das dann rausgefiltert, um diese Abstürze und vor allem Schäden dann eben zu verhindern. Mittlerweile ist die Meldung. Ist ja eigentlich auch seit ewigen Zeiten sind da keine laufenden Festplatten mehr in den Laptops drin. Ne? Also das ja, heutzutage bei den SSDs spielt das keine Rolle mehr, das ist richtig. Ja. Das waren nur die sich auch gedreht haben, ja. Die 5400er. Ich hätte mir vielleicht auch vorstellen können, dass das sogar auf irgendwelche besonderen Festplatten, also von irgendeinem besonderen Hersteller oder so, sich beschränkt. Aber ja, das haben sie dann auch nicht so genau. Ja, das ist schon ganz lustig auf jeden Fall, dass sowas gebräuchlich ist, wie irgendwie ein Lied, was auch am Radio läuft oder so. Dazu geeignet ist. Da geht ja der Leppi kaputt, die Festplatte und du ahnst nichts Böses oder so. Ja, zu beeinflussen. Ja, haben sie das hat noch niemand freiwillig gehört. Ja, das findet auch noch, ne? Ja, und zum Schluss kommen wir nochmal auf unser Lieblingsthema. 10 Reasons You Should Eat Bugs. Ja, das hat jetzt auch die Runde gemacht, mal wieder letzte Woche, die letzten zwei Wochen im Internet. Ist allerdings von einer 5 Jahre alten Website, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Das ist bugsfordinner.com. Kann man noch in der Wayback Machine aufrufen, wie auch hier gerade. Und hier haben wir einfach 10 Gründe, die, also wenn ihr die 10 Gründe gehört habt, dann esst ihr Insekten mit Freude und der Klaus, der lächelt, ich sag's euch. Können wir ja mal kurz durchgehen. Erstmal, ein richtig guter Grund ist, lots of kids are eating bugs. Viele Kinder essen Insekten. 2 Billionen Leute essen Insekten. Das ist ungefähr 1/3 der Weltbevölkerung. Ja, ganz, also das ist natürlich auch eine Grafik für Kinder, die gemacht wurde, weil wenn man sie jung bekommt, dann sind sie lebenslange treue Kunden, wer kennt es nicht. Ein zweiter guter Grund ist, du kannst anderen was beibringen. You can educate others. You can teach people that there are at least 10 great reasons to eat bugs. Das ist ein kleiner Selbstbezug hier, aber sei es doch gegönnt. Ist ja für Kinder, muss ja nicht intellektuell hochanspruchsvoll sein. Insekten schmecken gut, they are tasty. Bugs are roasted and that makes them crunchy. Yum. They can be flavored and eaten as snacks. They can even be covered in chocolate. Ja, lecker. Kinderarbeit Ende. Besonders lecker. Ja, Grund Nummer 4. Insekten können uns nicht krank machen, wie zum Beispiel Fleisch. Weil, citation needed, meat can carry disease. Ne? Rinderwaren und so kennen wir ja. There's a little chance of someone becoming ill from eating bugs. Ja, steile These. Ich meine, die wahrscheinlich auch irgendwie haben Insekten ein Haltbarkeitsdatum, wäre dann direkt meine Frage. Aber ja, warum mache ich mir zu viele Gedanken? Nein, Insekten sind toll. 5. Grund, warum ihr Insekten essen solltet. Sie müssen nicht wie Insekten aussehen. Hahaha, weil Insekten, die wie Insekten aussehen, sind ja eklig, aber sie müssen ja nicht aussehen. When bugs are made into flour, you can't even see them. Also einfach ein bisschen Mehl untermischen und schon habt ihr das leckere, leckere Protein. Und ihr esst die Insekten doch gerne, gibt's zu. Ja, auf die Art kann ich mir sogar vorstellen, dass die Leute das zu sich nehmen. Also, pro Protein. They keep us strong and healthy, weil Insekten haben nur unser Bestes im Sinn. Die wollen nur unser Bestes. Nee, das war die Insektenindustrie. Aber bugs have tons of protein and that's good for you, for your muscles and bones. Ja, Protein. Ne? Also, ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Hier die ganzen Proteinshakes und sowas. Warum nicht einfach aus Insekten machen? Man sieht den Unterschied ja gar nicht mehr. Ne? Siehe Punkt 5. Punkt 7. They are good for the environment. Umweltschutz. Wer mag es nicht? Insekten brauchen nicht so viel Raum. Darum haben wir mehr Land, um die Bevölkerung anwachsen zu lassen. Moment mal. Bevölkerung anwachsen? Oh, die Georgia Guidestones rotieren gerade in ihrem Grab. Aber ja, wir können die Welt kaputt oder nicht lassen, wenn wir mehr Insekten essen, weil die nicht so viel Land brauchen. Super Grund. Grund Nummer 8. They can help end world hunger. Ja, der Weltfrieden vielleicht auch. Bugs are cheap to make into food. So lots of people can afford to eat a healthy diet. Ja, weil haben ja viel Protein. Insekten sind billig. Vielleicht. Und dann Punkt 9, der Beste. Ne? Hier erinnert mich direkt an die Zigarettenwerbung. It's cool to try new things. It's fun to tell your friends how good they taste and all the cool ways. Being an entomophagist, someone who eats bugs. Okay, das Wort kann ich auch nicht. Entomophagist. Mhm. Hört sich an wie ein schlechter Rollenspielcharakter. Hat zwar Entomo vergessen, dass ich die Bugs esse. Ja. Genau, hier drehen wir uns ein bisschen im Kreis, aber die Erde ist ja auch rund, wie man auf dem Bild bei Punkt 8 sehen kann. Und Punkt 10, ähnlich wie Punkt 6, they can help us stay fit and trim. We can eat them instead of fatty snacks like chips and french fries. Ja, also ich meine, wir können die zwar zu Mehl verarbeiten und zu Kartoffelchips beispielsweise machen, aber wir müssen es ja nicht. Wir können sie ja einfach so essen. Und wer jetzt keine Insekten essen will, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also, mir hat mal ein Koreaner gesagt, der hat in seiner Kindheit immer abwechselnd geröstete Seidenraupen und Chips gegessen. Das ist eine Frage der Kultur. Ich hätte da nicht so einen Bock drauf. Aber gibt es eben auch Seidenraupen geröstet, vielleicht sogar in Fett geröstet, also ganz Gesund sind die dann vielleicht auch nicht, ne? Wer weiß. Ich muss bei sowas an Corn Dogs denken, ne? Vielleicht gibt es ja auch Insect Dogs. Ja, so Insekten am Stiel. Jam. Achso, ja, auf jeden Fall, wenn man so guckt. Corn Dogs gibt, gibt es ja noch Corn Dog Circles. Im Laden habe ich etwas so Tüten gesehen, da sind dann nämlich Insekten eben drin, kleine Viecher. Wo ich mir auch denke, ja, wenn sie das wieder als Proteinmehl machen würden und untermischen und irgendwo draufschreiben, klein, dann müsste auch keinen stören. Ja, so. Weil ich gerade im Chat lese mit den Reptilien, ja, nein, wir dürfen die Reptilien nicht essen, weil die Reptilien sind ja unsere Overlords. Ne? Und ne, wir müssen, ne, wenn wir Insekten essen, dann sind die uns besser gewogen. Und die wollen, dass wir alle Insekten essen, damit es nicht mehr so auffällt bei denen dann, ja. Ja, haben sie hier auch gehabt, den Mongos Krokodilfleisch. Naja, zäh, hauptsächlich zäh. Oder so. You will eat the bugs. You will sleep in the pot. You will own nothing and you will be happy. Ja, irgendwie ist das ja so rund wie dieser Teller da in der Mitte, diese Argumentation hier. Mhm. Also es ist gut, weil dann kann ich anderen sagen, wie gut es ist. Genau. Und ich kann anderen sagen, wie cool es ist. Und alles andere ist ja eh irgendwie giftig und schlecht für die Umwelt. Also, ja. Ja, und ich meine, Trick 17 ist dann natürlich auch, ne, wir hatten ja das Konzept vorne mit den Friedhofs-Gemüsegarten und die Insekten, die dann aus dem Friedhof kommen, die sind auch nochmal besonders lecker. Ne? Ja, vor allem die Maden. Jetzt habe ich leider nicht lange Hunger. Ich glaube, ich gehe gleich mal draußen ein bisschen buddeln im Wald. Weißt du, war ein Erfolgsrezept von Lebensmitteln ist, wenn man nicht mehr sieht, was da ursprünglich, woraus die ursprünglich gemacht sind. Ich sag mal, Chicken Nuggets oder so. Das ist das Beispiel. Also es ist einfach, wenn man das nicht mehr sieht, einfach, dann isst man das vielleicht auch. Wenn es schmeckt, ja, vielleicht schon. Aber so. Das war jetzt Pink Slime, oder nicht? Oder was draus gemacht ist. Darf man das überhaupt die dann irgendwie einführen, ohne dass man, also wenn man das nicht eigentlich mehr so. Ich würde mir die nicht einführen. Ich glaube, nicht mehr leben die noch. Oha. Das kribbelt bestimmt. Lemmy Wings, Lemmy Wings, Lemmy Wings. War übrigens 25 Jahre South Park Konzert in Colorado. Mhm. Und sie haben alle großen Hits gespielt in so, auf so einer großen Freilichtbühne mitten in einem Canyon. Und Primus waren da und sie haben Uncle Fucker gespielt und ja. Dan Canada und Brian Boitano und die ganzen blöden Sachen. Mussten sehr lustige 2,5 Stunden gewesen sein. Auf YouTube findet man einen Schnipsel davon. Mhm. Tja. Nein. Ja, vielleicht kannst du es demnächst kaufen als DVD oder so. Das Blue, ja, solange sie es noch singen dürfen, ist doch alles gut. Ja, stimmt. Ja. Die sind nicht auch Brot und Spiele, Land. Sondern Insekten und South Park. Tja, Leute. Sind wir soweit. Ja. Habt ihr das gefördert, was der Freiheit dient und das zerschmettert, was ihr schadet? Das versucht, aber dabei ist dann doch Winnetou. Bande rausgekommen. Ja, lest Winnetou 1, lest Winnetou 2, Knicklicht, Miete pro Kopf, den Geht schwarzen Silbersee. Winnetou 92. Geht auf seit Winnetou Space und Ja, lasst euch nicht gendern, sondern gendert die anderen. Ja. Wer zuletzt Dead named hat verloren. Ich hoffe nichts bei Old Shatter hinten. Ja, und lasst euch nicht zu BlutsbrüderInnen machen. Geht in Frieden, meine weißen Brüder. Ich werde vorgehen in die ewigen Jagdgründe. Um dann Gemüse auf mir zu züchten. Hast du doch mit Bruderschaft gemacht. Winnetou-Möhren und Winnetou-Erbsen und so. Lutin und er getauscht, das sind sie auch nicht gesund. Hashtag nie Winnetou. Ich glaube, die haben einen Test gemacht vor ihrer Blutsbrüderschaft. Sonst sterben 3 bis 4 ja, Millionen Indianer alleine in Nordrhein-Westfalen. Deswegen. Ab in den Wald. Ja. Nächste Woche und so. Ja, ja immer. Bis dahin alles Gute. Besser oder schlechter nächste Woche? Die Lage. Egal. Schauen wir mal. Genau. Die Lage der Nation. Tschüss. Hütet euch vor dem Kulturmarxismus. Republika, Republika. Ja. Anderes Wort für Kulturmarxismus.